Jetzt, 1, 2, 3, 1, 2, ja, jetzt. Jetzt nehmen wir tatsächlich auf. Ich halte das mal so dezent in die Mitte. Muss ich jetzt nochmal Hells Angels sagen? Nee, ne? Also. Ein bisschen leise finde ich uns bei. Hallo, hallo, hallo. Spricht er jetzt aus da irgendwie? Ja, er steht auch. Okay, dann ist er ja hoch genug, weil L und R ist an. Ich wundere mich schon. Jetzt ist grün. Ich drehe ihn wohl noch ein bisschen höher, damit wir auch ein bisschen Sound haben. Hier 7,5. 7,5. Ja, das ist hoch. Das ist, mal lieber auf 6,5. So, jetzt haben wir uns eingepegelt. Das müsste man ja eigentlich rausschneiden, wenn man der Profi-Podcast wäre, aber ich glaube, ich mache das wieder mal. Ach, nicht. Die stehen doch alle drauf. Das ist doch so ein Fetisch unserer Hörer. Ja, ich habe sowieso keinen. Ich muss mal gucken, welchen habe ich denn jetzt? Ich werde mal so machen, dass du links und ich rechts kriege. Ich weiß gar nicht, ob das auf dem so gut funktioniert, aber. So, wo sind wir denn jetzt? Gerade Autobahnauffahrt. Wie nannte sich es? Tesla Supercharger? Genau, na, erst war ich ja noch in dem Aufnahmestudio mit dem roten Licht dran. Ja. Der hat seinen eigenen Wohnwagen zur Aufnahme, die Frau, also das war wirklich gut. Der war besetzt, deswegen hat Jürg seinen Tesla erstmal, wollte er hinter einem Wohnwagen parken, wo ein Licht drin war, ne? Also so ein Laufmobil. Ich bin da echt nicht drüber gefallen, ja. Also erst als ich vorne reinguckte und das rote Licht sah, dachte ich, oh Mensch, nee, hier stehst du doch nicht so gut. Als ich dann rauskam, dachte er, was will die denn jetzt, darf ich hier nicht parken oder wieso, so? Wieso will die mir Geld aufdrängen? Wo meint ihr nichts an bei dieser Kälte? Bei der Kälte, das ist doch, nippelt doch schon so. Ja, was haben wir denn Schönes? Jetzt müssen wir mal ganz kurz unsere Hörer begrüßen. Und wir befinden uns jetzt auf dem Weg nach Sittensen, Weltstadt Sittensen. Also, oder Burg. Dann begrüßen wir Hörer. Ja, können wir ja machen, das stört ja nicht. Und treffen uns da mit der Urga vom... ich weiß gar nicht, mit wem wir uns genau treffen, außer Graf Zahl, weiß ich, die wir dabei ist, keine Ahnung. Also, ich ehrlich gesagt null Ahnung. Ich habe für 4 reserviert, nicht dass 10 kommen. Nee, das glaube ich auch nicht, eher weniger. Na gut. Lass uns mal dann unsere Vorbereitung machen, die wir dann ohne brauchen wir die, damit nicht nerven. Weil wir haben letzte Folge. Wir haben wieder bekommen Postkarten von Halford. Die habe ich jetzt mal gesammelt, weil da kamen so einige. Parkeinfahrten, Nähe Stuttgart. Und Heike bemängelt, dass sie nicht sehen kann, woher die Karten kommen. Also das ist wahr. Ja, sie schreiben mal die Koordinaten drauf. Halford ja auch brav. Ja. Aber wenn jetzt natürlich auf der Karte nicht der Ort vorne draufsteht irgendwie, dann Heike nützt das ja nichts. Aber die kann doch die Koordinaten bei Google rein. Ja, das will sie auch gar nicht. Nein, die will ja auf die Karte gucken und wissen, wo das ist. Achso, also schreibt bitte nochmal den Ort dazu. Ja, für Heike. Damit wir, also es wird immer perfekter, diese Postkarten sozusagen. Ich finde das auch von Halford gut. Ich glaube, der rettet die deutsche Post. Der hat wirklich das rausgehauen. Das muss man echt mal sagen. Da kann man die 20 Stück oder so. Oder ist er einsam? Naja. Das weiß man nicht. Oder ein Fan. Wenn er einsam wäre, würde er die schreiben. Die waren alle vorbereitet. Ach so. Also der war ja optimal vorbereitet. Die brauchte er offensichtlich nur abschicken. Ich sitze hier auf meinem Hotelzimmer. Muss immer an euch beide denken. Ja. In Liebe. Du sollst dich doch nicht vorlesen. Dann haben wir eine Postkarte von Lightning Angel von der Ostsee. Ja. Campen am Strand. Aber eine abgelegene Platzecke, echt. Die am weitesten weg vom Strand war. Hat mich ein bisschen erstaunt. Kleider aus Garmisch und Umgebung mit Tipps drauf wieder. Obwohl, da komme ich so schnell nicht hin. Alter, war doch dieses Geocoin von Garmisch. Ja, genau. Wir wären fast hingefahren, auch dieses nächstes Jahr, aber haben da keine Hütte bekommen. Naja. Hinfahren ist aber auch scheiße, wie ein Fliegen. Ne? Ja, ich sage ja, das war mir alles, Dann hatten wir von Mini Lancelot von Madeira, Nordküste. Ja, das war auch schön, ja. Lutz AG, der hat mich nochmal richtig rund gemerkt. Aber warum hat er mich nochmal richtig rund gemerkt? Ach, wir haben, glaube ich, zu viel geschimpft auf die... Ich weiß gar nicht, Lutz AG, was hatte der denn geschickt? Wir schimpfen doch nicht. Nee, da ging es um irgendeinen Cash oder so. Ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Der hat mir noch eine Mail geschrieben, wo er mir nochmal richtig einen also erzählt hat. War aber auch echt... brauchen wir gar nicht drauf eingehen. Dein Aufruf hat ja richtig was gebracht bei iTunes. Aber er hat dann trotzdem noch eine Karte geschickt, oder was? Nee, der hatte keine Karte. Der hatte mir nur eine Mail geschickt. Okay. Also, du kennst ja immer wieder ab und zu mal diese Beschimpfungsmails, was kam dazwischen. Ja, ich kann mir das auch nicht merken, länger als 2 Stunden. Ich amüsiere mich drüber, dann kommt hier ein Müll. Also, das ist nicht so entscheidend. Ja, was ist mit iTunes los? Ja, 43 Bewertungen sind auch geblieben. Also, du hast echt nicht so... Leute, wir wollen 50 Bewertungen haben. Ja. War schon peinlich. Ja. Dann habe ich gesehen... Jetzt sind wir bei aktuell schon. Ich muss auch noch so einen Zwischenjingle haben. Wir müssen immer so singen oder so. Warte. Du musst blinken oder so. Denkst du wieder alles biegt gerade ab. Gehupt. Ja, nee, müsst du. Ich denke, das hört man auch. Groundspeak, das ist, glaube ich, noch gar nicht so richtig breit getreten worden, aber die kriegen einen eigenen Podcast oder machen einen eigenen Podcast jetzt. Ich kriege dir so eine wirre Mail. Weil, hast du die auch gekriegt über den Verteiler? Ich meine, aber bei mir gehen die Groundspeak-Mails in den Spam-Ordner. Ja, die kamen ja über die Info 2. Podcast-Keller, die da rein. Ja, weil sie hat angeschrieben, wahrscheinlich die ganzen Blogs und Podcasts. Für die erste Podcast-Folge, die sie jetzt aufnehmen, hätten wir Fragen einreichen können. Ich als Podcast-Reicher? Ja, ja, so, also wenn ich das nicht verstanden habe, das war in Englisch, ich habe das nur überflogen. Ich habe nur das Wort Podcast, Groundspeak Headquarter und dann habe ich es auch wieder schnell. Meine Löschtaste ist aber sehr schnell, ähnlich wie bei den Spam-Mails. Das wird ja ein toller Podcast sein. Was ist das? Selbstbeweihräucherung feiern? Ich kann mir auch noch nicht so richtig an. Naja, wenn man es geschickt macht, kann sowas schon gehen. Aber ich weiß es nicht. Also ich habe es nur gelesen. Also, kennst du den Groundspeak Instagram-Account? Nee. Den muss... Hast du Instagram? Nee. Also den Geocaching Instagram-Account, dem musst du mal folgen, weil da siehst du wirklich... Was sind da drin? Bilder? Oder? Bilder, aber mehrheitlich schöne Bilder. Oh. Also wirklich, wo du sagst, ach, das ist ja toll. Also nicht von denen, sondern... Ja, so von Geocaches, die dann aber eher so landschaftlich. Ich wollte gerade sagen. Also so, weißt du, so Norwegen da oben so runter, ja. Und so. Das ist richtig schön. Okay. Aber wie mir jetzt noch in Englisch, weil ich habe mir doch mal hier diesen hier, wie heißen die, Sandy und Sally? Sandy und irgendwas anderes, aber Sandy auf jeden Fall, ja. Ja, also das, Sandy das und Foto Sandy, alleine, ja. Ich dachte mir auch, mein Gott, ey. Ich weiß, also da reicht mein Englisch nicht, also das würde ich vielleicht noch mitkriegen, aber ich müsste mich da konzentrieren, da hätte ich keine Lust zu, also Englisch, nee, ich höre, es gibt auch genug Deutsche. Ja, die machen ja auch so einen Videopodcast und jetzt bin ich mal ganz böse. Gut, dass es Breitbandfernsehen gibt. Also Mann. Ja, aber das ist ja beim Cachen sehr oft. Also muss ja aber nicht von der Qualität bedeuten. Also, nee, die macht das ja auch ganz geil, aber irgendwie. Ich finde das mit Bild sowieso schon immer schwierig, weil kann ich es nicht mal mehr im Auto hören. Dann muss ich schon wieder was. Na gut, ich gucke es auch im Auto nebenbei, aber nicht so intensiv dann. Ich finde halt die Werbung so geil. Hi! Das ist die Groundspeak Blablabla Shop. Was, Werbung kommt da auch noch? Ja, die machen nur auch Werbung. Ja, okay, hat sich für mich gerade erledigt. Am Anfang oder so. Ich hatte es irgendwann mal gehört. Nee, das, nee. Manchmal ist es interessant, aber ja. So. Ja, was habe ich Schönes? Ich habe gar nicht so viel gesammelt, weil wir ja diesmal hauptsächlich das Interview haben. Also jetzt beschweren sich auch schon wirklich welche im Log von dem Where I Go, den ich da gemacht habe, dass sie zu viel laufen müssen. Also ernsthaft. Den hast du jetzt aber nur gesehen, weil es auf der Watchlist. Ja, ja, genau. Aber der, nee, ist ja meiner. Ach so. Kriege ich automatisch, fällt mir gerade ein. Nee, der Where I Go ist ja meiner. Der ist ja auch wirklich, steht ja auch bei, der ist super einfach gemacht. Der war damals für das Sake-Event. Du gehst halt zu diesen 5 Toilettenpunkten, die er da angegeben hat und danach ist gut. Ich dachte, den hätte dir jemand gemacht. Nein, den habe ich selber gemacht. Den habe ich selber programmiert. Den hat dir nur jemand... Echt? Okay. Ja, das, ich habe das schon mal gemacht. Ich bin der Programmierer, da fällt einem das eher leichter, weil das ist dann nicht so abwegig. Und den, wirklich, der war jetzt den Leuten zu weit zu laufen. Also einer beschwerte sich. Der ist doch im Stadtpark. Ja, das ist wirklich nicht weit. Also es ist wirklich, Cashen verkommt langsam. Dazu ja auch der Artikel, den ich ja gestern nochmal rausgehauen habe. Ja. Also ehrlich, nee, wie kann das sein, dass der kein Geo-Checker hat? Ja, du Arsch, dann lass doch das Cashen, wenn du deine Garantie haben willst. Lass ihn doch zuschicken. Jetzt geht's um den Mystery, oder? Ja. Das war so ein Artikel, den habe ich gestern rausgehauen, wer das nicht liest bei uns. Da geht es mal wieder drum, da hat sich dann auf Facebook erstmal einer wieder umfangreich beschwert, dass da ein Mystery wäre, der keinen Geo-Checker hat. Und das kann ja nicht sein. Da könnte ja sein, dass man sich verrechnet und dann findet man den nicht. Was mich so an diesem Post gestört hat, oder an dem Facebook-Post, das war so ein Common Sense. Da war so viel, das ist richtig, da muss man eigentlich jetzt reinmachen, da ist ja der Sucher. Und wenn überhaupt dann, ist ja nicht so schlimm, aber schöner wäre es schon. Also keiner, der mal sagt, Mann, dann gehst du halt ohne Versicherung dahin, dann hast du unter Umständen mal ein DNF und fährst wieder nach Hause. So ist das nun mal Leben. Ich kann euch mal sagen, wie das früher war, als ich auch noch Mysteries gemacht habe. Da habe ich da zu Hause gesessen und versucht, das Rätsel zu lösen. Und dann gab es so wirklich Rätsel, die sich ja aufeinander aufgebaut haben. Da warst du schon sehr geflasht. Ja. Douglas Adams irgendwie oder Douglas irgendwie, da gab es so eine Serie, dass du dann so irgendwas, dann hast du immer irgendwas raus. Und dann war es immer Nervenkitzel, ob deine Koordinaten, wo du jetzt hinfährst, und das war ja meistens, also solange du hast nachher, du hast konntest mal vorher gucken, aber mitten auf dem Feld bist du wahrscheinlich nicht hingefahren, aber wenn da irgend sowas war, und dann war es ein super geniales Ergebnis, dachte so, wenn es gepasst hat, ne? Genau, hast jetzt auf die Schulter gewartet und hast gesagt, das Ding war rund. Heutzutage ist es ja so, dass du. Nein, die wollen den Geo-Checker haben, dann rufen sie vorher einen an, ob das hinkommen kann. Und dann möchten sie noch einen Telefonjoker haben, damit sie zur Not zurückfragen können, damit sie auf gar keinen Fall dann nochmal hin. Also mein Gott, man rutscht da ja selber auch so rein. Ich merke das ja, man ruft die Leute viel zu früh an, die Telefonjoker. Ich weiß gar nicht, als ich angefangen habe, gab es das Telefonjoker-Problem gar nicht, weil erstens war ein Handy noch viel zu teuer. Und zweitens kanntest du kaum einen von den Packagern. Und dann hat man halt mal ein DNF gehabt. Mein Gott, nochmal. Also Schreibt auch ruhig ein DNF. Es hackt euch keiner dafür irgendwelche Körperteile ab. Wo fahren wir eigentlich hin? Das Sittensen oder treffen wir uns mit denen? Oder Bokel? Sittensen. Sittensen war das. Das ist das, was du mir gesagt hast. Da, ja. Da ist übrigens die Ausfahrt. Da sind wir gleich da. Ist auch gut, dass wir da reserviert haben. Ja, und was wollte ich jetzt da sagen? Jetzt mal zurück zu diesem Thema. Also da warst du... Vollkasko-Cashen, ja. Ja, da... Ich kann das verstehen, wenn es irgendwo, also so wie Enigma, der hatte ja auch keinen. Siehst du, selbst Enigma hatte keinen Geocheck. Nee, der hatte ja auch, stimmt. Da hat es nicht so lang gehangelt. Das ist in meinen Augen Schwachsinn. Natürlich ist es ein super Komfort, wenn es einen gibt. Das ist ja gar keine Frage. Das will ich ja gar nicht beschreiten und ich will ja auch gar nicht dagegen sagen, sondern dann gibt es halt auch welche ohne. Und wenn es einem nicht passt, dann macht man die halt nicht. Aber sich dazu beschweren regelrecht, dass das war ja ein Post, das war ja nicht bösartig, aber es war schon so ein bisschen, wie kann man denn sowas machen? Ja, ganz einfach, wenn man richtiger Cacher, das ist eine falsche Formulierung wieder, da regen sie wieder welche auf. Obwohl, ich habe ja in den Kommentaren wieder gesehen, sie möchten ja Meinung haben, dann kriegen sie die auch von uns. Naja, das... Ich weiß auch nicht, so ein Geocache, das ist so ein Anbieter, weißt du, so wie so ein dünner Laden an der Ecke, wo es ein Dünner ist. Ja. So ist das dieses. Also, meine wenigsten Mysteries sind ja so, dass du jetzt 150 Kilometer Anfahrt hast und da gibt es dann nur diesen Cache, den du unbedingt machen möchtest. Ja. So, dann, wenn ich den dann jetzt nicht finde, dann habe ich irgendeinen Fehler gemacht, dann bei 150 Kilometern finde ich noch andere Caches drumherum. Also, wenn das 150 Kilometer wären, nur mal dieses so hypothetisch gesagt, ja, dann schreibe ich den ohne an zur Not. Wenn es mir so schlimm auf der Seele liegt, dass ich vielleicht mal nicht fündig werde, aber dann sollte ich vielleicht auch mal über mein Cache nachdenken, wenn das wirklich für mich so unfassbar wichtig ist, auf jeden Fall auch die Dose zu finden. Und da muss ich dazu sagen, Mystery Owner sind meistens sogar bereit, dir zu helfen. Ja, wobei ich das auch immer nicht mag, wenn sollen sie in den Bibelkreis gehen, wenn sie Kontakt brauchen. Also die Seite kann ich auch durchaus verstehen, das will ich jetzt auch gar nicht zu gut oder zu schlecht reden, aber auf jeden Fall die Einstellung immer dieses Vollkasko-Cachen, da auf jeden Fall muss ich finden, Mann, gewöhnt euch das bloß ab, das ist einfach scheiße, da ärgert man sich nur und dann versaut man sich selbst das Hobby damit. So, das war ein schönes Wort, jetzt können wir aufhören. Ja, das können wir. Verumdreht. So, dann Rügen wollte ich nur kurz einwerfen, war Schrott, also das ist nicht meine Insel. Den Beitrag habe ich mit, also... Das ist Geschmackssache, ich will die Insel gar nicht schlecht machen, für uns war sie gruselig. Also den Beitrag habe ich mit durchgelesen, ich war jetzt 2 Wochen... Ich denke, du liest jeden Beitrag mindestens 3-mal durch. Nee, also tatsächlich bin ich diese Woche knapp 3000 Kilometer gefahren. Ja, da kannst du auch lesen bei. Und da fällst du abends tot ins Bett, ja, und dann habe ich nämlich mal, da habe ich mir mal auf dem Laptop nämlich mal Rügen raufgescrollt und habe mir gedacht, scheiße, da warst du ja auch mal geocachen und hab mal so geguckt, meine Funde und was war da so und ich fand das aber auch nicht super. Also die Caches fand ich sogar noch erstaunlich gut, also die Qualität zum Schnitt, ja, aber die Insel, überall wollten sie Kohle haben, ich habe auch keine wirklich so wunderschöne Orte, die sind wohl alle an uns vorbeigeflutscht, aber was echt nervte irgendwann war, dass sie wirklich, also die haben ja ganze Felder abgeriegelt, damit du da ja nirgends parken kannst. Und dann steht da hinten, wo nichts, niemand mehr ist, aber noch ein Drehkreuz, damit du da bezahlst für irgendwas. Ja. Also es war schon, boah, nee, ich fahr da nicht nochmal hin, das war nicht meins. Ich fahr demnächst nach Usedom. Kann ich dir dann berichten, wie es war. Da wollte ich ja sagen, bin ich mal gespannt. Aber da wollte ich eher ein bisschen am Strand umsonnen. Heike will ja mal zu den, zwei Sondler haben wir auch gesehen, ja. Die buddeln sie danach nicht wieder zu, das finde ich auch schon wieder großartig. Da sorgen sie gleich für, dass ihr Hobby auch gleich vor die Funde geht. Ja, super. Also, eigentlich macht man das, ja. Ja, das geht gar nicht so was. Zu passen noch zu dem zu ja, im weitesten Sinne zu Rügen, diese Stasi-Tools hat mir hatte ich eine E-Mail gekriegt beim Hinweis drauf. Dieses Glümpse, das kannte ich ja schon. Ja, habe ich auch mal genutzt, nutze ich aber nicht mehr. Das ist ja so ein bisschen wie das Google gab, das ja auch mal sowas. Ja, jetzt bist du da irgendwann. Ich weiß gar nicht, wie es hieß, aber bei Google gab es das auch. Und jetzt gibt es noch dazu Wayguard. Ja, aber das ist eher für Frauen. Ja. Naja, es war so mehr oder weniger, lass dich überwachen, ehrlich. Ich habe gedacht, ist jetzt so durchgegangen, das seid ihr nicht ganz dicht. Ihr macht da letztendlich Werbung mit so einer Art Stasi-Überwachung. Du? Ich fand das schon krass. Ist es nicht ganz toll, wie das immer mehr Einzug hält? Ja. Du solltest dir unbedingt Snowden anschauen im Film. Das brauche ich gar nicht. Übrigens www.wayguard.de, also W-A-Y wie der Weg und Guard wie... Meiner Meinung nach ist das so ein Ding, speziell für Frauen, die dann nachts alleine nach Hause, dann geben sie ihr Ziel, ihren Weg ein, dann schlägt er außerdem schon mal einen Weg vor er hat dann so den Notruftaste. Trotzdem, aber gefördert von der AXA, der Versicherung? Ja, naja. Und von der Kriminalpolizei Berlin, glaube ich, oder so. War oben noch so Werbedippel drauf. Also, ey, absurder wird's auch nicht mehr. Ne? Die Leute, ist nicht nur Vollkasko-Cash, ist auch Vollkasko-Mentalität, so überhaupt Leben. Nee, es ist immer mehr Überwachung. Das muss man ja halt sehen, ob man das... Also, das kann ja eigentlich keiner gut finden. Aber die Leute stellen sich ja auch... Was heißt, sie finden sich gut? Sie machen es ja freiwillig sogar. Ja, die Leute stellen sich auch freiwillig in Amazon Echo zu Hause hin. Können wir hier gar nicht links? Nee, wir können nicht links. Wieso, der biegt ja auch links ab? Ja, da steht alles dran. Sitten sind es gestrichen. Ja, aber wie weit? Ja, gleich vorne. Ich habe das auf Google Maps schon gesehen. Oh, wir müssen so durch, das geht. Ah, ich sehe gerade auf der Karte. Ja, guck mal auf die Uhrzeit. Ja, wir haben ja früh dran. Müsst du eigentlich noch cashen? Dann, aber ich war 6 Stunden mit dem Roller im Regen unterwegs. Ey. Ich habe die Fresse, glaube ich, heute von Cashen echt dicke. Die Caches waren auch nicht so. Naja. Dann haben wir sehr positive Resonanz auf die E-Mail, auf die Cash-Tipps mal bekommen. Das erste Mal so eine E-Mail, der wirklich zwei waren sogar dabei, die sich echt mal bedankt haben für, ich glaube, der Märchenweg war es hauptsächlich. Den kennst du ja auch. Ja, und der andere war das hier, dein TB-Hotel. Ach nee, das habe ich einen Kommentar, glaube ich. Nee, war aber auch drin, das TB-Hotel MacPom, genau. Aber den Märchenweg da in Jesteburg fand ich auch. Also findet ihr auf unserem Blog, dann der Märchenweg, irgendwie süßer Cash. Gerade wenn man mit Kindern auch, das ist die richtige Länge. Am Ende hast du einen Kaffee auf dem Hof und so. Alles nicht so aufdringlich, parken umsonst. Also tolle Aufgaben unterwegs auch. Alles komplett fair. Im Sommer einen schönen Erdbeerstand da vorne, wo du dann... Ja, stimmt, stimmt. Ist ja auf dem Bauernhof. Ich denke mal, die wird auch so einen Bauernladen da irgendwie noch haben mit ein paar Kleinigkeiten. Ja. Also lohnt sich. Ich fand es nur geil, dass man mal eine E-Mail kriegt, wo sich einer bedankt, weil sonst macht man und schreibt auch und so, aber du weißt irgendwie nie so richtig, nützt das überhaupt irgendjemandem was? Fand ich gut. Weiß ich auch nicht. Ich bin momentan auch irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen angewidert, aber so ein bisschen abgenervt von der Szene, weil sich das immer alles so wiederholt. Und ich das Gefühl habe, dass die Marktschreier gewinnen momentan gerade wieder in Überhand. Ja? Mit ihren, Ich weiß nicht, was die machen. Ich habe jetzt auch lange keine anderen Marktschreier in unserem Metier mehr gehört. Ja, in unserem Metier schon gar nicht. Ach so. Aber dass die dann halt Leute erzählen. Also lasst euch nicht viel erzählen. Nehmt einfach so Informationen auf und macht dann euer Ding selber daraus. Ja, das ist immer das Richtige. Bloß nicht vorsammeln lassen, auch von uns nicht. Also diese hier Mystery-Cash-Geschichte, das war zum Beispiel für mich ein Beispiel. Ja, ich meine, gut, wir haben natürlich immer recht, das muss man schon so sagen, aber deswegen muss man sich trotzdem nicht nach uns richten. Das ist ja auch die Gottfahrt auf Geocaching. Ich wollte es jetzt nicht so deutlich sagen. Jetzt muss man, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wie hieß denn der Laden überhaupt? Ich vermute mal, hier links hättest du vielleicht rein sollen. Guck mal, hier ist alles gesperrt. Immer noch? Ja, ja. Richtig scheiße. Ich meine, Sittensinn lohnt sich eh nicht. Aber ich glaube, wir kommen genauso drauf. Also. Na gut, ich will jetzt nicht zu tief. Er wünsche sich, dass ich da gleich am besten tief drüber berichte. Das will ich gar nicht, aber ich fand es trotzdem gut. Auf hhfoto.lima-city.de, also nochmal hhfoto.lima-city.de, hat Zakir echt ein VR-Go-Bilder getestet. Und zwar plattformunabhängig. Das scheint mir so eine Art Webanwendung zu sein oder Java oder sowas. Und soll wohl ganz gut funktioniert haben. Und jetzt macht euch nicht gleich ins Hemd. Also das hat offensichtlich jemandem geholfen. Das ist auch wirklich durchaus gut lesbar. Ja. Also ist mal ganz interessant, vielleicht auch als Alternative zu dem, den ich da mal aufgeführt habe, wie das funktioniert. Also lohnt sich auf jeden Fall echt mal ein Besuch darauf. Wir verlinken das auch alles. Ich muss das nur diesmal alles alleine machen. Deswegen dauert das ein bisschen länger, glaube ich, bis die Folge rauskommt. Also kann man angucken. Also ich finde, weißt du, persönlich finde ich VR-Egos ab und zu mal ganz nett. Aber mir selber einbauen, das Ding ist irgendwie, ich glaube, das ist das Problem. Das ist nicht mal eben so... Nee, das ist es leider nicht, ja. So, und dann... Eigentlich tatsächlich ist es so, du musst nur das jeweilige Tool erstmal kennenlernen, das ist das Problem. Das finde ich so. Also wenn du das dann einmal gelernt hast, dann ist das relativ einfach, aber naja, ist auch übertrieben gesagt. Gut, ich komme aus der Programmierecke. Ich finde dieses Absurde ja völlig einfach dann. Mhm. Dafür kann ich dann keinen Kaffee kochen. Also das finde ich so. Na gut, aber auf jeden Fall kann man es da mal nachlesen. Dann wolltest du auch nicht zur Oschmann-Lesung, obwohl wir eine Karte hätten bekommen können. Ich weiß nicht, was... Also erstmal habe ich gleich gedacht, nö, ist das sinnlos, was sollen wir denen fragen? Das ist ein Fernsehmann. Egal, was ich den kritisch frage, werde ich sowieso so eine richtige glatte Antwort bekommen. Und das ist auch nicht mal böse gemeint, sondern das ist sein Job, das kann er einfach. Ja. Das zweite ist, den kennt eh kaum einer. Und das dritte ist, ich habe Teile von dem Buch so mal als Auszug gesehen. Ich finde das inhaltlich auch völlig flach. Von daher wäre das jetzt echt sinnlos gewesen. Da ich habe so das Gefühl, die paar, die hingehen, die gehen einfach so nach diesem Sehen und gesehen werden. Aber ich bin mir da auch nicht sicher, also warum sie hingehen. Ich, Ich glaube, wenn du es kaufst, kostet es 20 Euro oder so eine Karte. Also, nee, war überhaupt nichts. Ausschlaggebend war dann am Ende tatsächlich auch noch, gab auch kein gutes Hotel in der Nähe. Für mich war einfach, wir hatten ja in dieses Buch reingeblickt, das war vielleicht ausschlaggebend. Ja. Und dann natürlich auch, ach, hier ist es schon, guck mal. Oh, ey, ohne Nacht. Ach so, hier. Und, ja. Wieso ist es so voll hier? Na egal. Ja, und dann wusste ich jetzt auch nicht, was will ich da überhaupt? Also ich fand das Buch schlecht, wenn ich gehe auch nicht sonst zu irgendwelchen Autoren und lese irgendwas durch. Wo ist denn das jetzt hier? Weiß ich auch noch nicht so genau. Wie rechts oder da drin? Ja, die gehört ja hier schon mal dazu. Das ist definitiv. Bist du sicher? Ja, die rechts, ja. Ja, hier, guck mal. Ist das. Aber ist das Parken für die? Ja, ist wahrscheinlich hier. Muss so, ne? Sein. Muss ja. Hier steht sowieso nichts dran. Ach, hier. Parken wir uns hier gleich hin. Klaffen wir hinein aus, da haben wir auch mehr Platz. Ich dachte, da steht einer. So. Nee, also war für uns sinnlos. Und wie gesagt, wenn es jetzt noch ein gutes Hotel in der Nähe gegeben hätte, hätte ich mir ein schönes Wochenende mit Heike da gemacht und wäre dann nur abends zu dieser Vorlesung gegangen. Da sitzen, wir haben... Ja, ja, ich schnall mich auch noch ab. Aber die Hotels waren alle bewertet unter aller Sau. Ja. So viel kommt ja auch nicht mehr. Nee, deswegen hat sich das dann erledigt. Ich fand die Aufregung, die ja teilweise ablief, aber auch ehrlich gesagt genauso albern. Warum soll er keine Lesung machen? Und wenn das voll wird, ist doch schön. Da fand er dann auch wirklich teilweise in Twitter oder auf Facebook so ein paar, wo ich so dachte, ja, nun beleidigt doch nicht alle, die da hingehen, wenn die da Bock zu haben. Warum denn nicht? Also da jetzt so drüber herzuziehen, fand ich ehrlich gesagt auch ein bisschen albern. Ja, das ist wieder diese Differenzierung, die bei diesen Leuten halt nicht da ist, ja? Ja. Pauschal fanden wir halt das Buch von der Aussage sehr gewöhnungsbedürftig, ich sag's mal so, ja? Ich fand's immer scheiße. Aber deswegen finde ich doch Ingo Oschmann nicht doof. Ich kenne ihn ja gar nicht. Also von daher ist er mir auch völlig egal. Das geht mir auch so. Ich kenne Höcker auch nicht persönlich, aber ich fand halt die Aussage in diesem Buch mal berichtenswert darüber. Ja, ja. Also ich fand beide Seiten irgendwie seltsam. An mir ging das eigentlich komplett vorbei. So. Ich hätte, wie gesagt, wenn es ein gutes Hotel gegeben hätte, hätte ich das kombiniert. Ja, aber so. So leider nicht. Guck mal, ich habe mich mal wieder auf ein Event angemeldet. Ja, das gehe ich nicht hin. Da habe ich gesehen, was alter Schwede. Wieso? Weil da unser Film läuft. Ja, deswegen gehe ich ja hin. Ja. Endlich kann ich mal angeben und war mal mit, ich war dann sozusagen mit auf der Bühne. EWD GIF Weekend 2016. Wann ist denn das? Wo ist es überhaupt? Ach, das ist irgendwo über Bremen Richtung Oldenburg hoch, so grob gesagt. Am 5.11. Das ist von Bayab, der hört uns auch. Ja. Festival, Geocaching, internationaler Film. Ich will natürlich eigentlich nur das Souvenir haben. Ich mag es noch nicht so zugeben. Was will ich das Souvenir? Da gibt's doch ein Souvenir, oder? Oh, da muss ich auch hin. In meinem GIF? Ich geb dir ein Foto mit, dann lockst du für mich auch. Wir brauchen kein Foto, machen wir auch so. Du warst ja auf der Leinwand. Ja, das ist sowieso so genial. Genau, da er unseren Film ja mitzeigen will, das fand ich so schön. Hat er extra gefragt vorher. Ja, hab gedacht, da gehst du auch mal hin. Ich bin dann natürlich erstmal auf die Warteliste gekommen, weil ich viel zu spät dran war. Aber mittlerweile haben da auch ein paar abgesagt. Ich sollte jetzt also, darf teilnehmen. Teilgenommen. Soll ich dir irgendwas hier von der Brust nehmen? Ich wollte nur zusehen, dass ich da nicht jetzt so nach dem Motto, ist egal, wie viel auf der Warteliste kommst, trotzdem, das ist immer so ein bisschen dieses Pseudo-Wieb, das will ich nicht. Du überspringst ja jetzt hoffentlich nicht das Hochzeits-Event. Nee, das kommt jetzt als nächstes. Das Hochzeits-Event. Hast du das geschnallt? Ja, das war gar nicht die Hochzeit, sondern das haben mir ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob die genannt, aber das haben mir Reviewer gesagt, ja. Direkt, dass das gar nicht auf der Hochzeit ist. Ich habe aber gedacht, das ist auf der Hochzeit. Das wäre die Hochzeit sozusagen. Nein, das ist nur irgendwo ein Kasten in der Walachei, wo die alle hätten. Ach nee, die morgen noch. Wo du vorbeifahren konntest und unterschreiben. Ja, aber das ist da dann kein Event für mich, oder? Nee, es gab wohl auch, also das ist jetzt mal so inoffiziell, es gab wohl auch schon einige Diskussionen in der Reviewerschaft, ob man das jetzt wirklich publishen sollte. Also das war wohl schon relativ grenzwertig. Sag mal, hast du eigentlich das Hotel hier gescheckt, dieses Restaurant irgendwie gescheckt? Nö, Heike habe ich gefragt, die kennt hier jemanden und die hat gesagt, das soll gut sein. Weil die Speisekarte konntest du dir nur zuschicken lassen per Newsletter. Echt? Aber die Bewertung war sonst gut, glaube ich. Okay, gut. Hm. Ja, doch, hörte sie ganz gut an. Hm. Zur Not haben wir hier die Sittensender Autohof, dann fahren wir dahin, so. Da gibt's ja Pommes. Und es sind ja auch immerhin 5 Mann da gewesen. Also sieht man, wie beliebt die sind. Ja. Zu der eigenen Hochzeit sind immerhin 5 Menschen gekommen. Die dann auch irgendwie sehr verstört waren. Ich habe zwar keinen kennengelernt, aber also die, so wie ich das richtig verstanden, kennen die auch nicht. Also Das sind so meine typischen, das muss ich Ihnen ja mal lassen, ne? Hörer hin, Hörer her, Ritter Ramon, ne? Harep, so die üblichen, die auch auf jedes Event gehen, muss ich auch lachen. Ihr dürft aber so, euch über solche Events auch nicht lustig machen. Ihr seid auch immer auf diesen Events. Kommt, Jungs. Ja, das finde ich allerdings auch. Aber echt, sag mal, welchen Sinn hat das denn? Du kennst keinen? Wobei ich den beiden immer anrechnen muss, die stehen aber, wie es doch zu. Also die fangen nicht an zu behaupten, ich war zufällig hier und so. Die hauen ja sogar Twitter raus. Jetzt fahre ich da noch hin. Aber was bringt das dir denn? Ich weiß es auch nicht. Ich meine, du willst dich damit niemanden treffen. Du legst dann ein Event, weil du sagst, okay, dieser... Ja. Geocache-Kampf wird wahrscheinlich nicht ewig bestehen bleiben. Naja. Das ist schon grenzwertig, ja? Sonst hätte ja ein 3D. Ja. Ich denke, die wollten dieses Logbuch sozusagen als Hochzeitsbild dann damit aufhängen oder so. Das werden sie jetzt wahrscheinlich mit 5 Unterschriften. Das sah ja schön aus, Ritter Ramon hat ja Bilder gemacht. Also sah ja wirklich schön aus, das Buch. Ja. Aber wenn dann nur 5 Unterschriften. Kommen. Also meine könnt ihr ruhig reinschreiben. Dann müsst ihr mir das mal bitte schreiben, dann logge ich nach. Also ich kann so viel sagen, ich glaube, das Thema ist auch vorbei. Ich glaube, es war auch ein Eigentor. Es ist einfach Schwachsinn. Wer geht denn da vorbei? Es gab ja 5. Aber normalerweise, wer geht denn da vorbei? Oder schreibt in einem Kondolenzbuch. Ja, Winke, Winke und so ein Scheiß braucht heute keiner mehr. Das ist vorbei. Ja, aber sie gehen ja immer noch hin, alle. Ja, zufällig. Siehe unser Frühjahrsevent, wo du Angst hattest, dass wir unter Umständen da zu dritt rumstehen oder so. Ja, das ist ich glaube, aber hast du mal gesehen, wie viele da sich angemeldet haben? Weißt du, was mich am meisten ankotzt, dass ich den scheiß Weg schon wieder laufen muss, weil diesmal muss ich ihn ja laufen. Weil ich muss da noch irgendwas zu den 40 Leuten bald wieder schreiben, wenn das so weitergeht. Das sind schon mal 40er Tents. Ah, da kommt wieder einer, der sich aufregt, dass wir nicht klare Aussagen machen. Ja, egal. Was habe ich noch? Ach so, das fand ich wirklich mal berichtenswert. Oh scheiße, ich sehe warum ich sehe. Achso, ein Archivierungslog von Yolumbo. Für den Cache weiß ich gar nicht. Ich habe nur die Verlinkung auf das Log hier. Ist auch wieder schön doof, ne? Kann man da aussuchen? GLP9EK03. Ja, das kann ich eventuell machen. Ich sag's trotzdem mal, GLP9EK03. Kann ich ja nicht machen. Stimmt, wir haben ja keine Verbindung hier. Der hat mit einem, ich hoffe, du hast auch alles aus, sonst haben wir alles verblitzt hier. Ich habe alles aus. Der hat mit einem Satz seinen Cache archiviert. Aufgrund der neuen Büros mit der 1A-Sicht auf die Dose wird dieser Cache von mir archiviert. Ich fand das mal berichtenswert. Endlich mal einer, der, weil das Ding begafft wird, den zumacht. Das finde ich so schön. Ja, wahrscheinlich hat er Angst gehabt, dass wenn er bei der Wartung irgendwie gestört wird. Alter, ich sehe aber auch schlecht. Ja, das liegt nicht am Licht. Ich habe eine neue Brille bestellt. Die kam vorgestern und habe ich anprobiert und kriege ich die Bilder nicht übereinander gelegt vom rechten und linken Auge. Jetzt muss ich warten, bis die nächsten, die müssen sie neu schleifen, haben sich irgendwie völlig vermessen. Wie übereinander gelegt? Kapier ich jetzt nicht. Wenn ich so ein Blatt vor mir habe, dann wirkt das, als hätte ich 2 Blätter. Ach so. Die Brille war schon scharf und alles, aber du kannst kotzen in 2 Minuten, weil du einfach völlig wirr wirst. So. Archivierung mit Kalkül, Standardsatz falsch interpretiert. Ich habe mir echt viel aufgeschrieben. Ach so, hat wieder einer to be archived gelockt. Und hat geschrieben, lieber Reviewer, was heißt, sollte das in den nächsten Tagen nicht passieren, so gehen wir davon aus, dass du kein Interesse mehr an diesem Cache hast. Es ist doch für jeden ersichtlich, dass dieser Owner kein Interesse mehr an irgendwas hat. Das ist mir auch von Menschen mitgeteilt worden, die ihn persönlich kennen. Ich finde es absurd, wie lange mit Archivierung gewartet wird. Steckt dahinter etwa Kalkül? Ja. Was für ein Kalkül denn? Kalkül, ist es so. Meinst du, sie wollen ihn erpressen? Nee, ich meine, ich glaube, Groundspeak will diese Geocache-Anzahl auf der Plattform verringern. Erhöhen. Sehr hochhalten. Also, ehrlich, diesen Standardsatz von Reviewern habe ich, glaube ich, schon 1 Million Mal gelesen. Und da beschwert sich, ich gucke eben, wer steht denn da? Was ist denn Bronzefigur? Ja. Aber das steht doch in jedem Ding drin, ey. Also der scheint ja ganz neu zu sein. Aber schon gleich, Dr. Wynn ist das aber nicht hoffentlich nicht der, der diese komische Plattform da programmiert, oder? Der hieß doch auch so irgendwie so. Welche Plattform? Na, diese Plattform, die Groundspeak nicht wollte und wo er dann durch alle sozialen Medien gerast ist und völlig ausgedreht. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, kam. Herr Dr. Wynn, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, dieses Log ist wirklich schon selten wieder. Wenn man keine Ahnung hat, ist ja nicht schlimm. Aber keine Ahnung haben und dann lospöbeln, das ist schon eher peinlich. Kennst du eigentlich Kraftzahl? Das ist nicht der Typ da neben uns im Auto, ne? Ich weiß es nicht genau. Ich habe den mal gesehen, aber du kennst ja meinen Namen und Personen. Den haben wir nicht auf dem Mega gesehen. Also wenn das er ist, dann ist scheiße, weil er fährt gerade weg. Okay. Weil der sagt jetzt auch gerade zwei. Ja, habe ich gesehen. Der zweite kam gerade zu. Ich habe den auch mal gesehen waren wir nicht auf dem Event? Mit Frau Lübeck hier, Frau Ferrari Girl. Das war da auf dem Event. Na, dann kann ich den dazu. Dann okay. Das ist gut, weil mein Gesichtergedächtnis ist immer schlimm, ey. Die Leute, das Geilste ist immer auf Events, dann kommt einer, guckt dich an. Ja, dann mit großen nichts. Augen und ich möchte weglaufen, weil ich überhaupt nicht weiß, was ist. Dann sag ich immer, hi du, ne? Klar. Hm? Ja? Ja, ich bin da nicht so meistens ein Smalltalk. Und dann hast du selber kein Namensschild dran, ne? Ach, dann habe ich hier schon. Nee, das vergesse ich jedes Mal. Das ist das Schlimmste. Jetzt haben wir endlich dieses Ding sogar das Cover an. Und ich vergesse halt immer noch jedes Mal. So, da habe ich eigentlich alles, was ich auf dem Zettel habe, auch durch. Also ich kann ja Folgendes sagen. Ach so. Please, bitte uriniere mit elegant. Das ist sie nicht. Ich hoffe, dass sie das nicht sind. Was ist das denn jetzt hier? Ist hier Schützen? Scheiße, jetzt kommt hier die Schütze. Hast du noch an, ja? Vorsicht. Oh. Passt schon. Die ist 5. Oh Mann, aber die läuft schon wieder general. Ja. Und ich habe gesagt, man gehen die da jetzt auch rein? Fällt uns ja nicht ruhig. Oh nein, das fehlt, dass hier irgendwie ein Schützenball ist. Ey, dann lauf ich schreien nach Hause. Der hat keine Lust mehr. Ich war letztens Cash und mir hätte es gedacht und war mal wieder so richtig überrascht. Weißt du, ich bin so eine kleine Runde gelaufen in Egesdorf, da hinten, ja. Und da gibt es so einen Cash, der liegt in der Nähe von diesem Turm. Da gibt es ja diesen Funkturm. Ja, aber wie heißt die Runde? Ich glaube, die hast du auch gelaufen. Habe ich schon? Ach so, ich wollte gerade sagen, Egesdorf hatte ich doch irgendwas. Ich wusste, also die Runde, das waren also jetzt 6 Caches, die musste dann wieder zurücklaufen irgendwie. Ja, okay. Bin ich dann zurückgelaufen, das ist scheiße laut da am Feld, ne? Und ja. Sehe ich nur so Königseiche oder Königsfichte, Königseiche. Ja. Und dann habe nur gesehen, dieser Baum ist irgendwie einer der ältesten, ne? Mehr habe ich gar nicht gedacht. Ja. Und wollte ihn jetzt einsammeln und lauf dann so durch den Wald so durch und siehst du so lauter Bäume, ja? Und dann siehst du so, guckst dann auf dein Handy so, noch 100 Meter, noch 70 Meter, so noch 40. Dann gucke ich wieder so hoch und will mich so orientieren. Dann sehe ich in der Ferne diesen mega Baumstamm. Das müsst ihr euch vorstellen. Das sind also wie normale Bäume. Und dann steht da mittendrin ein Baum. Der Stamm ist 6-mal so viel wie normale Bäume. Den habe ich, glaube ich, auch gemacht. Das kommt mir bekannt vor. Das fand ich so überraschend. Das fand ich, seit langem hatte ich mal wieder das Gefühl, boah, da hatte ich mal jemand zu einer Stelle geführt. Wollte ich gerade sagen, das ist echt wenig geworden, ne? Dass man mal wieder irgendwo so einen Cache findet, wo man denkt, boah, geile Location, scheiß auf den Cache. Ja, ja, geht mir auch so. Also das hat mir auch in Rügen oder auf ich habe auch so halt gesagt, gut, wir fahren jetzt auf Rügen. da fiel mir das auch auf, das war die Plätze waren nicht so, wo ich gedacht hätte, boah, hier warst du noch nie und wärst sonst nicht hingekommen, außer 1-2 von aber echt vielen Caches, die wir da gemacht haben. Wir haben hauptsächlich die Sehenswürdigkeiten besichtigt, aber auch eben dann vor Ort zum Beispiel Baumwipfelfahrt sind wir erst gelaufen. Hab ich gesehen. Und dann den Cache-Baumwipfelfahrt gemacht. Das war auch eine geile Kombination, weil dann läufst du erst diesen Baumwipfelfahrt, der ist ja als Rentner geeignet ohne Ende, Ja. Diesen 40-Meter-Turm hoch, ne? Da läufst du ja fast eine Stunde. Gehst du so wie im Parkhaus, so im Kreis, in so 5 Meter breit. Ich dachte, das hört nicht auf. Aber ja, damit das Gefälle so gering ist oder die Steigung so gering ist, also unfassbar. Damit das auch Elektro-Dinger schaffen. Ja, aber hätten sie denn nicht in der Mitte ein paar Treppen machen können, hätte ich lieber genommen als diese Scheiße. Oder einen Aufzug. Ja, da wurde mir schon schwindelig, ey, von dem, also du läufst ja wirklich ewig und dann gehst du zurück und danach gehst du diesen Cache an. Und der führt dich ja im Prinzip die gleiche Strecke, aber eben durch normalen Wald und ich war sofort am Pusten. Das ging da so bergauf und bergab. Ich mag sowieso kein bergauf und bergab. Und wenn du vorher diesen Pfad oben gelaufen bist, krass der Unterschied, echt. Also der war auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, das haben die meisten ja, du hast dich ja nochmal praktisch dafür entschuldigt, dass du irgendwo hinfährst zum Urlauben und nebenbei cachst und nicht zum Cachen hinfährst. Ja, nee, und nebenbei entschuldigt, ja, entschuldigt nicht, aber man muss es ja dazu sagen. Ich musste mir das, ich hatte seit langem wieder das Gefühl bei dieser Königseiche, ich kann jetzt hier leider nicht drauf zugreifen. da habe ich mir überlegt, wenn du echt irgendwo hinfährst in den Urlaub, um da zu cachen, also du fährst dahin, um da zu cachen und machst den Urlaub drumherum. Wie langweilig muss das sein? Das geht. Also das kommt darauf an. Also das haben wir damals bei Nothing But Stones auch gemacht. Da war das komplett um diesen Cache aufgebaut. Ja, aber wie viele Location gibt's dafür? Oder wie viele geile Caches gibt's dafür? Ja, okay. Da weiß man auch, da gehören die 4 Tage Anfahrt letztendlich aber im Auto zu, um in dieses Gefühl, auf diese Langsamkeit zu kommen und so. Also sehe ich auch so. Irgendwo hinzufahren, um dann da zu cachen, finde ich auch sehr merkwürdig. Also da brauche ich da nicht hinfahren, das kann ich zu Hause auch. Muss ich vielleicht ein bisschen weiterfahren, aber hier gibt's auch schöne Caches. Also das finde ich auch mal die Tipps, die ich vor. Ich frage dann immer nach Tipps und dann, oh, ich weiß schon, was kommt und schreib's aber dazu, es nützt alles nichts. D5, mittlerweile, seid mir alle nicht böse, die mir die Tipps geben, aber die meisten schmeiße ich echt weg, weil es ist nicht böse gemeint, aber ich habe keinen Bock, ein Mystery zu lösen. Ich habe keine Lust, wenn ich 5 Tage auf Rügen bin mit Heike. Und wir sind da hingefahren, um Geburtstag weg zu sein. Und dann laufe ich da 8 Stunden auf dem Lost Place rum oder was? Das macht Leuten Spaß machen. Mir nicht. Ich habe einen einzigen Lost Place Cache mit Heike gemacht. Das war ein Traddy. Und der war auch ziemlich geil gemacht, weil der war direkt vor dem Lost Place. Das heißt, der war sogar im, aber du musstest nur einen Raum rein. Und relativ einfach gemacht. Und dann konntest du ja selbst überlegen, ob du jetzt noch weitergehst oder nicht. Das finde ich gut. Ja. Da kann jeder den Cache machen, aber für sich entscheiden, will ich den Lost Place auch noch erforschen oder nicht. Oder ne? Und es gibt auch keinen Ärger mit der Polizei, weil in meinen Augen sind die Zeiten einfach vorbei für Lost Place. Ist einfach so. Du kriegst da nur Ärger. Das hat einfach keinen Sinn mehr. Ich glaube, heutzutage definierst du dich so ein bisschen über DT-Wertung. Weil die geilen Plätze einfach weniger werden oder die werden nicht mehr gesehen. Ja. Man kann aber auch mit einer guten Runde auf jeden Fall für eine schöne Beschäftigung sorgen. Aber auch da denke ich mir, mein Gott, es reicht ja heute nicht mehr, irgendwie so ein Paddling in ein Baumloch reinzustecken oder einen Baum, sondern es muss dahinter sein, durchs Gestrüpp. Dann schreibt man noch vor sich Brennnesseln. Oder wirklich nur hingeschmissen. Also dazwischen fehlt immer das, finde ich, ja. Und vor allem war, den Lost Place, den wir gemacht haben, war von so einer, einer Legende, dann immer, wenn ich das schon höre, kriege ich schon mal kotzen, weil dann weiß ich, meistens sind das Scheißcaches für meinen Geschmack. Also gar nicht allgemein scheiße, sondern für meinen Geschmack taugen die meistens nicht. Und ich kannte den jetzt gar nicht. Lex Parker sagt mir auch nichts. Also, ich kenne nur Lex Parker. Oder wie heißt der? Das war doch mal hier dieser, Von dem hat er den Namen wahrscheinlich so als Old Shatterhand, keine Ahnung. Genau. Also ich kenne ihn nicht, kann ihn nicht beurteilen, war auch mein einziger Cache, den ich bisher von ihm gemacht habe. Aber vorher hatte ich schon so, oh Mensch, von dem kannst du alle machen, die sind absolut und so. Gucke ich da in Hint, ernsthaft, Lost Place und Hint, vor Ort, steht da drinnen, bring einen wasserfesten Stift mit. Dachte ich mir so, Legende. Also sorry, kann jedem passieren, aber als Legende etwas, was ich mitbringen soll, in hinzuschreiben, naja, kann man jetzt Gewalt darüber sein, wie viel Erfahrung das so zeigt. Drück mal kurz auf Stopp. Oh. Wir gucken mal, ob hier noch was ist. Was soll hier sein? Ja, noch ein Cache. Ja, und dann machen wir das Interview. Ich stünde sonst wieder noch zu lange. Das Interview kommt auch noch. Also für heute, dann machen wir erstmal hier jetzt so einen Zwischenstopp, würde ich sagen. Eigentlich müsste ich ja jetzt wieder Kapitelmarken dann da machen. Mach ich jetzt. Hier, pass auf. Also wenn ihr bei Uut seid, dann ist Kapitelmarke. Wir gucken mal, was es zu cachen gibt. Wir haben ja diesmal nicht so viel. Es war auch gar nicht so viel los. Wir waren auch nah dran. Wir haben gesagt, ich gehe wieder zum Event. Danach kommt auch eventmäßig erstmal nichts. Bis auf Januar. Ja, wir planen noch was, aber sagen wir noch nicht was, ne? Nee, dann sagen wir es nicht. Wir haben wieder was Schönes vor. Ist schön, dass es kein Videopodcast ist. Genau. Deswegen kann man das nicht sehen. Wir haben wieder was Schönes vor und freut euch drauf. Und von mir noch einen kleinen Tipp. Bitte denkt daran, uriniert mit Eleganz und Präzision. Wofür ist der Tipp? Der Tipp ist einfach mal so. Ach so, okay. Ja, und wir machen jetzt Schluss und gucken mal, ob wir noch was zu cachen finden oder ob die schon kommen. Ne? Wann waren wir so um 7? Haben wir noch 7. Eine halbe Stunde? Ja, also bis später da. Oh, jetzt nehmen wir mal auf. Ich keine Ahnung, wie laut das ankommt. Das werden die Hörer dann hören. Ich lasse das einfach. Der Ausschlag so richtig, so klein? Oder? Ja, der ist ein bisschen klein. Nein, jetzt sagst du es auf Null. Ja, das wird dir hier nicht passieren. Wir sind im Landgasthof de Bur, in der ruhigen Ecke. Ja, wir haben extra eigentlich, du hast reserviert. Ich kann das jetzt gleich auf dich schieben. Ja, aber ich habe in deinem Namen reserviert, das wird's gewesen sein. Das kann natürlich auch sein. Wir haben extra gesagt, wir möchten eine möglichst ruhige Ecke, damit wir aufnehmen können. Das hat sie wohl nicht so ganz begriffen. Also, ist auch nichts mehr frei. Also wir haben, ihr müsst jetzt damit leben. Es ist alles frei, aber wir kriegen ja noch einen Tisch, sagt sie. Das habe ich auch nicht verstanden. Vermutlich fühlt sich das nachher. Ja. Ach, nachher kommen die Schützen. Habt ihr die gesehen draußen, die waren? Nee. Ja, da ist eine ganze Schützenversammlung gewesen. Hm. Genau. So, wir sitzen jetzt hier mit der Orga vom Bremerhaven. Mega. Event am Meer 2017. Ah. Oh. Genau. Und nicht mit der kompletten. Wer ist ja noch da? Wer fehlt genau? Also fehlen tut Ferrari Girl, also Lisa und Christian. Ja, dann fliegen die jetzt raus aus der Orga, ist aber so einfach. Und wir gehen da rein, oder? Ja, dann müssen wir auch was draus werden. Klar, gut. Wir sollen ganz lieb grüßen, aber sie lassen sich entschuldigen. Und ja, sonst wäre sie zur Nordseetaufe gefallen. Sollen wir nicht so einen Scheiß erzählen? Nee, bist du im Umzugsstress? Ja, Mensch. Innerhalb von Lübeck, so viel ich gehört habe. Und von 17 und 20 oder was? Ja, das hört sich schon. Die weiß auch nicht, wie man das macht. Da macht man nämlich ein Event draus und hat keinen Stress. Nee. Schön Zito und dann so. Zito, ja, genau. Damit unsere lieben Hörer auch wissen, wer ihr seid. Ja. Sagt doch mal, wer ihr seid. Hört euch mal vor, das können wir nicht gut. Ich bin Grafzahl 75, Andreas. Und beim Mega am Meer. Wie kommt man auf Grafzahl 75? Ich arbeite im Controlling und alle nennen mich Grafzahl. Und du bist 75 geboren. Ich bin 75 geboren, genau. Hast du BWL studiert, oder? Ja. Ich auch. Haben wir das vorher gut überlegt? Ich auch. Wer nichts wird, wird, wird. Und wer da nichts wird, wird Betriebswirt. Ja, genau. Und ja, zuständig für den ganzen Kontakt bei dem Mega-Event mit der Stadt, mit den Flächenmanagern und der Podcast-Presse. Normalerweise macht die Pressesprecher Lisa, aber die traute sich nicht. Ich warne schon. Sie traut sich nicht, weil wir diesen Namen Pressesprecher so geil finden, diese Bezeichnung. Aber okay, ich unterbreche ja schon wieder. Nee, wir haben ja beim letzten Podcast auch reingelabert, als sie in Bremerhaven auf dem Event wollte sie dem Hamburger ein Interview geben. Das konnte ich so nicht zulassen. Aber mach mal. Ja, ich bin selbst mit Carsten als Cacher unterwegs, als Tudor oder Tudor 99, auch sehr kreativ, in Anführungszeichen. Woher? Als ich mir den Namen zugelegt hatte, das war weit vor dem Cachen, so als Forum-Nick und sowas, haben wir damals in der Schule von Schiller Maria Stewart gelesen und das war ja dann das damals herrschende Herrschergeschlecht in England und wie gesagt, herrlich und kreativ hat man sich dann mal für sowas dann entschieden. Jetzt nochmal ein Hinweis an unsere Hörer. Das ist der Grund, warum man sich diesen Nickname echt überlegen sollte und nicht zum Beispiel als Nickname Peniskopf nimmt, weil dann sitzt du irgendwann im Podcast und stellst du dich vor und dann musst du diesen Nickname erklären. Dann kannst du dir ja endlich ändern, das ist ja nicht mehr wie früher. Ja, den Konzert durfst du ja nie mal. Da musst du ja alles nachlocken. Du konntest dann, wenn du Groundspeak original angeschrieben hast, dann haben die für dich hoheitlich geändert, aber auch nicht wirklich. Ihr merkt null Struktur und wir fallen den Gästen wieder ins Wort. Ja. Und beim Mega-Event bin ich dabei hinsichtlich Gestaltung der Coins. Da werden Claudia und ich dann den nächsten bisschen mit anfangen. Wir haben da schon ein paar Ideen. Wie viel gibt's denn? Ausreichend. Nein, ich meine, so wie meint, so 75 verschiedene, damit die danach nach Amerika fliegen können? Oder? Nein, wir hatten beim letzten Mal ja drei kaufbare Varianten und dann für die Helfer eine Version. Und es wird maximal wieder in die gleiche Richtung gehen, also im überschaubaren Bereich. Oh ja, super. Stellen Sie einfach hier hin. Ist das genau richtig? Hier ist genau richtig. Einmal Tomaten und Knoblauch. Knoblauch ist für mich und ich muss morgen nehmen. Und im zweiten Part, wenn es dann soweit losgeht, wenn wir wissen, wie viele Helfer wir brauchen und sowas, bin ich dann wieder für die Einteilung der Helfer und Koordinierung bei den Helfern dann zuständig. Wisst ihr das noch nicht? Also wir haben vom letzten Mal, also müssen wir noch aber. Ja, wir haben ja eine komplett andere Event-Location und das ist doch da, wo letztes Mal das Vor-Event war. Richtig, genau. Nein, das ist ja komplett. Es ist schon anders. Als mach hin da. Wir waren halt nicht in das Licht so komisch dann. Einfach mal so. Und könnt ihr euch nicht beide gegenübersetzen? Das ist einfacher. Denn. Ich meine auch für nachher so. Wieso? Wegen Knoblauchduft. Wir fahren ja auch nicht zusammen nach Hause. Du fährst bei ihm mit und der Andreas fährt bei mir mit. Das ist das Problem. Du ich stoß auch ein paar Mal auf. Du sitzt hinten. Nein, viele, viele Dinge klären sich ja auch wirklich erst so in den letzten Wochen, so wenn man genau weiß, der Helfer hat vielleicht abgesagt, wie viel Reserve braucht man. Dann testet man nochmal vielleicht die Spiele vorweg. Wie lange dauert denn so ein Durchgang? Wie viele Leute brauche ich denn dafür? Wie viele Bahnen brauche ich denn vielleicht aufbauen? Genau, das ist ein Detail, da kommt man auch zu. Okay. Siehst du, kannst schon mal ein paar Fragen bei dir durchstreichen. Nee. Wir haben natürlich keinen Stift dabei. Aber wie viele Helfer braucht man denn für so ein Event? Also letztes Mal waren wir bei 70 bis 80. Die man braucht oder die man hat? Die wir hatten, weil wir haben dann nicht alle komplett durcharbeiten lassen, sondern halt so ein Schichtsystem, dass sie dann immer 2-3 Stunden dann ihren Dienst gemacht haben. Mhm. Dann hatten sie 2-3 Stunden Pausen und danach dann nochmal ein zweites Mal nochmal so 2 Stunden Schicht um den Dreh. Wie war die Zuverlässigkeit so, von denen, die zugesagt haben und dann wirklich gekommen sind? Bis auf zwei waren alle da. Wow. Die haben sich aber noch vorher abgemeldet, weil da in der Familie halt irgendwie ein Vorfall war. Aber im Prinzip kann man sich wirklich darauf verlassen, wenn die Helfer sich angemeldet haben, dann kommen sie auch. Okay. Also jedenfalls so war es bei uns. Man hat es natürlich jetzt bei anderen Events dann auch schon mitgekriegt, wo dann doch schon einige dann ausfällen waren, wo sie dann sich vorher schon mal rumgefragt haben und sich dann, sag mal, 100 Leute angemeldet haben und nachher, als dann ernst wurde, dann... Das ist ja oft, wo, dass sie dir alle sonst was zusagen und ob sie dann kommen. Genau, und wenn es dann wirklich ernst wird, dass es dann wirklich... dann bloß noch die Hälfte kommt. So war es ja letztes Jahr in Essen oder dieses Jahr in Essen mit dabei, nicht? Und da haben wir es dann hinterher auch nochmal gelesen. Da haben wir uns dann spontan dann auch nochmal als Helfer mit angemeldet und haben dann. Essen war ja riesig, das ist ja auch nochmal eine andere Nummer gewesen. Ja, klar, das ist natürlich bei uns dann ein bisschen überschaubar, aber trotzdem, wie gesagt, halt, dann haben wir uns dann halt damals auch spontan noch mit angemeldet und haben dann auch noch eine Helferschicht mitgemacht. Ja, viele Helfer sieht man auch nicht wirklich aktiv. Die sind dann zum Beispiel unterwegs und tauschen bei den ja stark frequentierten Geocaches einfach mal das Logbuch zwischendurch. Oh, aber haben ihr hängt diesmal keine Plastiktüten auf. Ich laufe rum und sammle die ein, schmeiß die in den Müll. Das guckt mir nicht nochmal an. Ich fand's ganz gut. Plastiktüten, die Ordner, die Hefter meintest du? Ja. Nee, ey, sorry, aber das ist ja, das hat doch nichts mit dem Cachen zu tun. Ich schicke die Leuten doch den Zettel zu, dann können sie ihn zu Hause verschreiben und zurückschicken und dann aber beim nächsten Mal machen wir das. Oh, nee, das ging gar nicht, ey. Also, schlimm. Wie kriegt ihr diese Helfer? Geht das über die Website oder auf Events? Wird also dann jetzt haben wir ja noch die E-Mail-Adressen von quasi vom Helferstamm letztes Mal. Die werden wir natürlich bevorzugt auch anschreiben, dass sie nach dem Motto wieder Neuauflage, seid ihr wieder mit dabei, ja oder nein? Aber die haben diesmal gar nichts davon. Ne? Also ich sag mal so, normalerweise gehen die ja dann umsonst rein. Ihr wollt ja nun irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, gar keine Kohle nehmen, oder nicht? Nein, wir haben jetzt das Glück durch entsprechende Connections, die wir durch das erste Mega-Event bekommen haben, dass wir auch einen großen Zuspruch aus der Stadt bekommen haben. Die Touristik war super zufrieden. Wir haben was machen die? Oder mal die Fische, das wollen die Leute ja wissen. Zahlen die Wasser oder was? Oder muss ich mir das vorstellen? In den Hafenwelten, wo wir letztes Mal waren, mussten wir für jeden Quadratmeter Geld bezahlen, weil das eine bewirtschaftete Fläche ist. Ja, okay. Und wo wir jetzt sind im Schaufenster Fischereihafen, ist es quasi, der Fischereihafen ist privat organisiert, beziehungsweise in eine Gesellschaft gegeben. Und dort gibt es eine Marketinggesellschaft, die Fischereihafenbetriebsgesellschaft, die das quasi vergeben hat an eine GmbH, die dann diese Fläche bewirtschaftet. Ja. Und der Herr Schilling von dem Schaufenster Fischereihafen ist dafür zuständig, dass entsprechend dort Leute hinkommen, dass die Restaurants dort Betrieb haben, dass die ganzes... Das heißt, die haben begriffen, dass sie eine Million Leute anstellen. Die haben erkannt, dass Geocaching doch auch für Touristen Magnete sind, generell, dass man da auch mit Leute in Anführungszeichen locken kann. Das habe ich schon immer gewundert, weil normalerweise, ich meine... fressen sich doch durch, die trinken sich durch, ist doch klar, dass so ein Event... Genau, und beim 2015 haben die uns einfach nicht geglaubt, wenn ich sage, dass ich da morgens mit 600 Leuten Fischbrötchen essen will, dass ich da wirklich 600 Leute habe. Das haben die uns nicht geglaubt. Und dementsprechend waren die bei dem Fischbrötchen-Event leider nicht vorbereitet, entgegen der Absprache. Die Schlange kenne ich. Genau. Das ist auch fast jedem Event. Ne? Jetzt wird's langsam, merkt man, dass das sich, also Caching auch bekannter ist. Und so. Aber das hast du am Anfang bei jedem Event gehabt. Und Catering war sowieso schon immer, fand ich, das größte Problem. Weil egal wer, also zieht sich durch von, ich weiß nicht wann, bis heute. Also Catering war schon immer... Und wie gesagt, die Stadt war ja... Sie haben uns zwar auch mit unterstützt, aber sag mal, von dem Zuspruch dann nachher, dass sind da 4000 Leute oder sowas dann auch den Tag über dann mit den Hafenwelten da, also sprich da beim Schifffahrtsmuseum und so waren und waren ja größtenteils ja wirklich die ganze Zeit mit vor Ort, so wie ich das überblicken konnte, da waren sie dann selbst ein bisschen überrascht, die Stadt, ne, also. Dann haben sie es dann sicherlich noch mit ganz anderen Augen dann gesehen. Aber das hatte ich auch bei den Fragen schon gemerkt, die sie geschickt haben. Ich meine, viele kamen tatsächlich nicht so wie immer aus meinem Podcast, nicht anders als beim Cachen. Alle erzählen was, aber wenn du dann mal fragst, dann schick mal Fragen, was interessiert euch, melden sich so drei Leute. Da kam noch ein so einen dummen Kommentar, hast du ihn eigentlich gesehen? Ich weiß nicht, ob das witzig sein sollte oder ob das irgendwie, ich habe ihn gelöscht, das war mir. Das ist manchmal immer so, dass das ist so. Ja. Aber wir sind ja manchmal auch nicht witzig, insofern. Aber das meiste, was die interessierte, war oftmals auch echt, wie das finanziell funktioniert. Bei diesem fast noch weniger als beim letzten Mal. Weil beim letzten Mal habt ihr ja erstmal rein, Bruder. Wie funktioniert das? Das heißt, wirklich mal betrachten, muss ich auf den Cent und nicht auf den Euro sagen. Von was reden wir? Vierstellig, fünfstellig? Fünfstellig, mittlerer fünfstelliger Betrag. Ja, und wo kommt das her am Anfang? Als erstes, damit du nicht privathaftest für irgendwelche Sachen, haben wir uns einen Verein gegründet. Wir haben den Geocaching-Verein Bremerhaven zugegründet. Ja. Als Geocaching-Verein kannst du natürlich auch sowas wie eine Steuernummer ganz entsprechend auch Verträge schließen als eingetragener Verein. Und das kannst du, sonst haftest du als Privatperson dort Komplett. Und ja, aber wenn du jetzt als Verein kommst und was haben willst, dann wird es ja auch schon schwieriger, als wenn du als Privatperson kommst. Sieht lecker aus, ne? Genau. Ist das nicht dann wieder problematisch? Als Privatperson hast du auch irgendwann den steuerrechtlichen Aspekt. Wenn du da jetzt Einnahmen hast, müsstest du dir rein theoretisch, wenn es in deinem Namen läuft, auch irgendwann versteuern. Ja, ja, deswegen haben wir gleich gesagt, wir machen einen Verein. Wir können umsatzsteuerpflichtige Rechnungen auch schreiben, weil das wollen natürlich auch viele Dienstleister quasi haben. Die wollen nicht mit irgend Hans und Franz ohne Rechnung, ohne Quittung arbeiten. Ja, ja. Die müssen halt auch vernünftige Buchführung machen. Und das haben wir im Verein gegründet. Entsprechend die Orga-Mitglieder sind komplett auch im Verein, sind auch quasi aktuell der Vorstand. Nächste Woche müssen wir neu wählen, dann sind die 2 Jahre rum, da haben wir wieder Vereinsversammlung. Aber man hat einen Verein gegründet. Sind Überraschungen? Wir haben schon auch Kritiker unter unseren Mitgliedern, aber ich denke mal, wir sind nicht jetzt ganz groß, wir sind jetzt aktuell 8 Personen, die da in diesem Verein drin sind. Ah, okay. Auch nicht jeder von den 8 Personen ist in der Orga, aber jeder kann sich natürlich, wenn er möchte, auch mit einbringen. Also, wir haben bewusst den Orga-Kreis klein gehalten. Wir haben ist auch sinnvoll. Ja, nicht für den Kontakt mit der Stadt, Carsten, halt Coins und Helfer, Lisa, Presse und Social Media. Christian betreut die kompletten Händler und die Shops. Und dann haben wir noch Durwe aus Lübeck, der für die IT und das Buchungssystem zuständig war. Wir hatten selber ein selber programmiertes. Also wir hatten keins von der Stange, sondern und lange Schlangen haben wir 2015 eigentlich nicht gehabt, außer am Freitag. Aber wenn dort schon fast alle ihre Sachen am Freitag haben will, dann haben halt die Helfer am Samstag halt nicht mehr viel zu tun. Das lief, glaube ich, relativ gut 2015. Ja, irgendwas war am Anfang Am Anfang haben wir irgendwas hakt immer. Ja, wir waren halt, die standen alle schon Schlange, als noch nicht mal, es sollte, glaube ich, um 4 Uhr losgehen oder so, also ich habe die Zeit nicht mehr im Kopf. Nee, ich meine im Vorfeld, also du konntest die Karten, aber ich habe die doch nicht hier bezahlt, die habe ich doch vorher überwiesen oder konnte genau, das und da klappte, glaube ich, ganz am Anfang irgendwie 200 Tage mal nicht, irgendwas war nicht. Ja, PayPal funktioniert ja. Ja, genau, genau. Das war das Portal von der Bremerhaven Touristik und die sind ja also eher so auf Hotels und Schiffgutscheine. Ja, klar. Die haben nicht damit gerechnet, dass so viele Leute mit PayPal bezahlen. Und da hatte die PayPal-Anbindung am Anfang so nicht. PayPal ist da auch ein bisschen seltsam, das muss man auch sagen. Gutes Kraftzahl, merkst du schon, kennt sich mit Zahlen aus. Ja. Wie kriegt der Verein denn jetzt sein Grundkapital? Vor allem, wie hoch ist das? Also, natürlich haben wir erstmal für die 1-für-1-Gründung natürlich unter den Mitgliedern Geld gesammelt. Ja, wie viel also ihr habt 8 Mitglieder. 8 Mitglieder. Da musst du natürlich eine Eintragung beim Vereinsregister machen. Du musst dann natürlich einen Notar gebühren. Und da geht man natürlich erstmal selber persönlich in Vorleistung. Okay. Ja, mit knapp 300 Euro erstmal mit dabei. So. Und dann, sagen wir mal so, dann baust du dir eine Website, dann legst du das Listing an und dann hast du irgendwann den Shop. Du hast natürlich den Kontakt zur Stadt. Ja. Und dann sagen, hast du mit denen natürlich, machst du mit denen auch alles Verträge und so. Ja, und dann geht's irgendwann dran, der Shop ist live und dann musst du gucken. Ja, du hast doch vorher schon laufende Kosten. Also Webseite ist ja auch, das hört sich immer schön an, aber dafür hast du ja erstmal einen Provider. Wenn du jetzt nicht gerade so ein 1:1 mit eingeblendeter Werbung haben willst, ist alles kein großes Geld, aber es sind ja doch laufende Kosten. Das sind dann komplett Verein erstmal. Das ist dann purer Idealismus, das nimmt man aus eigener Tasche. Und von was redet man da so monatlich? Wenn man jetzt rein für die Webseite, 20, 30 Euro, wenn die zum Beispiel was Strato liegt. Das ist ja der Shop und so liegt da ja nicht auf dieser Webseite. Das liegt ja wohl extern. Und dann das streckt man dann erstmal aus eigener Hand vor. Oder man hat ein Domain, wo man dann ein zweites Domain ranbauen kann. Und dann, Ist das ein Grund, warum Megas mittlerweile so früh bekannt gemacht werden und Megas immer von jedem anderen, auf jeden anderen Mega-Event rumrennen, um vielleicht die Attends und vielleicht auch schon die Tickets-Käufe anzuziehen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du die Coins letztendlich machst, reden wir auch über eine Summe und die ist sofort fällig. Also spätestens, wenn sie dann da sind. Ich weiß, dass das bei Sepp und Berta zum Beispiel auch durchaus machen kannst, dass du dir die Coins dann teilst, dass er sie verkauft, die Hälfte irgendwie über den Shop. Also das ist nicht unbedingt gleich fertig. Ja, aber ist schon ein größer Betrag. Du zahlst, also normalerweise, wenn ich mit Claudia zusammengearbeitet habe. Oh Gott, sag bloß keine Zahlen. Zahlen sage ich auch nicht. Okay. Nein, du zahlst halt deinen Teil an, wenn wirklich die Stempel gemacht sind in China und die Samples und sowas fertig sind, nochmal zum Kontrollieren und sowas, dann zahlst du einen Teil und dann den restlichen Teil dann, weil sie hat ja auch schon Arbeit fürs Gestalten und sowas, Klar. Da kriegt sie dann eine Anzahlung von und dann und dann den nächsten Teil dann, wenn geliefert wird, dann. Mhm. Ja, das ist klar, aber nicht, desto trotz, das ist alles bevor das Event. Genau, du, bevor du die Coins bestellst, sagen wir mal so, läuft der Shop ja schon im Vorverkauf. Dann weißt du schon ungefähr, ich habe 900 Coins von der Bronze und 300 von der goldenen. Okay. Dann weißt du, ich möchte am Eventtag vielleicht 100 verkaufen, das heißt, meine Bestellmenge ist ab dem Zeitpunkt, wo du den Shop dann schließt. Dann weißt du, das ist dann nachher die Bestellmenge und dann ist halt die Deadline, bis dann und dann muss bestellt sein. Dann machst du immer noch einen Puffer drauf, vielleicht 100, 200 Coins, wo der Shop dann einfach noch weiterläuft, während die Bestellung aber schon in China produziert wird. Okay. Das ist ein gewisses natürlich dann auch Risiko. Du hast aber bis zu dem Zeitpunkt ja schon Einnahmen. Ja, ist aber schaubar dann, ja. Aber ist es denn tatsächlich so? Ist das eine Überlegung, die andere Events haben? Weil wir haben uns mal gefragt, warum trete ich als Mega-Event so lange im Vorfeld schon auf anderen Mega-Events auf oder macht das komplex? Bist du bloß so, du bist wirklich so richtig, das hört sich nett an. Ja. Ich das anders formuliert. Ja. Das sieht echt affig aus. Sieht aus, als wenn die Mega-Event-Orgas sich gegenseitig übernehmen wollen, wenn sie da mit ihrem einheitlichen. Ja. Ist das, wenn da der Kreis Feuerwehrball. Also wir hatten ja jetzt beim letzten Podcast das Thema, dass wir schon wissen, dass 2019 in London das ein Mega-Event ist. Also, schon mal so angekündigt. Soll ich nicht, aber 2020, kann das ein Grund sein? Also ich glaube mittlerweile, dass es so viele Mega-Events gibt und ich glaube, ich habe jetzt. Ist es ja 5, 6, 7 allein in Deutschland, von dem man sich jetzt bis dato weiß. Ja, und dass es wirklich auch ein Zeitfaktor ist, wann wer machen möchte und dass man sich gegenseitig die Termine klaut. Okay. Weil ja, man das muss rechtzeitig also bekannt geben, damit. Ja, das ist mir ja noch klar. Ich glaube, das war bei Kiel so, weil die einen schon gesagt haben, hat Kiel wieder verschoben oder andersrum. Ja, aber habt ihr jetzt auch so ein Teamdress und lauft auf sämtlichen Medias rum zum Werben machen? Nein. Beim letzten Mal sind. Danke. Mit 2, 3 T-Shirts oder sowas im Giga München mit dabei gewesen. Das aber ist ja, nein, das ist wirklich so. Ja, manche Gigas laufen ja, da kommen ja Leute entgegen, da kommen ja 10 Leute mit einem kleinen T-Shirt, die mega wir sind. Ja gar, wir sind ja gar nicht zusammen auf allen Events oder sowas, ne? Aber gerade das, bei manchen habe ich das Gefühl, die Orgas sind dann ein Jahr lang auf jedem Mega unterwegs mit ihren T-Shirts, dann kriege ich irgendwelche Dings in der Hand gedrückt, so kleine Kärtchen. Das hört sich so schön auf dem Boden geblieben an hier. Ja, denn die haben auch eigene Eventstände. Auf den Megas gibt es dann eigene Stände und dann stehst du da, was weiß ich nicht. Ja, aber das mochte ich ja schon beim ersten, hau nicht immer so raus, du Dussel. Das mochte ich ja schon beim ersten Bremerhaven. Sowieso. Ja, dass das von Anfang an, das war das einzige Mega, wo ich nicht mit 47 Announcements vollgemüllt wurde, wo es nicht irgendwie Ringelpizza mit anfassen und Dosen werfen und Olympiade und was da für Scheiß gab. Das einzige, was ich nervig fand, war die Plastiktüten. Oder kommt ihr jetzt auch mit so ein bisschen, mit solchen Angeboten? Aktivitäten. Nein, also, wir halten das bewusst klein im kleinen Rahmen. Unser Motto ist ja Meeting auch with Friends, also Freunde treffen, quatschen, Fisch essen und Geocachen wirklich, weil das ist halt auch weiterhin der Fokus. Wir verbinden das mit dem gemeinsamen Hobby Geocachen und da soll das Dosensuchen vor Ort natürlich auch nicht zu kurz kommen. Natürlich waren jetzt vielleicht schon einige in Bremerhaven, aber wir werden auch vielleicht noch die ein oder andere neue Dose im Fischereihafen legen, weil die Ecke hat noch nie so viele Dosen. Und natürlich aber ihr macht doch mega, also ja, wir machen das nicht. Genau, der Geocache mit 500 Mann in der Schlange stehen und überschreiben. Nein, aber das ist ja nicht nur an dem entsprechenden Samstag, dass dort die Leute sind. Es geht ja teilweise, dass die Cacher-Kollegen schon die ganze Woche da sind. Freitag stehst du in der gleichen Schlange, ich weiß. Und entsprechend da dann in der Umgebung cachen. Da wollt ihr echt Caches verlegen? Ist das nicht einfach? Also ich frage mal so, weil ich persönlich bin sowieso, ich finde ich auf ein Mega gehe, mich interessiert nicht ein einziger Cache. Ich mache weder Freitags ein noch Sonntags ein, weil ich das sowieso absurd finde, wenn da Horden von Menschen um diese Caches kreisen. Selbst in der Stadt ist ja schon, das sieht so albern aus. Du musst dich mal wirklich irgendwo, wir saßen in so einem Café, wo ein Webcam-Cache war irgendwo. Mhm. Wir haben uns, in München war es genau, wir haben uns echt eine Stunde totgelacht, wie die alle unauffällig nur vorlesen, damit sie auch nicht von anderen gesehen werden, sich da fotografieren lesen. Das sah so dämlich aus. Wo ich mal denke, mach doch diese Lab-Caches für die jetzt gar nicht ohne Punkt leben können, dann mach's nichts kaputt. Aber Dosen finde ich echt schwierig. Ja, natürlich nicht hier, was weiß ich, eine komplette 81er Matrix und 300 Dosen bis im nächsten Ort. Unbedingt. Dann hast du aber Giga. Gab's auch schon. Ja, also wir haben auch bewusst immer gesagt, wir wollen auch gar nicht Giga werden, weil dann hast du noch viel mehr Auflagen. Da kommen wir auch zu Auflagen. Auch 500, auch 500 Wilde Tents oder 500 Besucher ist ein Mega-Event. Es muss nicht immer groß sein. Wenn alles Giga wird, dann ist auch irgendwann, dann benutze ich das auch ab. Das merkst du, finde ich, jetzt schon auch bei Mega. als dass ich das abnutze, weil einfach die versuchen sich auch mal gegenseitig zu toppen dann noch. Das mache ich ja bei euch hier, dass ihr eben einfach. Obwohl, ich finde, weißt du, was ich mal ganz gut finden würde? So Bowling auf so einem Mega-Event. Einfach so eine Bowlingbahn mieten und dann können die ganzen Geocacher da in Teams zusammen und gegeneinander bowlen. Super. Finde ich geil. Dann kann man auch einfach bowlen gehen. Ja. Könnte so, man so machen. Das in etwa mit Geocaching. Aber als ich hier in der Ecke keine Bowlingbahn. Kennst du deinen Auftrag jetzt? Ja, das bei euch muss eine hin. Wir haben eine. Als Geocacher hat man, als Geocacher wir haben eine Bowlingbahn im Prinzip. Wir haben jetzt beide als Owner ein Event stehen im Statistiker rein. Das genau. Aber als Geocacher hast du ja nicht so viel Kontakte, dass du so in so einem Bowling-Team zusammenkriegst. Und so kannst du es ausfechten. Dann machst du hier mega. Du nimmst keine 2017 Pinsen, gegen Köpfe, oder? Mega. 2018. Da kannst du dann vielleicht auch Reviewer im Gesicht da drauf machen oder sowas, um die Leistung zu machen. Ja, du bist auch sehr beliebt, die Reviewer. Und die du den nicht magst, der kommt zinknah in die, ja, ins Team, weil der kann diese Bowlingkugel ja sowieso nicht kaufen. Na, stimmt. Ja, aber wollt ihr erst Dosen dann wegen? Ja, der Fischereihafen kann noch 1, 2, 3, 4, maximal 10 Dosen tragen. Das hast du jetzt schön gesagt. 1, 2, 3, 4, maximal 10. Nein. Natürlich liegen da auch schon Caches und natürlich Abstandsregel, aber insgesamt ist die Region im südlichen Bremerhaven, der Fischereihafen kann noch ein paar Geocaches vertragen. Aber ist es ein Lab-Cache, die da gibt es noch ein paar Leitflanken. Auch zu handeln, die Lab-Caches? Aber die sehen nicht in die Statistik oder so ähnlich, ne? Doch. Oder die kann man irgendwie in GSAK irgendwie nicht. Ich glaube, irgendwas gab es doch dafür Probleme. Projekt GC hat sie bis vor kurzem nicht angezeigt, aber inzwischen zeigt Projekt GC deine Funde an und dann noch eine Zeile darunter und so viel Lab-Caches. Ja, aber das ist schon wieder das, was die Leute ja nicht wollen, nur eine Zahl haben. Weil im normalen Account werden sie normal draufgezählt. Ah, okay. Da sind und werden auch in den unterschiedlichen Cache-Typen mit ausgeworfen. Also ich fand das nicht. Das ist ja nicht das, wofür die mal gemacht wurden. Aber ich finde ansonsten diese Lab-Caches für Events schlicht genial. Einmal Salat für Schnitzel Norddeutsch. Bitte schön. Danke sehr. Also das finde ich echt top, weil dann schonst du die Regionen und sie haben alle doch ihre Punkte. Ich kriege das immer nicht zusammen, wieso man auf ein Event überhaupt cachen gehen muss. Dann gehe ich doch einzeln cachen, brauche ich gar nicht im Event gehen. Wenn ich da sowieso mit keinem unterhalten will, oder Dosen so, gehe ich Dosen so. Also, da geht das irgendwas, kriege ich da nicht so. Geordnet. Egal. Warum macht man überhaupt ein Mega-Event? Da könnt ihr euch jetzt mal erstmal, jetzt kommt schon das Essen. Also ich lese da nicht ab. Beim allerersten war das so, wir waren in Schwerte auf dem Mega-Event und haben dort die Halle gesehen oder Lisa und ich waren da und haben die Halle gesehen und haben gesagt, eine Halle in Bremerhaven haben wir auch. Schwerte? Ja, Cachen im Ruhrtal. Ja, war so, eine Halle haben wir in Bremerhaven auch. Ja, wir haben sogar mehr als eine Halle. Wir haben im Zweifel das Kreuzfahrtterminal, da passen 3000 Leute rein. Okay. Also wir haben noch mehr Locations, eine Indoor-Location haben wir auch. Wir haben auch eine Stadthalle, dann haben wir halt den Schaufenster Fischereihafen, wo nächstes Jahr unser Event stattfindet, und halt die Hafenwelten. Also Locations haben wir genug. Und so irgendwann hieß es dann, ja, jetzt habt ihr gesagt, dass wir das auch machen können, dann macht doch mal. Und dann kann man das Ganze ins Rollen. Ja, deswegen muss man immer die Fresse halten. Wenn aber man sowas deswegen macht man das ja nicht. Aber jetzt mal, also ihr wolltet das einfach auch mal machen. Kann das so sein? Am Anfang war das wirklich so, man kann es eigentlich auch mal machen. Mhm. Okay, man ist natürlich so ein Mega-Event, ist da nicht in der eigenen Statistik drin, da macht man einen eigenen Account für. Sonst ach ja, stimmt ja, ja. Stimmt, das fällt mir jetzt auch. Dann mal, deswegen machen wir auch geht keinen. Ja nicht auf alle, oder? Stimmt. Deswegen machen wir das. Das ist ja eigentlich blöd, ne? Ja. Dann müssen wir ja schon zwei machen wieder. Das wäre schön was fürs Karma, ne? Die Frage, die kam etwas deutlicher noch als du siehst. Du hast heute deinen diplomatischen, ne? Ja. Es wird morgen irgendwie in Seife gebadet. Ich habe gesagt, ich bin diese Woche über 3000 Kilometer gefahren, ich bin durch. Hier steht, wo kommt die Motivation zur Ausrichtung als Mega her? Ist es reines Profilierungsgehabe oder haben die Ausrichter auch andere plausible? Ach da, ich wusste doch, dass ich habe immer irgendwo gesagt. Ist ein bisschen negativ formuliert, aber eigentlich hätte ich es fast nicht besser sagen können. Aber Andreas hat ja seine Beweggründe schon gesagt, wie er da dran gekommen ist. Und als es dann losging, dass er dann sagte, okay, wir fangen sowas an zu planen, hat er dann richtig rumgefragt und dann habe ich gesagt, ja, da helfe ich mit. Aber du möchtest doch trotzdem Ziel damit erreichen. Kannst du mir jetzt, ich laufe zu Hause durchs Dorf, auch das ist eine Halle, Mensch, wir können eigentlich mal mega machen, wa? Hier ist eine große Halle, machen wir Giga. Naja, hat er gesagt, er hat sich gesagt, dass er das auch machen wollte. Dass er gesagt hat, das kann ich auch. Ja. Warum denn nicht? Ja, weil zu dem Zeitpunkt war der Norden in Mega-Events eher so unterrepräsentiert. Es gab vielleicht ja, sehr geil. Muss man einfach mal so sagen. Das war eher so, das war so die Zeit, so, wo das so in Köln das Kio Coin Festival war. Da fehlt jetzt richtig Ferrari Girl, weil wir hätten wir gesagt, da gibt es eigentlich im Norden auch bald nicht. Ja, wir haben sie ja dann mal mit aufgezogen, nachdem wir haben gesagt, jetzt waren wir jetzt in Bremerhaven und haben das organisiert. Das nächste machen wir dann in Lübeck und fahren dann zu dir und helfen dir damit, aber damit sind wir nicht so wirklich durchgekommen. Nein. Ihr seid ja auch nicht mal das erste richtige Mega im Norden. Nee. Das erste war, glaube ich, das von Peter, ne? Das Geo Games oder so ähnlich in Bremen, ne? Bremen. Projekt. Eben schürft alle so schön die Klippen. Ich wollte nur ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Ja, es gab das schon auf hier in Rügen. Das war aber, glaube ich, nicht nördlich. Da müssen wir mal gucken. Es gab noch das Mega in Stade. Das war ja nach uns. Egal, aber das war das endlich das erste richtige Mega in Bonn. Ja, weil es nördlicher von uns liegt. Aber dann müsste man auch sagen, das von Helgeoland war, ist noch nördlicher. Stade. Ja, also es hatte auch einen, es war auch schön. Also Stade hat auch den Vorteil, dass eigentlich, egal, dann gab es ja nie einer da. Da hat man nicht gemerkt, dass da ein mega stattfindet. Und jetzt, und was ist die? Oh, dann machen wir jetzt, lass uns dann einen Break machen hier. Dann melden wir uns später. Oh, super, das fängt ja gut. Ich kann dich alle sehr freuen. Das ist ein sehr unterhaltsamer Podcast, wenn du mit dem Auto mal in großer Lautstärke hörst und dann einer so, black, jo, Teller raus. Bist wach. Schläfst du uns nicht ein. Außerdem biegen sie ja hier heute alle ab, weil ich ja die ganze Zeit geblinkt habe auf dem Weg hierher. Wo waren wir denn? Wir waren noch bei der Profilierungsgehabe. Ja, also wenn die Frage so stellt, wird sowieso keine 50 Antwort kriegen. Und natürlich wird man bekannt, ich glaube, das wird man gar nicht bekannt, wenn man Megas oder Events veranstaltet, oder? Also ich werde jetzt nicht irgendwo, wenn ich irgendwo in Deutschland unterwegs bin, da mal ein anderes Event besuche, begrüßen, nach dem Motto, ey, dich kenne ich. Du warst ja in Bremerhaven Organisation. Da machen wir es besser, ne? Wir sind geschickter dabei. Ich glaube, ihr seid bekannter als wir. Ich glaube, man kann es überschreiben, berühmt und berüchtigt. Ja. Jetzt kannst du dir überlegen, welchen Schuh du dir anziehst. Ich sehe das sowieso nicht. Ich sehe beim Cashen selten an, wenn ich welche sehe, gehe ich. Also ich habe auch immer auf diese, ich bin nicht... Du könntest ja natürlich so einen Ausweis basteln hier, Organisation Mega Bremerhaven. Kommst bei jedem Mega umsonst rein. Wäre auch mal was. Aber nur nicht geschafft, dass wir damit so umsonst reinkommen. Ja, wäre doch mal nicht versucht. Wenn wir das drauf anlegen, würden wir das auch kommen. Aber ich finde sowas immer komisch. Auch das war so eine Abhängigkeit. Da könnten wir gar nicht kritisch berichten. Ja, das kommt noch dazu. Ich weiß das auch noch bei der Nordseetaufe damals, als das war der dritte Mal da war. Da gab es auch schon keine Karten mehr. Und dann kam die Schlemmer-Cacher hoch und sagte, würde ich ja doch mitfahren. Zack, hatte ich noch eine Karte. Habe ich dann auch genutzt, aber ich fand es auch komisch. Jetzt lese mal Frage 1 vor. Die ist ja gut. Die ist wichtig, ne? Ist Signal bei Mega anwesend? Anwesen, da fehlt ein Buchstabe. Ja, also wir bestellen auch dieses Jahr wieder bei Groundspeak das Signal-Kostüm. Ein bisschen enttäuscht mich, ja. Das gehört dazu für Kinderfotos. Und wir haben auch schon wieder Tubio, der auch sich freiwillig gemeldet hat, sich da wieder reinzustecken. Ist der echt angefragt? Also nicht er, sondern jetzt Signal? Ja. Du siehst doch die ganzen Leute, die auch mit den Signals rumrennen oder die vorher dann schon fragen, ob es dann auch so ein Signal Hort gibt, wo sie dann ihre Signals zusammensetzen. Gibt es denn einen Signal Hort? Nein, keinen offiziellen. Also hatten wir letztes Jahr nicht. Die sind doch nur Wochenende freigegangen, oder nicht? Die können eine Woche die unbedingt auch noch frei rumlaufen. Alles gestapelt hier schon. Ja, wir haben schon mal ein bisschen zusammengestellt. Es hat geschmeckt, ja. Danke, sehr schön. Möchten Sie noch leckeren Nachtisch essen? Also, ich nicht, aber nee, ich hätte gerne noch eine... Kehre, gerne. Ja, gerne. Oh, ja. Ich nehme gerne Pfefferminztee. Pfefferminztee, okay. Ist aber ein bisschen ich cool, gefährlich gestapelt. Ja, das ist unser Gag, das machen wir immer. Die Kamera läuft. Okay, das haben wir also. Ja, also Krümel findet das auch gut. Krümel wollte unbedingt dahin ihr Foto schießen. Also Signal ist schon, also der große, das Kostüm ist schon nicht unterschiedlich. Die Frage ist aber noch nicht, die geht noch weiter. Jetzt kommt's weiter. Und wenn ja, wer muss für die Reinigung aufkommen? Ja, ich lese es vor, dann weiß ich auch, von wem die Frage kommt. In Klammern kann ja sagen, dass ich mir seinen Penis auf den Kopf malen will oder so. Nee, aber tatsächlich, das Ding muss ja auch gereinigt werden. Gib den eigentlich einfach ab. Man schließt dann für dieses Signals-Kostüm, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt offiziell erzählen darf, eigentlich mit Groundspeak einen Vertrag. Und da ist genau drin geregelt, was Signal machen darf und was nicht. Signal darf dann nur komplett nicht reden, darf nur winken. Muss nur komplett angezogen sein. Das heißt auch nicht, die Person, die dort alle Kinder weghören, das ist kein richtiger Signal, sondern die Person, die da drin steckt, darf auch nur mit dem kompletten Kostüm auftreten, auch den Kopf nicht abnehmen. Das war so niedlich, alle Kinder weghören. Das ist nichts für Toilettenpapier. Muss die Hose anhaben. Ja. Geht nicht. Muss er nicht. Kann ja nein, das ist also wirklich, du kriegst als, wenn du den Signal quasi das Kostüm bekommst, Auflagen und da drin steht auch, dass du die gereinigt zurückzugeben hast. Diesen Vertrag und müssen wir uns besorgen. Wer reinigt? Eine Spezialreinigung. Du musst dann einen Reinigungsnachweis schicken. Echt? Ja, es ist jetzt neu. Das war beim ersten Mal, als wir es gemacht haben, brauchte man das nicht. Aber mittlerweile war das, glaube ich, in den Vertragsbedingungen drin. Da müsste ich aber nochmal Lisa genau fragen, weil ist eigentlich ihr Punkt. Weißt du, wie man das zusammenhängt? Weil irgendwann mal hat das Signal Durchfall. Das war einmal Pfefferminz-Tee. Ja, genau. Passt jetzt so durch. Kannst auch blasen, was du blasen, wenn du den schwarzen Tee wollte. Möchte noch jemand Kaffee, Cappuccino? Dankeschön. Ey, nee, wir sind Fahrer. Ah, okay. Dann Hand über Nas. Und im Auto sind wir auch da. bitte sehr. Dankeschön. Und dann wurde das nur getrocknet in der heißen texanischen Wüstensonne und dann nur kurz ausgebürstet. Und seitdem ist dieser Reinigungsnachweis Pflicht. Aha, okay. Ich kann so geile Storys erzählen, oder? Ja, aber es gibt ja mehrere Signal-Kostüme. Wenn man genau darauf achtet, gibt es verschiedene Varianten. Einfach mal drauf achten. Wir müssen uns ich sehe ja immer nur eins. Ja, man sieht ja immer nur eins. Es gibt eins für Europa und eins für den Rest. Ah, es gibt eins für Europa und eins für den Rest. Ihr wisst warum, weil Europa irgendwann gesagt hat, also diese Zug braucht ihr hier nicht rüber schicken. Nee, weil die Europäer größer sind als die Asiaten. Ja, macht Sinn. Und ich möchte trotzdem diesen Vertrag haben, da können wir eine ganze Sendung drüber machen. Ich glaube, da schmeiße ich mich weg, wenn ich den lese. Ja, diejenigen, die den Vertrag geben, machen kein Video. Jetzt aber kein Mega mehr. Jetzt aber die entscheidende Frage, gibt es auch wieder die obligatorische sexy Hüpfburg? Ja. Es gibt sie. Das Erste, was wir gesagt haben, wenn dann nur mit dieser Hüpfburg, sie ist auch schon offiziell angefragt, Carsten. Ja. Kann man die Figur umwechseln? Darf ich da auch rauf? Ich würde auch eine Stunde sitzen, ich mache Hilfe. Ist das ein Angebot? Nee, ich glaube nicht. Das hat auch nichts für die, die Hilfe brauchen. Jörg, wie sitzen? Der steht da nur davor. Der hat sich gefreut, dass so viele da waren. So, stehen, ja. Da musst du dich genauso freuen. Ich hatte ja noch das Passende irgendwo gefunden da im Internet. Die Passende, wo man rauskommt. Wir haben die eigentlich nur bestellt, weil es die Piratenhüpfburg war. Das war die einzige maritime Hüpfburg, die in Bremerhaven verfügbar war. Dass sie natürlich dann so ein Hype ausgelöst hat und in den sozialen Medien. Das haben wir dann einfach wieder aufgegriffen. Die haben wir gleich wieder bestellt. Es muss doch dem Fermi da auch mal aufgefallen sein, wie das aussieht, oder nicht? Ja, wahrscheinlich denken wir so. Der Vermieter, nee, der ist so relativ schmerzfrei, sag ich mal so. Wir sitzen jetzt davor immer. Nein, nicht ganz. Jetzt sitzt ja auch immer auf dem Holzscheit. Nein, aber es ist sehr umtriebig, sag ich mal, hinsichtlich generell. Er betreibt so einen Gesellschaftsspieleladen. Ja. Selbst ist er unterwegs dann auch auf Veranstaltungen. So, was kostet denn so ein Ding eigentlich? Oh, weiß nicht, was hat die gekostet? Mit Aufbau, mit Versicherung 400 Euro der Tag. Das geht ja noch. Ja, dafür, dass du da mit einer Hüpfburg ja keine Einnahmen erzielst, sondern einfach nur Bespaßung ist. Naja, könntest du ja vorne eine Kasse hinbauen, aber. Du wirst für eine Hüpfburg, das ist noch nie. Das musst du in die Allgemeinkosten umlegen. Ja, aber ich hätte das für teuer gehalten. Ich meine, ich möchte ja nicht wissen, die Kasse herstellen muss sie doch. Ja, muss halt, das ist ja die Sache des Vermieters. Wie oft der die vermietet. Wie der kalkuliert, überlege ich gerade. Also es geht nach Quadratmeter Grundfläche. Eine kleine, ist natürlich so eine Sparkassen, ja. Die sind ein bisschen günstiger. Aber wer sich jetzt fragt, wie sah diese Hüpfburg aus, wir haben ja auch neue Hörer, der guckt bitte nochmal. Gibt es noch nicht irgendwo die Bilder auf einer eigenen alten Domain? Ich irgendwo, genau. Oder der googelt einfach dieses Mega-Event 2015 in Bremerhaven. Der kommt auf das Event und guckt sich die an. Ja, so ist noch besser. Aber der weiß ja, damit er weiß, was ihn erwartet, kann er das alte Listing schon mal angucken. Das ist nämlich auch gewählt. Du willst ja nicht. Ich wollte nicht. Du bist ja nicht. Aber vielleicht die Jungs sind mir so sympathisch, vielleicht komme ich ja doch. Oh, da haben wir jetzt was falsch gemacht. Ja, genau. Also, weil ich bin immer so der Mega-Crasher, weißt du, wenn ich immer, weißt du? Ich kann das auch verstehen, ich verstehe auch nicht, wieso macht man das zweimal? Ich sage, mich. In so einer Partys. Man muss bloß die richtigen Ecken kennen. Ey, komm, ja, das ist also, weil es gibt viele Leute auf Bremerhaven, die auf Bremerhaven schimpfen oder sowas, aber das sind dann für mich aber auch die Leute, die sich mit der Stadt nicht beschäftigt haben, weil es gibt viele Ecken in der Stadt, wo man auch tolle Sachen sehen und unternehmen kann, sage ich mal. Wenn es bloß ist, wenn ich zum Beispiel gerne mal meine Ruhe haben will oder sowas und mich dann an Deich stelle oder sowas, sei es im Winter auf die Südmole, wenn da der Wind und Sturm ums Auto pfeift oder im Sommer, dass man sich dann an Deich mit dem Buch setzt oder sowas. Man muss halt bloß die richtigen Ecken kennen. Man muss sich halt damit beschäftigen und nicht nur stumpf vom Fernseher sitzen, sich bei Hartz IV TV. Wir sind da auch zweimal durchgelaufen als Touristen. Also glaub mir, so haut mich das nicht vom Hocker ab. Ich habe ja nicht gesagt, dass das jedes Mal. Es gibt schöne Ecken, natürlich. Wir haben auch die größte Schrottimmobiliendichte Deutschlands in einigen Stadtteilen. Das ist aber so, das gehört zu Bremerhaven. Echt? Wo man halt eine Schatten. Ja, ist so. Und Lehe. Lehe ist so. Einige Ecken. Da kriegst du für 3 Euro einen ganzen Stadt, also einen ganzen Wohnblock. Was ich ganz süß fand. Muss allerdings sanieren, aber. Ja, cool. Was ich ganz süß fand, war der Hafen. Da konnte man schön einmal rumlaufen, ohne dass der so gigantisch ist. Das fand ich ganz angenehm. Was ich süß fand, als ich da noch gewohnt habe, also nicht in Bremerhaven, sondern in Bremen, ist der Fischereihafen. Als Bremer fährst du da sowieso mal hin. Um für ein Fischbrötchen essen. Das war immer ganz schön. Also dieses Schaufenster. Ja? Ja. Aber ich hätte natürlich jetzt einfach geantwortet, weißt du, ich bin schon ein bisschen lange dabei und jetzt habe ich vor kurzem festgestellt, es gibt ja noch so einen Ape-Cache in Brasilien. Oh, ja. So hätte ich das einfach geantwortet. So. Hey. Nein, ich mach da nichts. Ich fahre nur so hin und her. Ja, ja. So faszinierende Zierkürbisse. Ja, er spielt sich hier an den Zierkürbissen. Guck dir mal, pass mal auf, ich leg die jetzt mal ganz da hin und jetzt guck mal bitte von oben drauf. Ja. Ne? Ja, bist ja. Du auch auf diesem Hüpfburg? Ja. Boah. Üb schon mal für zu Hause. So. Nee, aber wieso ein zweites Mal? Was? Ja, wir haben eine andere Location. Wir haben viele, haben in den Logbeiträgen, auch bei der einzelnen Geocache, wir haben gar nicht alles gesehen. Wir würden gerne nochmal wiederkommen und, Die Logbeiträge, das tue ich nicht. Verdammt. Nein, ich habe ja auch selber Geocache in Bremerhaven, wo dann drinnen stand. Ja. Toll den Cache gefunden, wir müssen aber nochmal wiederkommen, wir haben noch nicht alle Cache gefunden oder wir wollen nochmal wiederkommen und die Museen besuchen, weil sowas wie Klimahaus, Auswanderungsmuseum, Deutsches Schifffahrtsmuseum. Ich darf nicht auf den Tisch klopfen. Deutsches Schifffahrtsmuseum sind natürlich auch Museen, wo du dich mehr als einen, wenn du alle besuchen willst, dann bist du da 3 Tage unterwegs. Und, ich meine, Wasser zieht natürlich auch immer. Ja, wir haben uns aber die Frage tatsächlich gestellt, weil wir auch nicht zu Lost in V 2... Ja, es gibt ja jetzt irgendwie so einen Trend zu Mega-Events nochmal in der Stadt zu machen. Ja, vor allem jährlich fast bei vielen. Ja, und wir haben uns hier jetzt zweijährig. Und wir haben uns wirklich gesagt, wenn ich Mega so wie ich jetzt nutze und das als Urlaub nehme oder so irgendwo dahin fahre, also ich meine, das hier in der Nähe muss ich jetzt nicht als Urlaub nehmen, ja, aber dann möchte ich auch in eine andere Stadt fahren und mal irgendwas was sehen. Wir nutzen es tatsächlich so Megas in Deutschland so als Urlaub. Dann fahren wir dahin. Ganz viel. Also auch hier habe ich das so gemacht. Also hier sind wir in Sittensinn. Aber auch als ich in Bremerhaven 2015 war, haben wir 3 Tage Urlaub gemacht. Also wir von Freitag bis Sonntag geblieben, haben uns ein Hotel eingemietet und haben uns die Stadt angeguckt. Na klar. Also es gibt ja nicht nur Bremerhaven in der Region. Man kann nach Cuxhaven fahren. Man kann auf die dunkle Seite der Weser fahren. Das ist Norden Hamm. Das ist ja klar, dass es hier genug zu sehen gibt. Ja, aber wenn ich jetzt übers Jahr 10 Megas habe, ist ja heutzutage nicht mal mehr unüblich. Nee. Dann kann ich davon 3-4 besuchen zeitlich. Wird einfach schwierig sonst. Oder ich verballer meinen gesamten Jahresurlaub dafür. Gibt's auch Leute. Aber der Normalfall ist 2-3 Besuche, mehr ist gar nicht drin. Dann würde ich doch nicht gerade wieder jedes Mal auf das Gleiche fahren, sondern dann würde ich die schön über Deutschland verteilen, damit ich jedes Mal eine andere Stadt kennenlerne. Okay, das musst du aber dann die Leute fragen, die ein zweites oder ein drittes Mal kommen. Das wundert mich, deswegen, das werde ich jedes Mal auch sicher mal tun, weil es echt mich interessiert. Wirklich, für mich ist es egal, ich fahre 80 Kilometer, das ist ein Witz. Ich muss ganz ehrlich sagen, zum Beispiel, Xantmar letztes Jahr, ne? Ja, da, vorletztes schon gewesen. Stimmt, dieses Jahr war erst letztes war Xanten und vor 2 Jahren war Gelder, Tippitappi. Nee, Xanten war letztes Jahr. 2015. Ja, nach uns, genau. Ja, 2015. Also ich muss da nochmal hin, ich muss mir die archäologischen Packen nochmal umsetzen. Ich wollte gerade sagen, mir hat Xanten auch so gefallen. Also ich werde auf alle Fälle auch nochmal ohne Kescher hinfahren. Genau, dann fahre ich aber nicht nochmal zum Event, den sehe ich nämlich wieder nicht. Ja, aber zum Beispiel, die haben ja das Tippitippitapp in Geldern. Ja. Dann Xanten, jetzt wieder Tippitippitapp 2 in Geldern. Dann war erstmal dieses Jahr Essen und dann nächstes Jahr Tippitappi 2. Ja, aber ihr seid jetzt aber auch extrem auf Events. Ja. Ich habe immer das Gute, dass Heike gar keine richtige Cacherin ist, sondern nur mitkommt, weil wir laufen. die Frage nach Tippitabitur, obwohl die das erste Mal wirklich super gefallen. Ich fand das da auch richtig klasse. Die sagten, da waren wir auf Söldner. Ja, das ist bei uns da tatsächlich. Da kriege ich ja nochmal mit hin, weil ja. Ich gleich sage, dann lass es lieber nach Kiel oder nach Bodensee oder wo auch immer. Aber lass es dann ein anderes Besuch, weil da waren wir doch schon. Dass man nicht genauso viel Besucher bekommt wie beim ersten Mal, ist klar. Sind das denn weniger? Definitiv. Wir also, wir haben jetzt knappe 600 Bulletins. Ja. Diese 600 Bulletins, das Listing ist ja schon einige Zeit raus. Die hatten wir schon nach 3 Wochen oder 4 Wochen. Also es sind definitiv weniger, die sich anmelden. Das ist aber auch bewusst kalkuliert. Und wir haben natürlich auch einen frühen Termin, weil auch gerade in unserer Event-Location im Schaufenster Fischereihafen über den Sommer sonst auch nichts geht. Ja, klar. Kann man vorstellen. Und dementsprechend, uns ist bewusst, dass dann nicht mehr die Massen kommen. Deswegen wird es auch familiärer, wird es kleiner. Und riecht man auch schon. Man vielleicht dadurch, dass auch nicht 30.000 Leute dann in der Stadt unterwegs sind, hat man vielleicht auch der ein oder andere, der bewusst vorher das noch nicht dann cashen war, wenn es Mega-Event ist, vielleicht auch eine ganz andere Perspektive. Es gibt deswegen, da war ich mir gar nicht so sicher, ob weniger kommen, aber jetzt, wo du sagst, okay. Ja, klar. Das sagst du, na klar, mir war das mal so klar. Ich guckte auf die Event-Seite und ich fand das relativ viele Anmeldungen schon, ziemlich früh. Und ich wusste jetzt aber, ich kann das Verhältnis zum letzten Jahr nicht einschätzen. Klar, woher, ich habe das vom vorletzten. Aber das hätte ich gar nicht gedacht, dass das tatsächlich merkbar weniger ist. Also, liebe Leute, meldet euch an zum Mega am Bremerhaven. Ich mache den Aufruf. Das klappt. Nee, Mann, nicht. Das reicht jetzt. Das klappt genauso wie bei unseren iTunes-Bewertungen, wo wir auch ja, super geklappt. Von stolzen 43 auf stolzen 43 geblieben sind. Wie viel waren das insgesamt beim ersten Mal? Also knappe 2.500 Bulletins. Das und auch geendet, das brauchst du ja 5. Aber du, Nee. Wenn du, man rechnet immer so pro Account 1,5 Leute, ja. Also 3.000 bis 4.000 Leute roundabout wären das schon gewesen sein. Du kannst ja, du zählst die ja nirgendwo. Ne? Jetzt sind die bei 600, aber weiß ich nicht, wie viel kommen denn da? Ja, dann zu schätzen. Das wäre 1.000. 1.000 ungefähr. Ich schätze, aber hört sich an, als wenn das so auf 1.000 kommen könnte. Ja. Ne? Und wir haben auch bei dem ersten gesagt, wenn nur 500 kommen, 500 ist auch ein Mega-Event. Wie viel war das beim ersten Mal? 2.500 Bulletin oder Tenet. Das wäre mir tatsächlich gleich aufgefallen. Das kam mir kleiner vor. Ja, aber beim Konzert war nämlich auch nicht mehr so. Ja, weil dann natürlich auch wieder einige waren, die dann auch nicht unbedingt Hotel hatten oder sowas und dann die Heimreise eingetreten haben. Ja. Und dadurch, dass wir natürlich jetzt im Norden waren, dann für einige doch ein bisschen etwas andere Anreisestrecke ist, als wenn du sowas zentral wie in Essen oder Köln oder weiß ich was machst, wo halbwegs zentral ist. Ne? Das wird es ja wieder Konzert geben, Nein. Okay, das waren übrigens so viele, weil wir damals unseren Podcast-Treff gemacht hatten. Das denke ich auch. Da sind halt die Leute angelockt. Militanz deswegen gekommen, ich denke auch. Ja. Nein, also wir haben bewusst dieses Jahr kein Konzert, weil wir auch gesagt haben, wir wollen es ja dieses Jahr kostenlos anbieten, sagtet ihr ja vorhin auch schon. Ja. Und wenn du natürlich so ein Konzert, dann brauchst du eine Bühne, dann brauchst du Lichttechnik, du brauchst einen Tontechniker. Kommt einiges zusammen, ne? Da kommt einiges zusammen. Und das ist natürlich dann all sowas, was man vom Eintritt dann finanzieren muss. Man muss den Eintritt haben, um solche Sachen auch anbieten zu können. Wenn ich jetzt sage, es geht rein um das Event, wie jedes andere normale, kleinere Event auch, ich kann es kostenlos besuchen. Natürlich kann ich auch jedes andere Mega-Event kostenlos locken, aber wir sagen, wir machen sie für jeden gleich, man braucht nichts bezahlen, jeder kann die Händlershops besuchen und es kostet dieses Mal nichts. Ich finde, da wird sowieso zu wenig drüber nachgedacht. Geocaching ist ein Familienhobby. Ja. Und wenn du eine Familie bist mit kleinen Kindern, ich habe ein kleines Krümel. Da kann man aber noch drüber diskutieren, ne? Die nach 2 Wochen nicht mehr mit wollen, werden dann gezwungen, aber. Ja, ne, egal, aber du bist jetzt nicht mit. Ja, genau. Du bist jetzt aber, nehmen wir mal eine kleine Familie, du hast jetzt halt kleine Kinder. Ja. Und die möchtest du jetzt zu einem Event mitschleppen. Warum auch immer. Signal zieht ja auch. Da machen sich die wenigsten drüber Gedanken. Wenn du dir einen Eintritt da nimmst, eine Familie rechnet. Wenn der Eintritt nicht vorhanden ist, habe ich mehr Geld für die Bratwurst oder für irgendwelche Aktivitäten vor. Ja, aber ich fand, da wurde sich immer viel Gedanken drüber gemacht. Das war meistens für Kinder sehr billig bei den meisten Events. Möglicherweise, aber ich habe das Gefühl... Sponsoren-Coins noch mit dabei und sowas. Nicht. Und gab es ja auch so... wie ist das jetzt im... In Xanten hat solche diese Dinosaurier-Coin, so die, wo du dann so Kinderaktivität mit sponsoren konntest und sowas. Also ich glaube, für Kinder wird das echt. Ich glaube, ist auch jetzt, glaube ich, in Dingsen auch nur mit dabei für für Saarland für nächstes Jahr. Da ist, glaube ich, auch eine separate Kindercoins, diese grüne oder sowas auch mit dabei. Kann durchaus sein. Wenn du Bock hast auf Coins, ne? Wenn du, so wie ich, ja. Da. Ich glaube nicht. Ich glaube, da ging so ein Trend hin zu höher, weiter, schneller. Ja, das scheint jetzt aber gebrochen zu sein. Ich glaube auch nicht, dass der Trend wirklich zurückgeht zu den großen Lagen oder so. Das sagen zwar alle, aber ich glaube, das ist eher auch der Sache geschuldet, dass es nach oben nicht mehr weiter geht. Ja, irgendwann hat der Markt sich gesättigt. Und ja, ist auch alleine hier eine Frage von Geld. Ist eine Geldfrage. Und ich selber sage, das Saarland mag ein schönes Event ausrichten, aber ich kann nicht zu jedem Mega-Event in Deutschland hinfahren. Ja. Und irgendwann teilt sich natürlich der Markt so auf. Und ich sagte ja irgendwann schon mal, es gab bis dato noch nicht so wirklich eins im Norden, oder es gab schon im Norden welche, aber grundsätzlich der Norden war vielleicht irgendwann mal unterrepräsentiert. Und deswegen haben wir mal gesagt, wir machen mal eins in unserer Ecke. Dann gab es noch Stade, dann gibt es ja noch drüben in Mecklenburg-Vorpommern diverse Mega-Events, Bora auch nächstes Jahr. Ja, aber die Tendenz war immer eher so, dass es im südlichen Bereich war. Und dann jetzt haben wir, der nördliche Bereich ist sowieso ein bisschen dünner besiedelt als Bayern und Baden-Württemberg und das Ruhrgebiet. Deswegen ist die Klientel auch vielleicht nicht so groß. Ich muss sagen, ich merke das ja selber. Ja. Ich habe da schon mal keine Lust mehr hinzulegen, weil das so derart übertrieben wird. Früher war das, man konnte es auch ein Mega gehen im Jahr und hast wirklich alle aus Deutschland mal getroffen, die du so kennst. Und das war mal schön, das war ein großes Happening. Heute gehe ich auf irgendein Mega, da treffe ich nicht mehr die Hälfte, weil die sind dann wieder auf einem anderen Mega gerade. Und finden die ja schon zeitgleich statt. Dann ist oder ziehen nochmal einen Termin zurück, weil sie zufällig. Ja. Mittlerweile gucke ich auch tatsächlich, wie komme ich da hin? War ja schön da unten, Garmisch und alles, aber also oder Bodensee oder wo war der eine jetzt? Der Friedrichshafen ist nächstes Jahr. Oder Friedrichshafen nächstes Jahr, aber auch da, ja, da gibt es irgendwie so einen Flughafen, aber das ist alles so kompliziert, bis ich da angekommen bin, dass ich da schon keine Lust habe. Saarland, das ist, ich glaube, im Saarland war das Problem, da gab es kein einziges 5 Hotel mehr im Kreis, das noch was fette. Und dann fahre ich da nicht hin. Hier habe ich jetzt schon so früh gebucht in den Hafen, aber ich kann auch stornieren. Mich reizt es tatsächlich nicht. Wir wollten jetzt mit deinem Muttertour mal gucken, ob wir vielleicht noch ins Ausland gehen. Ich glaube auch, Brunswick täte Gutes daran, die Mega-Event-Zahl pro Jahr zu beschränken, auch noch pro Land. Ja? Ja. Also wenn man sich die in Großbritannien anschaut, die Mega-Events, die es da gibt, oder wie das läuft ja ein bisschen anders, haben ja unsere Gäste mal drüber geredet, dann kriegst du natürlich auch die Masse dahin, ja, weil du weißt, okay, das wird gut, da gibt es jetzt nicht so viele, da gehen wir hin. Ja. Und hier musst du dich ja wirklich entscheiden, ja. Also dieses Jahr ist ja absurd gewesen schon zum Teil. Nächstes Jahr auch. Nächstes Jahr. Und das selbst in Bremerhaven ist nächstes einer Jahr eins. Und zwei Stück am gleichen Ort fast, damit man dann da von einem zum anderen da mendig und nach der Vulkane, was war das da? Ja, das war Koblenz. Koblenz, ja. Wo ich denke, schöne Events, das will ich alles gar nicht bezweifeln. So, weiter geht's. Ich hoffe, das andere hat auch aufgenommen jetzt. Nee, Essen ging für mich tatsächlich nicht frisch. Die Location kannte ich, da waren wir mal alleine. Also Heike und ich, als wir da gecampt haben in Essen. Ich auch. Ja, und dann wusste ich, will ich nicht mit so vielen Menschen erleben. Das ist halt so. Bekannte Locations sind halt auch immer, kennt man ja vielleicht schon, und dann entscheidet man sich dagegen. Wir waren tatsächlich auch in Erfurt. Wir haben ja dann drüber einen Podcast, wir haben sogar einen Podcast drüber gemacht, wie wir das fanden. Aber ansonsten sind so pro Jahr vielleicht eins. Aber ich. Ja, genau. Zwei besuchen, das ist okay, ja. Das ist irgendwann noch eine finanzielle Frage. Du zahlst Eintritt, du möchtest dann vielleicht noch eine Coin haben, dann musst du da noch hinkommen, du musst ein Hotel haben. Natürlich Geocaching, wir geben sonst beim Geocaching auch für teure Taschenlampengeld aus und hier noch was und hier noch die technische Spielerei und das nächste neueste Garmin-Gerät oder das neueste Handy mit irgendwas drauf. Aber Geld sehe ich da gar nicht. Also guck mal, das Problem habe ich gar nicht. Aber ich habe eher so das Zeitproblem, dass ich dann alles Urlaub, meinem Job alles versuchen muss unterzubringen. Aber hast du denn nur das? Also vielleicht hast du ja auch die Geduld. Du bist ja nun auch viel Eventveranstalter. Ich habe einfach keine Lust aufs 5. Event in einem Jahr, weil dann fängt es an, dann ist es nicht mehr schön, die alle zu treffen, sondern es ist jedes Mal die gleiche. Ich habe auch schon 30-Minuten-Events gemacht, aber machen wir ja. Wir waren auch schon auf einem. Nein, aber in Bremerhaven war dann so der Trend, das Event war für 30 Minuten an der Pommesbude oder im Kaufland angesetzt. Hast du gemacht? Ja, aber die, ich sag mal so, die dann immer dorthin gehen, wir waren dann dort fast 2,5 Stunden. Ja. Da hat man sich halt festgequatscht. Man war so ein Event, man hat sich mal wieder getroffen. Einfach. Ich hatte ja hier so noch. Jetzt habe ich hier gedrückt. Nee, macht nichts. Hier gibt es ja auch noch die Zahnfee. Den Cash finde ich so richtig scheiße. Hatte ich damals auch gelockt, sehr sachlich sogar, aber eben geschrieben, dass ich das auch nicht so toll finde, direkt vorm Zahnarzt, wo alle rein und rausgehen. In dem Blumen. Muss nicht sein. Ja, muss man Wochenende machen. Ja, ich war aber nicht Wochenende. Ich stand auch nicht bei, dass ich das am Wochenende machen soll. Entsprechende Attribute setzen. Nur am Wochenende. Dieses Spanner-Attribut fehlt, dass ich den richtig ausfiltern kann. Gibt's praktisch. Aber gefühlt, Macht keinen Scheiß hier. Nee, also gefühlt hält sich kaum noch an die Attribute. Ein Thema, was Conspeak viel zu sehr vernachlässigt. Ja. Weil es die einzige Möglichkeit ist, auch dein PQ zu filtern. Ich wollte sagen, du kriegst ja kaum noch was rausgefiltert, das ist ja das Hauptproblem. Ja, so, jetzt haben wir mal hier. Wir haben noch weitere Fragen. Ja. Ja, manche haben wir aber schon abgebahnt, ne? Wie groß ist das Team? Aufgebaut. Ja, man, wie viel machen Standmieten, Coins, Merchandise, Tickets in der Berechnung aus, fragt einer. So genau brauchen wir es gar nicht, aber wie ist denn die grobe Finanzierung insgesamt tatsächlich aufgebaut? Das heißt, wie fängt man damit an? Also finanzieren tust du natürlich über, machst natürlich auch dafür einen Businessplan, ist ganz klar. Du musst dir Gedanken machen, was kostet mich die Location, was brauche ich an... Entschuldige, ich glaube, ganz klar, ich stelle mir gerade vor, die beiden den Start. Nein, ja, also, du musst dir wirklich Gedanken machen, du machst eine Einschätzung, wie viele Leute... Ja, aber was heißt der Businessplan? Das hört sich immer so toll an, das weiß, aber du bist hier, da kommt der studierte BWLer wieder durch, weißt du? Ja, da musst du genau fragen. Ja, also, woher weißt du, wie viele Aussteller kommen? Du fragst natürlich vorweg, du schreibst sie natürlich auch an und da machst du natürlich wieder wie ihre Planung für das nächste Jahr auch schon jetzt um diese Jahreszeit machen, müssen die natürlich schon wissen, dass du ein Mega-Event machst. Das heißt, die planen natürlich auch ihre Events und sagen auch, nee, ich kann nicht zu jedem gehen oder ich komme extra zu dir, weil ich wohne nur 5 Kilometer weg, ich komme mit meinem Taschenlampenanhänger oder irgendwie sowas oder mit meinem Geocoin oder mit meinem Token einfach vorbei, weil es halt dicht bei ist. Aber die planen natürlich auch. Das heißt, nach Bremerhaven kommt auch nicht unbedingt einer, der vielleicht aus dem Ruhrgebiet ganz weit weg oder aus Bayern kommt. Die planen natürlich auch, wo sie hinwollen. Ja, klar. Natürlich, wenn die da 3 Wochen früher anfangen, ach, ich mache da übrigens ein Mega, da sind natürlich auch alle weg. Die haben dann ihre Planung schon fertig und nicht jeder fällt auch zu jedem hin. Das heißt, auch die Händler müssen vorweg wissen, wann was ist. Und na klar, dann weiß ich habe 100 laufende Meter, die ich vergeben kann. Und wenn ich dann nur 75 Meter sozusagen an die Händler vergeben habe, das kalkuliere ich natürlich mit ein. Aber das wäre die Frage, was für eine Zahl kommt, also nicht bei den einzelnen Händlern, aber insgesamt, was kommt da raus? Mit wie viel geht das in die Summe rein? Das ist gar nicht auf 100 Euro genau, sondern einfach nur so... Das kommt prozentual, meinst du? Ja, oder auch als Summe, aber was ist das? Was musst du dir da vorstellen? Also neben der Location hast du natürlich auch noch Genehmigungsverfahren, also die Geschichten, damit man jetzt nicht auf der grünen Wiese machen. Nee, aber jetzt rein, lass mal das Thema Ein- und Ausnahmen so nur grob aufwissen. Es geht gar nicht um diese einzelne Summe, um Gottes Willen, sondern einfach, er hat das ja auch wirklich so gefragt. Was machen, nehmen wir es ruhig so, wie er das sagt. Standmieten. Was hat er Stand mit den Coins? Also ein Großteil der Einnahmen gehen für die Location drauf. Die Standmieten werden, ich sag mal was fast sich schon plus minus null rechnen. Wenn, je nachdem, was du für eine Location hast, ob du die komplette, eine ganze Halle mietest. Also du hast praktisch die Standmiete bei der Stadt oder bei wem auch immer. Genau. Und das gibst du praktisch 1:1 durch, da wird nichts dran rein. Genau. Okay, dann, also das ist plus minus null fürs. Ja, okay. Weil ich glaube, die Frage kommt ja nicht umsonst. Das sind sicherlich Leute, die auch mal überlegen, tatsächlich Mega zu machen. Und dann ist ja nicht uninteressant, das mal zu hören. Ja. Deswegen also, gar nicht auf die genauen so war es halt bei uns, dass wir es dann wirklich 1:1 dann da so weitergegeben haben. Gut, und wenn man ein bisschen das rausholen will, dann ist ja klar, da muss man halt sehen, dass man Standmiete was verliert, aber wenn du 100 Meter sagst. Du weißt, nicht jeder macht ja auch so einen Geocaching-Shop auch als Haupterwerb, ist nicht immer unbedingt bei jedem der Haupterwerb. Ja. Das heißt, wenn ich da jetzt 300 Euro für 2 Zentimeter Stand aufrufen würde, wie vielleicht in der deutschen Messe in Frankfurt oder so, dann kommen die natürlich auch nicht. Das heißt, das muss ich auch alles in einem Rahmen halten und dann muss ich sowas wie Strom ist mit inklusive und all solche Themen, muss ich natürlich auch wissen und vorher klären. Ich muss mir wirklich Gedanken machen, ob ich das anbieten kann und wenn es dann einfach zu teuer ist, dann weiß ich auch, dann kommt keiner von den Händlern. Was für ein Bereich liegt das? 50 Euro pro Meter? Kann man ungefähr so eine Hausnummer. Für einen Tag? Oder? Für den Tag, ja. Also für einen Tag? Okay. Für einen Tag. Ah, okay. Das ist ungefähr so die Hausnummer, wie man schon so aus Erfahrung mal... Gut, da kannst du aber, selbst wenn du was wolltest, kannst du auch nicht viel rausholen. Selbst wenn du es jetzt ein bisschen verkaufen würdest, was wenn du pro Meter 5 Euro aufschlägst, hast 100 Meter, ja, hast 500 Euro, hast du die Hüpfburg raus. Ja. Ist also auch nicht jetzt. Also brauchst du die Tickets. Dafür brauchst du dann die Tickets. Deswegen interessiert mich tatsächlich auch mal, wie das. Also bei Standmiete kommst du, ist ja plus minus null dann fast. Oder sagen wir mal, von meiner Erfahrung oder von meinem Verständnis aus. Die Tickets musst du eigentlich versuchen, wenn du Eintritt hast und du schaffst nicht mit der Standmiete, brauchst du die Tickets. Und mit den Tickets ist das, was du am besten planen kannst. Ja, weil nicht jeder, der kommt, nimmt sich auch einen Coin. Also musst du versuchen, mit den Tickets einen Großteil deiner Kosten abdecken zu können. Was meinst du mit Merchandising? Da hast du doch gar nichts. Also nicht vorher. Ja, T-Shirts. Event-T-Shirts. Hat sich das gelohnt? Also, sie haben auch ein kleines Standbein mitgebracht, um das Ganze mit zu finanzieren. Nicht? Weil, was Andreas ja sagte, du hast ja wirklich die Location, die Geld kostet. Du hast die Bühne, die Technik für die Bühne, Aufbau für den Strom und für das Wasser und sowas. Das haben wir ja auch nicht gemacht. Das waren ja auch alles von der Stadt beziehungsweise Firmen, die dann sich mit uns getroffen haben, die uns dann halt den Wasseranschluss hingelegt haben, die uns dann halt die dann halt den Stromkasten hingestellt haben und teilweise die Verkabelung mit bereitgestellt haben. Das kostet auch alles. Da kommt dann zum Beispiel für den Strommensch, das war eine Firma, die extra aus Bremen dann immer kommt und für die Events in Bremerhaven dafür von der Stadt dann die Sachen dann da fertig macht. Nicht? Dann den Container, sag mal, wo das Logbuch dran war, also eine Scherze. Nicht? Aber was kriegst du denn über die T-Shirts und Geschichten aus? Das hast du da auch wieder das Risiko, die musst du da auch vorkaufen. Du stellst dann nur dann die auch wirklich eins vorbestellt haben. Achso, du machst, okay, also das ist also auch wieder die Shop. Natürlich kannst du sagen, ich produziere 300 mehr und versuche die noch an dem Tag zu verkaufen. Ja, okay. Das kann funktionieren, aber nicht. Also wir haben es bei uns wirklich so gemacht, wir haben eine Excel-Tabelle aufgemacht, haben auf einer Seite alles, was wir zusammengetragen haben, an entstehenden Kosten auf die eine Seite geschrieben. Ja. Haben auf die andere Seite dann auch angefangen aufzuschlüsseln, ja, 2-3 verschiedene Coins wollen wir machen. T-Shirts sind den und die Größen. Da haben wir dann später dann die Stückzahlen aus dem Shop mit eingepflegt und haben dann geguckt, wo ist ungefähr dieser sogenannte Break-Even-Point, wo dann halt die Kosten durch die Erlöse gedeckt werden. Und das war dann halt eine separate Spalte, die dann halt abhängig dann auch mit dem Willetenzlog, die wir dann halt als Multiplikator, deutsche Sprache, schwere Sprache, eingefügt haben, mit gegengerechnet haben und wo wir dann festgestellt haben, so, jetzt kommen wir langsam an die Grenze, wo wir plus minus null sind und dann kann man auch wieder mit dem kalkulierten Eintrittspreis mal wieder noch ein paar Cent runtergehen, dann verschiebt sich der Punkt natürlich wieder und da musst du halt dann wieder die nächsten Bestellungen und sowas abwarten und bis wir dann halt zum bestimmten Punkt waren, wo wir gesagt haben, so, das ist jetzt der Punkt, wo wir uns dann halt wirklich drauf festlegen, fixieren, das und den und die Kosten sind das auch hinsichtlich der Coins, weil du kriegst ja dann entsprechend das Angebot und musst ja dann auch gucken, wo kannst du vielleicht auch nochmal, sag mal, Coins und 10 Cent teurer machen, um dann über die Standbein der Coins dann halt. Die Coins kommen dann nochmal extra. Nehmen wir nur die T-Shirts, um es jetzt nicht im Einzelnen zu nehmen, sonst wird nächstes Mal versuchen, einer noch zu handeln, aber was kommt da als Gesamtsumme, was bleibt da kleben für das Event praktisch? Also bei uns war so, wir haben ja nun, ist ja so Standard, ich sag mal so, dass jeder Helfer noch ein T-Shirt kriegt und an den T-Shirts verdient man nicht wirklich viel. Du hast dort einen Aufdruck, der darauf muss, entsprechend das T-Shirt das Geld kostet, du verdienst an den T-Shirt. Gar nicht in Cent, aber insgesamt, ist eher ein kleinerer Posten und er will nicht raus, ne? Nee, ich würde es auch eher, das ist auch schwierig zu sagen. Er hat ja vor uns gesagt, mittleren fünfstelligen Betrag musst du mit so einem Mega-Event schon mal rechnen in diesem Bereich. Deswegen würde ich mir sehen, wie viel macht jetzt die, oder was bringt das T-Shirt anstatt? Also wirklich für die Leute, die sowas auch mal planen, geht es ja nicht darum, da haben wir 397,48 Gewinn gemacht, sondern das sind ein paar hundert Euro, das sind ein paar tausend Euro. Also es ist eher im unten 100-Euro-Bereich. Also ein T-Shirt ist nicht unbedingt, wo du wirklich mit etwas gegenfinanzieren kannst. Die T-Shirts finanzieren sich selber, die finanzieren vielleicht noch die T-Shirts für die Helfer mit, je nachdem, wie viele Helfer du hast, aber mit T-Shirts verdienst du an so einem Event nicht wirklich. Also wenn es richtig gut das läuft, heißt, hast verdient, du die Erfolg raus. Das heißt verdienen, aber du kannst damit nichts unbedingt Großartiges gegenfinanzieren. Wir reden ja sowieso nicht von verdienen, da bleibt ja letztendlich nichts kleben, sondern einfach mal einen groben Anhalt bilden, ohne jetzt zu sehr zu tatsächlich, aber wo kommt Geld rein, wo kommt Geld raus? Das interessiert die Leute ja. Nicht nur die kommen, sondern auch wirklich, die mal selber veranstalten wollen, weil das wird immer natürlich, in Deutschland ist ja Geld immer alles gerne. Also man finanziert Sachen mit den Coins und mit den Eintrittsgeldern gehen. Was ist denn bei Coins noch so zu rechnen? Also wie gesagt, nicht auf 100 und nicht auf, sondern reden wir da, reden wir davon 1.000 Euro, reden wir davon 10.000 Euro oder so ein grober Bereich mal, wenn es gut läuft. Kommt auf die Coin an, wie viel gekauft werden jetzt. Ergreife ich. Wie gesagt, wir gehen ja jetzt eh nicht so, aber wir können ja jetzt vom Bremerhaven 2015 reden. Da weiß jeder, wie viele da in etwa waren. Da weiß keiner, wie viele gekauft wurden. Das ist auch gut so, sonst fängt nämlich der Erste an, das bis auf einzelne Coin runterzubrechen und fängt diesmal an zu schachern. Das wollen wir ja gar nicht, sondern einfach wissen, was für Posten nehmen oder so. Also, drei Fünftel ist wirklich der Eintritt. Nochmal neu rechnen. Ja, kein Problem. Dann kannst du dir schon mal überlegen, meine nächste Frage, während du rechnest. Die nächste Frage. Zwei Fünftel ist Eintritt. Zwei Fünftel ist aus Erlös aus Coins. Und der Rest ist die anderen Einnahmen für die Stände, für die T-Shirts. Ja. Ich hätte gar nicht gedacht, dass Coins so, aber doch, ich weiß, dass die haben dann Essen sehr viel über Coins gemacht. Da haben wir alle sich schon drüber geärgert, die Coinsammler, weil immer noch neue Coins kamen. Ja, es ist natürlich, wenn du wirklich Coinsammler bist und jede Edition haben möchtest und dann gibt es auf einmal 10 Stück davon, das geht natürlich auch schon ins Geld und auch nächstes Jahr bei uns wird es nicht 15 verschiedene Varianten geben, genauso wie 2015 im freien Verkauf gibt es entsprechend 3 Stück. Und letztes Jahr haben einige gesagt, es war schade, es gab noch extra eine Helfercoin. Wenn ich einen vollständigen Satz hätte haben wollen, dann hätte ich noch ein Helfer sein müssen. Das machen wir nächstes Jahr anders. Es gibt 3 im offiziellen Verkauf. Und für die Helfer, wie auch im Essen oder anderen Events, gibt es eigene Helfercoin, die dann mit dem normalen freiverkäuflichen Satz nichts zu tun hat. Okay, ja, das wäre gut so. Weil eben viele gesagt haben, kann keinen vollständigen Satz bekommen als Event-Coins, weil es halt noch eine Helfer-Coin gab. Und klar, dann ist es nun mal etwas Besonderes, wenn man bei uns Helfer war, dann ist es eine eigene Coin. Ja, sehr gut so. Und dann haben die Sammler auf jeden Fall einen vollständigen Satz, ohne da jetzt traurig sein zu müssen, weil sie halt nicht Helfer sein konnten, ist auch nicht hier möglich, ist quasi Helfer zu sein, aufgrund der zeitlichen Limitierung. Diese 3 Coins ist mittlerweile auch irgendwie Standard geworden. Ich weiß gleich wann, aber irgendwie. 3 ist immer, drei ist eine schöne Zahl vor allen Dingen. Aber jetzt kommen wir mal zu der Frage, die wir gestellt haben, als die Batterie gewechselt wurde. Was ist denn, wie sieht denn der Support von Groundspeak aus? So mega. Na, dann musst du anders antworten. Du musst ja erst noch anfangen. Was verlangt denn Groundspeak erstmal? Ja, das ist alles damit drin. Ja, also, Also man kriegt jetzt von Groundspeak, wenn man ein Mega-Event macht, natürlich auch Auflagen. Man kriegt einen großen Vertrag, der komplett in Englisch ist, den man noch unterschreiben muss. Das ist wie viele Seiten? Diverse. Ich habe ihn jetzt nicht im Kopf. Ich habe ihn 20? Doch, 20. Ich habe ihn schon. Ich habe ihn schon zweimal unterschrieben. Also mehr als 3. Ich muss mich korrigieren. Einen habe ich unterschrieben, einen hat Lisa unterschrieben. Aber natürlich steht da drin, dass du dann keine Fremd Portale, sei es Mansi oder andere Geschichten, die dürfen dann nicht Hauptsponsor sein. Da steht drin, dass Groundspeak bei so einem Event einer der Hauptsponsoren ist, dass du ihnen vielleicht noch einen, das ist ja nichts Unbekanntes, da kann ja jeder, der es möchte, diese Sachen bei Groundspeak anfordern. Du musst ihnen, wenn sie offiziell vorbeikommen, einen Standplatz kostenlos zur Verfügung stellen. Wenn du irgendwelche Hefte oder Presseartikel oder grundsätzlich irgendwelche Druckartikel machst, wo du Sponsoren nennst, ist das Logo von Groundspeak dort immer bitte mit drauf zu posten und du darfst natürlich auch dann gewisse rechtliche Geschichten stehen da drin, dass du da nicht irgendwelche Neonazi-Veranstaltungen damit zuflastern darfst, auch so ein bisschen rechtliche Sachen, damit die auch ihr Logo und ihr Image schützen, da sichern die sich eigentlich ab. Das ist eher so auch für den europäischen Markt, denke mal, würde man eher so darüber lachen, was dort alles drin steht, aber das ist halt bei einem amerikanischen Firma, ist es so halt gang und gäbe, dass man nicht vielleicht nach den Lehren von Ron Hubbard Scientology irgendwie was zu tun hat, da steht halt all sowas drin. Stehen noch Vertragsstrafen drin? Bestimmt auch, aber im Detail habe ich sie so nicht mehr. Okay, aber das sind wir meistens also, vergessen bei Verträgen. Aber die Verbote, aber gibt es wirklich Auflagen? Was man, alles in Ordnung. Ja. Noch ein Cola gerne. Auflagen, die du machen musst. Das heißt, kann ich mein Groundspeak, mein Gipfelstümper-Event hier einfach als Mega anmelden oder muss ich irgendwas machen? Wenn du das als Mega anmeldest, du musst es auf jeden Fall, bevor du. Du musst natürlich Groundspeak ankündigen, ich möchte ein Mega-Event machen. Ja. Dann bekommst du die ganzen vertraglichen Unterlagen zugeschickt. Ja. Und auch erst, wenn du es Groundspeak offiziell quasi mitgeteilt hast, kann es auch später Mega-Event werden. Also du kannst nicht 500 Leute auf den Wilseder Berg locken und sagen, die waren jetzt da. Ich habe die alle im Block. Nein, das ist mir klar. Du gibst irgendwie eine Auflage, du musst Stände haben oder nein, du musst nein, was verkaufen. Nein, das meine ich. Nein. Kann eigentlich jedem selbst überlassen, wie er so ein Mega-Event gestaltet. Ne? Na, wir hatten diese Diskussion, als damals, was ist damals, so lange her, Zag hier, das hier in Hamburg gemacht hat. Und der hatte dann ja wirklich schon Sorge, oh, wenn da so viele werden. Und da kam irgendwie von den Reviewern, dass man das anmelden muss. Genau, also, ich wusste eben nicht, ob du auch irgendwas haben musst. Nee, du musst keine Stände haben, du musst keine Bustour zu den nächsten. Wenn die Leute zusammen haben. Wenn die Leute zusammen kriegst, hier Leute, wir machen jetzt einen Flashmob und du kriegst ja 500 Geocacher zusammen oder sowas. Und dann ist es kein Mega-Event, weil das einzige Muss ist, es ist mindestens 4 Stunden lang. Also, das ist in den offiziellen Guidelines, steht das auch drin, die einsehbar sind. Ist also ein Mega-Event ist mindestens 4 Stunden lang. Du machst halt einen Flashmob 4 Stunden lang. Aber halt, wie gesagt, wenn du ein Event hast, was die Leute 4 Stunden zusammenzieht und du da 500 Leute zusammenkriegst für 4 Stunden, wird das halt, dann brauchst du auch keine Verkaufsstände und sowas haben. An Baden im Teich. Ja. Ja. 500 Leuten. Und dann kann man schon mal überlegen, was zu machen. Ich habe immer gedacht, ich muss da sonst was aufführen. Dann würde ich mich niemals in sowas einlassen. Und was weiß, wenn du 500 Leute rankriegst, indem du sagst, hier, ich tanze dann nackt auf dem Steg und spring dann nach 4 Stunden ins Wasser als grünen Abschluss. Dann kommt Liga, wenn wir nackt ankönnen. Nee, das kommt ja leider nicht. Wir haben ja schon gesagt, da kommt der familienfreundliche Aspekt irgendwann wieder rein. Da musst du natürlich wieder Geld reinkriegen, um die ganzen Schadensersatzklagen zu bezahlen. Ja, da musst du doch wieder Stände. Tatsächlich haben wir ja mal angeboten, dass wir nackt putzen kommen, auch zu euch nach Hause, wollte auch keiner. Hat er gesagt, das Elend will er sich nicht angucken. Wenn wir uns dann noch bücken wollen, also das ist aber das ist interessant zu wissen, dass man also gar nichts bieten muss. Ja, aber wie, jetzt haben wir gehört, was die Anforderungen sind und wie ist die Unterstützung? Persönlich würde ich, also das ist nur meine persönliche Meinung, ich finde immer persönlich. Jedenfalls aus unserer Erfahrung, ich fand sie etwas dürftig. Das hat er nett gesagt. Ja. Das Wort Scheiße vielleicht, ist im Podcast vielleicht, nicht verboten. Vielleicht, das darfst du sagen. Vielleicht ist aber auch die Masse der Mega-Events jetzt so groß, dass sich Groundspeak nicht mehr explizit um jeden kümmern kann. Vielleicht waren wir auch zu klein, weil im selben Jahr es 2 Giga-Events gab. Ich weiß es nicht, aber ich hätte mir in ein oder zwei Dingen oder generell mehr auch Geschwindigkeit in Sachen nach dem Motto, ich möchte die Labcache, was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Ja. Also dann, jetzt nicht. Dann dauert das halt eine Woche, bis ich vielleicht meine Antwort kriege. Also es war jetzt nicht so, dass man bei euch gesagt hat, ihr macht jetzt ein Mega und wir haben hier, das ist unser Mega-Team, das ist euer zugeteilter Ansprechpartner, wenn irgendwas ist, wird er sich bei euch melden, sondern es war eher mehr eine Hohlschuld, sondern ihr Mega, wie kriege ich jetzt die Labcaches rein? Habe ich richtig verstanden. Du kriegst schon eine E-Mail, wo dann alles beschrieben wird, der und der Link, da klickst du hin, dann kannst du Labcaches quasi beantragen, dass du Labcaches legen kannst. Mhm. Dann da ist der Link, wo du das Signal-Kostüm bestellen kannst. Behörde langsam. Ja, natürlich müssen die das auch alles handeln. Weil das wird alles automatisch gelesen. Wenn das mit links ist, alles automatisch. Genau. Und dahinter wird dann wahrscheinlich irgendein Ticketsystem vielleicht stecken, wo das Groundspeak dann irgendwo bearbeitet. Das schätze ich auch. Aber mittlerweile gibt es vielleicht so viele Mega-Events, dass sie vielleicht auch vielleicht von der personellen Ausstattung, so meine persönliche Meinung, vielleicht unterrepräsentiert sind, um das wirklich noch alles handeln zu können. Nee, ich habe auch früher schon davon gehört, dass es nur 1 bis 2 gab, dass das nicht viel besser war. Kann ich gar nicht nachvollziehen, weil es gibt sicherlich nicht jede Woche ein Mega. Und selbst wenn es jede Woche ein Mega gibt, hast du einfach ein Team, was sich drum kümmert. Der macht dann praktisch nur Megas. Dann geht dann seine Liste ab und hilft dir. Ich glaube, die sind da auch sehr vorsichtig. Die sind amerikanische Verhältnisse gewohnt. Also die können nicht arbeiten, willst du sagen. Nee, sagst wenn, so, wenn die ist. Zu viel Unterstützung zusagen, dann sind die dann nachher finanziell mit drin, wenn dir mal hier einer an der Wand fährt. Es geht ja nicht um die Unterstützung, es geht um die Fragen, die sich aufdringen. Wie mache ich einen Labcache? Habe ich da nochmal eine Frage oder so? Du kannst da auch diesen Businessplan. Das ist ja jetzt nun kein Geheimnis. Du kannst ja auch sowas mal zur Verfügung stellen aus Groundspeak und sagen, pass mal auf, wenn das sich ungefähr so läuft, dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass 90% aller Megas sauber durchlaufen. Da sind doch nicht alle Leute drin, wie... Ja, aber du redest immer noch von deutschen Verhältnissen. In Amerika hätte ich da schon die Befürchtung, wenn ich so viel Hilfe anbiete, dass ich nachher vor Gericht wieder für irgendwas verkackt werde, wofür ich gar nichts kann als Groundspeak. Also da kann ich die verstehen. Ja, die meiste Hilfe gab es wirklich von Mega-Event-Organisatoren, die schon vor uns ein Mega-Event gemacht haben. Wenn man einfach mal angeschrieben hat, sag mal, wie habt ihr das gelöst? Schreibt doch mal, was ihr verkehrt gemacht habt oder so, oder was ihr hättet besser gemacht, woraus wir lernen können. Und das war unsere Quelle, wo wir am meisten daraus wirklich gezogen haben. Eigentlich peinlich, oder? also nicht peinlich, dass man euch geholfen hat, aber eigentlich peinlich, dass man als Plattformvertrauber da nicht wirklich keinen Support mehr machen kann. Wie gesagt, ich hoffe, ich verrate nicht zu viel so interne, aber es gibt dann so eine Plattform, wo du dann freigeschaltet wirst für so eine Art wie ein Forum, wo du dann deine Fragen stellen kannst. Aber wirklich für den deutschen Bereich war das jedenfalls eher unterrepräsentiert. Ja, ich finde das nicht nur peinlich, ich finde das sogar immer noch unverantwortlich, was die da machen. Vor allen Dingen Fragen, du brauchst jetzt ja, ihr habt euren Verein gegründet. Ich möchte nicht wissen, wann der erste Idioten-Giga veranstaltet, ohne solche Geschichten zu beachten und der dann mal pleitemäßig an die Wand fährt. Ja, wie du sagst hier vorhin schon, mit wann kann man verknackt werden? Natürlich habe ich auch für so ein Event eine Haftpflichtversicherung. Ja, hast du abgeschlossen, aber du hast sie nicht automatisch. Nee, ich muss sie abschließen, weil... Wieder Kosten. Gerade bei uns in Bremerhaven, da ist ja nun nicht mal, da ist man öfters mal ein bisschen Wind. Ne, das ist klar. Und wenn da mal so ein Pavillon wegfliegt, obwohl du den Händlern sagst, das muss hier Windklasse 3 sein oder so, und wenn der dann wegfliegt und irgendeiner den Kinderwagen trifft oder so, dann bin ich erstmal als Veranstalter, weil ich sozusagen sage, das muss hier Windklasse 3 sein, ist erstmal der... Aber ihr denkt ja drüber nach, das sehe ich ja noch nicht mal als Groundspeaks Problem. Wir haben selbst bei uns im Gerät so ein Spezial-Owner. Der hat dann erstmal schön alles angekündigt, schön gepublished und hat sich schon mal für 1.000 Euro, also wohlgemerkt, der hat keine Kohle, nix, aber hat schon mal für 1.000 Euro einen Würstchenwagen gestellt. Und dann hat Groundspeak gesagt, nee, das geht so gar nicht durch, weil da war irgendwie Links drin oder, also war ihn zu kommerziell und die haben das Event gar nicht gepublished. Da stand er erstmal mit 1.000 Euro seine Kreide. Glaubt man nicht, dass er sich irgendwie abgesichert hätte. So, und das meine ich. Und das stellen wir vor, so ein Spezialist, Veranstalter auch mal mega, ohne drüber nachzudenken. Okay, fährt damit an die Wand, dann ist der Mann danach pleite, schlicht. Einfach traut sich ja, wir haben ja nichts mehr zu tun. Also, liebe Leute, denkt ein bisschen drüber nach, was ihr macht. So ein Workaround wäre eigentlich das Beste. Einfach mal so für zukünftige Mega als Organisatoren, als Plattformbetreiber, was zur Verfügung stellen. Die ganzen... Ja, wenn es eine Wissensdatenbank ist, wo man einfach nachlesen kann, zwar in allen Sprachen. Und nicht schon mal voraussetzen, dass das erstmal alle in Englisch lesen. Ja. Und auf den englischen Markt zugeschnitten. Ja, ist doch so. Ich kann es halt immer nur berichten, wie es halt bei uns war, ob die anderen Mega-Events jetzt eine Haftpflichtversicherung haben. Natürlich habe ich zum Beispiel auch eine Unfallversicherung für meine Helfer abgeschlossen. Also, aber das sind so alles so eine Themen, die... Das können wir mit zwei Worten, kann ich das auf den Tisch wissen. Mega Hamburg. Ja, der hat mit Sicherheit, der weiß nicht, was eine Haftpflichtversicherung ist. Ich weiß nicht, wie ich kenne Hamburg, die Community nicht so wirklich im Detail, aber ich finde es eigentlich schade, dass es in Hamburg nicht funktioniert, da so ein Mega-Event auf die Beine zu stellen. Ja, weißt du, aber das ist so ein über die sozialen Medien hochgekochter Schwachsinn, ehrlich, so sorry, aber es hat bis jetzt ein einziger versucht. Und sorry, der Mann war auch doof. Also es war von Anfang an absehbar, dass das nichts wird. Der hat da alle Kanäle bedient und nach einer Woche war der schon längst mehr erreichbar. Dass das nie was wird, das war von vornherein klar. Wir sind hier im Norden, das ist ja anders. Statement, und in Hamburg ist es nicht anders. Ansonsten hat doch in Hamburg auch keiner versucht einzumachen. Also das ist gleich das Problem, dass das keiner machen könnte oder wollte oder die sich uneinig sind, sondern es hat einfach keiner Bock, sich das an den Haken zu binden. Und die Einzigen, die dann was gemacht haben, da in Stade, ja sorry, da finden sich die beiden umstrittensten Kescher mit in ganz Hamburg und fangen an, mega aufzuziehen. Dass das dann so etwas kritisch gesehen wird, ja, zumal das nicht Hamburg ist. Nee, also ich glaube, das ist echt durch die sozialen Medien ein bisschen hochgekocht. Ich glaube gar nicht, dass es in Hamburg ein Problem wäre, einzumachen. Also wenn sich da einer findet, dann... Ich denke mal, da sind genug Kescher in Hamburg oder sowas, und die dann untereinander auch genug vernetzt sind oder genau sind in Hamburg oder auch in Hamburg bestimmt auch genug Leute kennen oder so. Wie gesagt, ich sage, durch unsere Arbeit davor für 2015 haben wir Leute in Bremerhaven kennengelernt. Du hast jetzt wieder weitere Kontakte. Wie gesagt, das wird diesmal wesentlich einfacher, auch mit den Leuten in Kontakt zu kommen und Sachen abzuklären. Die wissen, was sie erwarten können. Sie wissen, wie die Veranstaltung beim letzten Mal besucht war. Das wird diesmal sicherlich etwas einfacheres sein als beim letzten Mal, wo du wirklich erstmal jedem erklären musst, was Geocaching ist oder sowas. Diesmal werden sie es zur Kenntnis nehmen, ja, Geocacher, die kommen Besucher, ist Umsatz für uns, ist okay. Mehr brauchen wir gar nicht wissen. Ich sag ja auch, also das wäre in Hamburg auch nicht das Problem. Die sind eigentlich gut vernetzt. Das Einzige, was da ein bisschen ein Problem ist, du hast in Hamburg viel zu viele Häuptlinge und keine Indianer. Ja. Aber auch das würde man gebacken kriegen. Nur da findet sich einfach keiner, der wirklich Lust hat. Das ist ja ein Jahr Arbeit. Also ich habe da meine eigene Theorie. Ich glaube, Hamburg wird nicht funktionieren, weil es eine Großstadt ist, weil du halt einfach von der behördlichen Seite oder von dem Tourismus einfach so viele Events da hast, dass du mit so einem Geocaching-Event, wo man irgendwie so 3000 Leute kommen, jetzt auch nur ein müdes Gehen kriegst. Ja, aber das wird auch noch so sein. Steine entwickeln. Würden sie nicht, aber die würdest du auch nicht die perfekte Unterstützung haben. Nee, du würdest gar keine Unterstützung kriegen. Wozu auch? Also das musst du dann schon selber machen. Das ist tatsächlich so. Und aber ganz ehrlich, geh doch einfach hin und miete die Domplatte, wenn sie frei ist. Ich würde es nicht machen. Ich möchte es auch nicht. Nein, ich meine es nur, aber da würde die Stadt mit Sicherheit mitmachen, weil der Dom ist dafür ausgelegt und wenn da kein Dom ist, ist das eine riesige leere Fläche. Ich glaube nicht, dass es das ein Problem wäre, die tatsächlich zu mieten. Ja, da ist alles vorhanden. Da ist Strom, da ist Toiletten, das ist alles. Da brauchst du nur noch wirklich den Platz mieten. Also wir wollen es gar nicht groß committen, ob das da ist oder so. Mir ist es wurscht. Man merkt halt einfach nur, dass es drumherum immer wird. Ja, ist jetzt Kiel, was schade, ist es Bremerhaven. Ja. Aber die Großstadt, kriegt es nicht hin. So nach dem Motto. Aber welche Großstadt kriegst du da hin? Also wenn du mal so recht, eine richtige Großstadt war München. In Essen. Berlin, das Advents-Event. Ja, Berlin war auch noch, ja. Ja, aber da ist auch schon immer ganz schön Zankel und so. Und München hat eigentlich einen einzigen Orga-Mann gehabt. Der hat das eigentlich komplett alleine fast gemacht. Das sind schon aber Ausnahmen, die Großstädte. Du hast so viele Indianer, zu viele Häuptlinge an diesen. Bei uns, wir haben es ja bei uns auch bewusst relativ überschaubar, gell, dass das Kernteam, wir haben zwar einige Sachen dann auch noch andere Leute dann noch mit abgegeben, sagen wir auch hinsichtlich Lab-Caches und hier und da und die Parksachen alles eingemessen und sowas, da haben wir dann auch ein paar Leute noch mit beauftragt und sowas, aber du brauchst ein kleines Entscheidungs- genau. So mit Spezialteam prüf mal, ob wir einen Luftballon weit vom Wettbewerb machen können. Also extra ein Kollege, der sonst in der Orga nichts zu tun hat, drum gekümmert und sagt, nee, wir haben in Bremerhaven einen Flugplatz und offiziell in Braunschweig beim Bundesflugamt da oder nachgefragt oder die sagen, beim Bundesluftfahrtamt, die sagen, nee, ist im Bereich, Sicherheitsbereich von dem Flugplatz. Ja. Mittlerweile gibt es den Flugplatz nicht mehr, da machen sie jetzt Windkraftanlagen demnächst draußen ungefähr. Dann machen sie Beton rüber, damit da Windkrafträder drauf gebaut werden. Kann. Aber das war halt so eine Sache, haben wir extra speziell einen mit beauftragt. Über dieses, ich sag mal, Randthema brauchst du dich dann als Kernorga dann nicht kümmern. Und natürlich bewusst auch klein gehalten, damit du nicht mit 20 oder 30 Leuten drüber diskutieren musst, steht die Bratwurstbude jetzt neben dem. Also selbst wenn du das in der Großstadt machst, wir haben, das würde Giga werden, selbst dann würde ich immer sagen, niemals mehr als 5 Leute. Ja. Erstmal eine ungerade Zahl, damit du immer ein Abstimmungsergebnis hast. Und dann wirklich 5 Leute maximal. Sonst hast du zu viele, die da reinreden. Mehrere schon, damit die verschiedene Meinungen auch haben, aber nicht zu viele. Aber wie gesagt, ich hätte auch in Hamburg gar keine Lust, mir das anzutun. Ich habe jetzt Team Rhein-Seelen, da lass uns nochmal nachhaken. Ja, habe ich schon. Lüneburg steht ja auch noch vor der Stadt. Das wäre der Heide oder irgendwo so. Ja, am Arsch der Welt. Aber das ist eine riesige Fläche. Da haben sie schon den Dalai Lama empfangen, da hast für 20.000 Leute Platz. Da ist ein Hotel vor Ort. Die machen so Seminare hauptsächlich. Da ist ein Klettergarten. Das war's auch, ne? Schön. Ja, eigentlich ist es ganz nett. Und die Stadt selber macht sehr viel für Caches. Also auf diesem Rhein-Seelen-Gelände sind tatsächlich Caches, die offiziell von der Stadt genehmigt sind und so. Also so richtig gut gebaut, also richtig schick. Und da könntest du ein richtig geiles Event machen. Und ich glaube, dass die Stadt das völlig unterstützen wird. Wenn überhaupt, würde ich sowas immer nur machen. Die Stadt, Hotel und Klettergarten sollen zusammentun und ich stelle mich hin und mache den Kasper für die Community, dass sie kommen. Ich wollte jetzt sagen, wollte ich gerade freiwillig jetzt zur Verfügung stellen. Ja, wir haben das ich habe auch in der Tat, wir haben das schon diskutiert. Wir stehen da tatsächlich also nicht als Hauptträger zur Verfügung, sondern wir würden da mitmachen. Ja, so klar. Einfach ist das. War bei uns ja auch so, wir haben zum Beispiel gesagt, dieses ganze Shop-Thema kümmern wir uns in Anführungszeichen nicht, das machen wir über die Stadt, weil die hat das touristische Angebot, die haben die Plattform. Da wissen wir, mit PayPal war jetzt so eine kleine Ausnahme, da wissen wir eigentlich, dass sie wissen, was sie tun. Ja. Die haben extra dann 3 oder 4 Azubis dann immer entsprechend das auch betreuen lassen, weil die es für die natürlich dann auch in deren Lernprozess dann, wie das halt so Touristik funktioniert, auch was haben mit so einem Bestellsystem, das zu administrieren und extra eine Ansprechpartnerin nur für uns, wie wir anrufen konnten, nach dem Motto, wir haben jeden Freitag eine Statistik gekriegt, so viele Bestellungen waren jetzt, weil die ganzen E-Mails von den Bestellsystemen ist dann auch nicht bei uns aufgetaucht, sondern wir haben wirklich dann gesagt, auch wieder Spezialwissen uns das Wissen dann auch organisiert über die Stadt. Ja, das ist sowieso eine Richtung, in der ich sowieso nicht Events eher sehen würde. Das beste Beispiel ist auch Stade. Da läuft das ja genauso. Die erzählen immer viel von Orga, also sorry mal, aber diese Festung ist ja sowieso ein Freizeitding von den Leuten aus Stade. Und da ist sowieso alle Vierteljahr ein Fest. Das heißt, die Festung macht Catering, die stellt zur Verfügung. Die Stadt macht die Führung in der Stadt, weil Stade ist ja auch viel Tourismus. Die zwei Owner sind eigentlich die, die vorne stehen und die Kescher damit anlocken, indem sie Kescher sind. Haben sie die richtigen? Natürlich haben die auch Arbeit, das wollen wir gar nicht, ja, also um Gottes Willen. Die haben sicher auch viele Arbeit und die müssen auch die Helfer einteilen und ähnliches. Aber letztendlich ist es eigentlich ein Ding von Stadt und dieser Festung. Und so ähnlich würde ich mir das in Rheinseelen auch vorstellen. Das soll die Stadt und dieses Rheinseelengelände, die soll schön die ganze Verpflichtung machen. Und wir werben auch gerne. Und dass das funktioniert, haben wir ja in Hamburg gesehen, weil ich sag ihr. Ich habe jetzt gerade einen Lernprozess in diesem Podcast durchgemacht. Weil die Ausgangsfrage war ja. Ich komme jetzt wieder zu dieser Ausgangsfrage zurück. Wenn du dich erstmal durch diese ganze Sache durchgekämpft hast und das einmal aus diesem großen Schwarzen für dich was strukturiert hast, wo du weißt, so läuft eine Orga für ein Mega-Event ab, ja, dann hast du ja praktisch dein Basiswissen schon. Ja. Und dann bist du ganz viel leichter dabei, das nochmal in 2 Jahren nochmal zu machen. Ja, aber wird das nicht langweilig? Ja, aber du hast das Bad. Ja, aber ich hab's dann ja einmal. Ich weiß dann. Aber guck mal, wer diese Urgal-Teams sind und warum das dann immer ist, weil die es einmal durchgekämpft haben. Und als Neuer stehst du ja vor einem Riesenberg, wo du sagst, es ist nicht wirklich viel da. Theoretisch müsstest tatsächlich irgendwo müsste es tatsächlich eine Wissensdatenbank geben, wo die einfach sagen, ja, das sind unsere Fehler, da musst du nachlesen kannst, ne? Großes OneNote für alle, ja. Oder ja. Google Docs, da kann man an der Seite nämlich noch kommentieren. Ja, den OneNote benutzen wir für Arbeit, aber das funktioniert wirklich sehr gut. Wenn alle wirklich immer pflegen, was sie machen und wo sie Fehler gemacht haben, ist das echt hilfreich. Mhm. Also oder Slack durchaus. Geht sogar auch. Naja, aber egal, muss ja die Dings da. Deswegen ist es umso einfacher, wenn du wirklich die Kontakte hast. Und als wir damit angefangen haben, hatten wir im Prinzip keinen einzigen Kontakt. Dann, ich habe eine PowerPoint-Prise gebastelt nach dem Motto, wie viele 1000 Geocache liegen in Bremerhaven und welche anderen Events gab das schon in Deutschland? Und dann war immer so im Prinzip die Lücke, Nordsee gab es noch nicht. Okay, dann gab es noch Helgeoland, okay, dann hatten wir da waren dann 500 Leute, so nach dem Motto. Und dann sind Lisa und ich mit dieser PowerPoint-Prise, haben wir einen Termin bei den Bremerhaven Touristiker gemacht, sind einfach mal hingelaufen und haben gesagt, das können wir uns vorstellen, wie seht ihr das? Dann haben wir die überzeugt, dann haben wir die noch eine Geocoin mitgebracht, haben denen erklärt, wie eine Geocoin funktioniert. Und das fanden die dann alles super und toll. Und da hatten wir wirklich welche, die darauf getroffen sind, die das verstanden haben. Die waren auch nicht schon die kurz vor der Rente waren, sondern die waren auch jung. Die haben dann auch teilweise... Nicht die Alten fertig hier. Dann der nein, das... Kein Opa-Bäsche. Nein, aber der Chef von der Touristikförderung, der war dann zum Beispiel auf einem... kannte den zum Beispiel den einen Touristik-Menschen aus Koblenz und der wusste, dass da dann entsprechend schon ein Event war und die haben schon immer miteinander gesprochen. Dann hatte man schon gedacht, ja, bei denen hat es ja auch funktioniert. Ja. Wenn das da irgendwo am Rhein funktioniert, dann geht es an der Weser auf. Und dann, dann sagt er, dann lass mir mal die PowerPoint-Präsentation hier, ich gehe da mal mit 3 Büros weiter zu meinem Chef. So, und dann 3 Wochen später sagen wir, ja, können wir machen und dann so die nach müssen, und nach. Eigentlich müsste ja froh sein. Ich meine, das ist Kohle, die da reinkommt, wo sie was tun müssen. Die Stadt. Ja, aber die schneiden das. Also, wie häufig sitzt du in solchen Tourismus- und Marketinggesellschaften, so sind sie ja meistens organisiert, die sich jedes Jahr händeringend irgendwas ausdenken, um die Touristen oder irgendwie reinzukriegen und nicht mal über ihren Tellerrand hinausschauen? Oder halt Groundspeak schafft es nicht, da mal den Fokus drauf zu bringen. Theoretisch, wenn jemand so ankommt mit einer PowerPoint oder mit einem Konzept, was eigentlich funktioniert, wo hast du das denn heute schon? Ja, aber es kommt auch ein bisschen auf die Stadt an. Also ich meine, wenn du in Hamburg ankommst und sagst, du bringst jetzt 3000 Leute. Hamburg nicht ist es. Deswegen, guck dir einfach mal an, es gibt ja so mehr strukturschwach, möchte ich es nicht nennen, aber es gibt so Regionen, die kämpfen wirklich um Touristen. Lüneburger Heide, diese Marketinggesellschaft ist auch höchst umstritten, ja, weil sie das irgendwie nicht schafft, wirklich mehr, die wollen ja diesen Umschwung zwischen diesen alten Rentnern, die da kommen, das ist so cool, zu dem neuen dahin zu kriegen. Also auch solche Probleme, also kann man ja eigentlich nur empfehlen. Wir hingehen, aber wir holen junge Leute. Das ist dann nicht mehr da. Ich glaube auch 50 Leute auf dem Wildener Berg ist auch nicht ganz das, was ich vorstelle. Wir haben eins damit ausgelöst, dass sich die Azubis der Bremerhaven Touristik mit Geocachen beschäftigen mussten. Oh, was jetzt nicht unbedingt Futter sein muss. Nein, natürlich, wenn die sich da drin einlesen, jetzt gibt es einen Geocache von der einen Info in der Innenstadt zu der im Fischereihafen. Da geht eine Tour hin und wieder zurück. Der nächste Jahrgang muss wieder die Zurücktour. Natürlich haben die auch Anfängerfehler gemacht. Natürlich sind es auch nicht unbedingt die besten Caches, aber sie haben sich auf jeden Fall mal mit dem Thema beschäftigt. Natürlich muss man denen dann nochmal zeigen, wie so ein GPS-Gerät funktioniert, wie man Wegpunkt einbringt. Ich habe es sogar gemacht, die waren aber gar nicht so schlecht. Fisch the Cache und Cache Support. Ich weiß nicht mehr, einen von beiden habe ich dort gemacht, die fand ich jetzt gar nicht so, ich glaube an ein, zwei Stationen war es nicht ganz klar. Ich hatte ja irgendwie so eine Omi aufgegabelt, die habe ich mitgeschleppt. Die lief mit ihrem Garmin. Aufgeschleppt, ja, nee, schon die, klar. Die lief, der alte Leute Omi. Du wirst nicht tot, die lief mit ihrem Garmin herum, im Auto. Navigationsmodus und wollte jetzt statt mit dem Park von einer Ecke zur anderen zu gehen. Ich sage, wieso, da hinten müssen wir doch hin. Nee, ihr Navi zeigte außenrum über die Wege so echt so einen halben Kilometer Umweg, um einmal schräg durch den Park zu gehen. Die war echt grandios. Also das war richtig spaßig mit ihr. Wie gesagt, dadurch haben die das auch Thema so ein bisschen, die haben einen eigenen Flyer dafür. Mhm. Natürlich, viele Touristikgesellschaften haben ihren eigenes Geocaching, die sind aber nicht bei Brownspeak gelistet. Da war das halt so, die mussten sich einen eigenen Account einlegen, die mussten im Prinzip einmal das Ganze wie ein neuer Geocacher dann durchleben, als wie lege ich meinen ersten Cache. Natürlich haben die auch Abstandsregeln, bevor das Ding gepublished wurde. Die Problem ist eher, wie ist die Pflege denn später gewesen? Aktuell die zwei davon, die sozusagen ausgelernt haben bei der Bremerhaven Touristik, die sind jetzt aktive Geocacher. Ja, okay. Die haben wir quasi assimiliert. Okay, weil meistens ist immer das Problem bei diesen von der Stadt gelegten und so. Ja. Das Legen ist alles gar nicht das Problem. Wir haben ganz hübsche Dinger und nach einem Jahr sind die dann versifft, keiner kümmert sich. Wir haben gerade wieder einen an der Schule gemacht, die haben das im Laufe von so einer Projektwoche gemacht. Genau so läuft es auch noch. Der war nach 3 Wochen das erste Teil kaputt, das ist heute nicht repariert. Nein, und da das ja ein offizieller, das gibt es ja noch als offiziellen Flyer von der Stadt. Diesen Geocache wird dann natürlich auch gepflegt und wenn man den dann gemacht hat, Achtung Werbung, dann gibt's auch noch einen Gutschein. Man kann dann, wenn man das Lösungswort hat, sich bei Brownspeak loggen und natürlich dann entsprechend auch, wenn man das Lösungswort hat, bei der Touristik-Info melden und dann kriegt man noch einen Gutschein für den Hafenbus. Rabattgutschein, natürlich. Ich immer so Schmerzen mit solchen Geschichten. Man sollte eigentlich so ein Fischbrötchen umsonst kriegen. So, wo bist du denn jetzt hier? Wir haben eigentlich fast alles beantwortet. Wir haben auch die letzte, weil die letzte ist nämlich praktisch diese, wenn du mal genau durchliest, fast das gleiche. Und das haben wir ja schon mal beantwortet. Wäre ein Mega auch ohne diesen obligatorischen kommerziellen Teil. Ja, genau. Machbar. Ja, wenn man keine Auflagen kriegt, klar, wäre es machbar. Genau. Und wäre das nicht ein erstrebenswertes, echtes Alleinstellungsmerkmal für ein Mega? Ja, dann probiert es. Nee, das funktioniert nicht. Kann ich euch so sagen. Haben wir ja versucht. Das haben wir ja mal ausprobiert. Was bei euch auf dem Berg da? Nee, mit Zakir, als der sein Event hatte. Ja, also er hätte das offiziell einreichen müssen, vorweg, dass es ein Mega-Event wäre. Es kommen gar nicht genug. Ich glaube... Nein, wir haben ja, das Event war ja von Zakir. Mhm. Und Zakir ist ja bekannt für seine etwas eigenwilligen Listings. Und in dem Fall haben wir aber gesagt, scheißegal, er macht das jetzt so viele Jahre, wir wollten das gerne unterstützen. Und haben dann ja auch richtig Werbetrommel gerührt. Und es waren ja, ich glaube, 100 Relatenz tatsächlich bekommen. Für ein Event, wo exakt gar nichts stattfand. Also Treffen, irgendwie 15 Uhr im Stadtpark und dann bis abends 22 Uhr, wenn du Lust hast. Das war alles. Und da sind so 100 Relatenz zusammengekommen. Und ich glaube, viel mehr ist auch nicht drin, weil die anderen wollen, die wollen Cash nebenbei, die wollen Punkte, die wollen Stände, die wollen Spiele, die wollen unterhalten werden und ich habe nicht gesehen. Ich sag mal so, fast dieses ohne großartig Stände, ich sag mal, ist ja schon hier das in Angern am See da. Das ist ja fast schon, da sind keine 30 Stände, da ist ein Zeltplatz, da sind zwei Tümpel. Und das ist Magdeburg da, ne? Das ist Magdeburg da, ja. Das Megafon. Ja, erstmal kriegt er schon keine Leute mehr zusammen im Moment. Und zweitens lebt das tatsächlich davon, dass die alle gemeinsam zelten. Das ist noch ein Spezialfall, würde ich schon sagen. Die machen also schon was. Es ist eben genau das, da passiert schon mehr als nur ein Treffen. Ich finde die Frage auch sehr kompliziert. Wäre das ein erstrebenswertes, echtes Alleinstellungsmerkmal für ein Mega? Natürlich wäre das vielleicht erstrebenswert, vielleicht wäre es auch ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Aber irgendjemand muss es finanzieren. Und sei es die Versicherung, über die wir vor uns geredet haben. Also wenn du einen Zeltplatz hast, sagen wir mal, den du eh bewirtschaftest, dann kannst du darauf natürlich ein Mega machen und dann machst du nichts anderes. Nee, du kriegst ja ein Mega ohne Geld hin. das, was, wenn da jetzt bei Zaki 500 Leute kommen, wäre das ein mega. Nee, hättest du es vorher anmelden müssen. Ja, aber ab irgendeiner Grenze, ab irgendeinem, hast du das auch, dass es in die Öffentlichkeit getragen wird. Genau, jetzt. Und dann kommen irgendwelche um die Ecke, wie es auch bei dem Zaki-Event war. Was ist mit Toiletten? Was ist mit Müll? Darf man da grillen? Ja, aber das braucht dich ja nicht interessieren. Das ist, ich habe die Stadt angerufen, die haben mir mehr gesagt, das interessiert uns vollkommen. Solange sie da niemandem was verkaufen, Flyer an der Hand drücken oder Meinungen ausdrücken wollen, können sie da machen, was sie wollen. Ja. Egal mit wie vielen Leuten. Ich glaube, das geht so lange so gut, solange da nichts passiert. Wenn da was passiert, bist du am Arsch. Dann wird nämlich nach jemandem gesucht. Da steht irgendwo ein Name. Das bist leider du. Ich bin mir dabei Stadt Hamburg nicht so sicher. Gerade im Stadtpark. Du hast das gemerkt, das interessiert den Scheiß. Was soll denn da passieren? Du bist da mit 50.000 Leuten im Stadtpark bei gutem Wetter, da fällst du mit deinen 2.000 Cashern nicht mal auf. Nee, ist einfach so, das war ja, du hast gesehen, als Haki und zur Hochzeit waren da bestimmt 100 Leute. Das viel, du hast, wenn du von außen kamst, konntest du nicht sehen, wo Cacher sind. Ein Baum fällt um und erschlägt einen Cacher. Ja. Verkehrssicherungspflicht der Stadt. Ja, so, das ist ein Einzelfall. Dann sagt die Stadt, solche Events in dieser Größe, das haben wir hier irgendwo stehen, müssen angemeldet werden. Nee, habe ich ja angerufen und sie gefragt. Das steht nirgends. Ja, das sagst du nicht schriftlich. Das muss auf alle Fälle dann das schön dokumentieren. Schriftlich geben lassen. Also. Aber ich habe ja 3 Stellen angerufen, weil ich noch nicht mal sicher war, welche. Und dann noch wieder ein Spruch kam in den Logs, ne, dass das und das noch wäre. Und alle 3 haben mir immer gesagt, was wollen sie überhaupt von uns? Ab einer gewissen Personenzahl musst du dann auch bei Veranstaltungen, je nachdem in welcher Region, sagt das Ordnungsamt auch, du brauchst den Sicherheitsdienst. Laut denen nicht. Ja, aber solange du kein Tisch hinstellst und keinen Stuhl. Das ist bei denen, aber weil nehmen wir mal an, es wären 500 Leute gekommen. In dem Fall ist nämlich Informationsumkehr. Das heißt, dann sagen sie, wir haben hier irgendwo in unserem Verordnung, das drinstehen, oder sowas generell gemeldet werden müssen. Und dann musst du praktisch wissen, dass es das gibt und das suchen. Ja, die müssen dich nicht informieren. Du kannst nicht aber ich kann da anrufen und fragen. Wenn sie mir dann sagen, es gibt nichts, dann sind sie dran. Würde ich mal gerne wissen, wenn du gesagt hast, können sie mir das schriftlich geben, ob du denn diese Auskunft auch bekommen hättest. Also wir haben zum Beispiel beim Mega-Event die Polizei, die Dienststellen informiert. An dem Tag sind viele Geocacher in der Stadt. Darum haben sie gebeten, noch nicht mal nötig. Sie haben gesagt, es wäre schön, wenn sie die Einsatzstelle der Polizei anrufen können und denen das melden. Also sagte mir gleich einer in den Logs, brauchst du nicht, sind 2 von denen dabei. Perfekt. Also das hatte sie eh schon erlebt. Ja, aber. Ich weiß aber auch nicht, ob ein Mega-Event mit 500 Leuten, ohne dass irgendwelches Programm oder alles gibt, überhaupt einen Sinn macht, weil unterhalten kann ich dann eh nicht mehr. Es kommt darauf an, wie du jetzt Mega-Event definierst. Wenn du sagst, wenn du deinen eigenen Anspruch sagst, ein Mega-Event hat Stände, eine Bratwurstbude, ich kann dort eine Coin kriegen und ein T-Shirt und das ist ein Mega-Event in den Kernaufbahnen. Wenn du das dann alles nicht hast, das kommt ja immer auf den eigenen Anspruch. Das meine ich erstmal ganz ohne. Also ich gehe da auch mal hin zum Mega-Event, um ein paar Leute zu treffen, aber eigentlich finde ich Mega ist genauso wie Giga ist völlig überflüssig. Das hat mit Cashen für mich überhaupt nichts zu tun. Aber null. Ich glaube, wenn es keinen Punkt dafür geben würde, einen eigenen Icon, dann, dann würde das ganz dunkel aussehen. Würde es nicht so. Genau, das würde einfach nicht funktionieren. Dann, Weil was machst du denn da? Du cashst doch nicht. Da stehst du in der Schlange oder schreibst in irgendeinem Buch, dass du nicht mehr weißt, wo das eigentlich lag vorher. Dann läufst du da rum, guckst dir ein paar Stände an, wo es Tinnef zu kaufen gibt. Also nichts gegen die Verkäufer, aber sorry, da ist doch nichts bei, was ich ernsthaft für zu Hause lohnt. Baumstamm mit einem Loch baue ich mir selber und kann ich für 20 Euro kaufen. Oder eine Taschenlampe, das ist das Einzige, was ich vorher habe. Aber du kannst ihn für 20 Euro verkaufen. Wenn ihn jemand kauft, ist es perfekt. Ja, oder diese komischen Schnecken ausgelutscht für 5 Euro. Oder also, wo ich immer denke, seid ihr alle noch mal von Kindern aus Bangladesch. Die lutschen da wirklich, die nehmen die Schnecke, die nehmen das Schneckenhäuschen und dann machen die einmal. Ich frage mich über jedes Versteck, das ich auf so einem Mega-Event am Shop zu kaufen kriege. Das kennt doch nach einem halben Jahr bei jeder. Das wäre ja schön, wenn sich das dann um diese Mega-Event-Orte sammelt. Also dieser falsche Stein so. Drumherum. Und dann kannst du sagen, aha, Bremerhaven ist bekannt für den falschen Stein. Nee, und Leitplanken. Ja, die kannst du ja nicht verkaufen. Leitplanken nicht. Echt? Ja. Bei mir kommt es auf das Rätsel drauf und nicht auf die Dunkel. Ach, deswegen kenne ich ja nicht Rätsel. Ich bin so Bock, viele nicht mal drin. Nein, da ziehen sie nicht alle in Bremerhaven mit auf. Also müssen wir mal in die Datenbank gucken. Ja, ich war auch in der Datenbank drin. In dieser geleakten Datenbank. Warst du auch so schlimm, dass du alles dicht gemacht hast? Nein, ich habe das einfach so gelassen. Ich habe auch geguckt, ob da mehr Dosen sind. Ich kenne Geocacher, die dann entsprechend ihr komplettes Listing geändert haben. Da war vorher keiner schon und hat den Cache besucht. Danach war auch keiner mehr. Das wollte ich sagen, ich habe auch mal drauf geachtet. Ich hatte die Datenbank. Ja. Die hat mir irgendeiner per Mail, hat es die auch gegeben, ne? Ich weiß von nichts, ich löse die alle selbst. Ich hab mir die alle gelesen und ich habe, glaube ich, nicht einen davon gemacht, weil ich keinen Bock hatte. Ich weiß, von mir waren auch 3-4 drauf oder so. Wenn die Leute das machen müssen, sollen sie das machen. Ich habe gesagt, lock das und das. Aber ich fand es interessant zu beobachten, ob sie es machen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das viele gemacht haben. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das überhaupt merkbar war. Spontan wüsste ich jetzt wirklich auch bloß einen, der wirklich so ziemlich alle seine Rätsel umgebaut hat oder was ich was. Ich habe einen probiert und den habe ich nicht gefunden. Vor Ort und habe gedacht, wie blöd bist du eigentlich? Du hast jetzt dieses zwar aus der Datenbank. Aber eigentlich hast du gar kein Gefühl für diesen Cache. Du weißt gar nicht, ob du an der richtigen Stelle bist. Du hoffst das auf Kunde da, aber du weißt es eigentlich richtig. Und da habe ich schon gemerkt, das ist doch Schwachsinn. Da habe ich den Scheiß irgendwo in den Müll geschmissen. Der liegt irgendwo im Datengrab und da bleibt er auch liegen. Vor allem, was soll passieren? Das Ding ist gehypt worden ohne Ende. Das ist ein Riesenaufschrei gewesen. Ja. Und jetzt hast du vielleicht am Ende 5 Leute im Jahr mehr, die deinen Cache machen. Ja, wenn überhaupt. Scheißegal. Die Logs-Qualität wird sich nie unterscheiden. Die ist entweder schlecht oder gut, das wechselt sich sowieso ab. Jetzt kannst du die fragen, ob der Lösungsweg da oder nicht, oder lässt es einfach. Das hat mir irgendwann mal einer gefragt, dem habe ich tatsächlich mich am Arsch einfach geantwortet, kam auch nichts wieder. Ja. Sorry, den hatte ich sogar gelöst, das war so ein Fleiß, das war wirklich super einfacher Fleiß-Mystery. Und nein, da steht überhaupt keinen zu, mich zu fragen, wie ich das gelöst habe. Hauptsache, du stehst im Logbuch. Das ist die einzige Regel. Und mal ganz ehrlich, ich sage auch heute noch, wenn irgendeiner jemanden bezahlt, dass er ihm die T5er da oben im Baum unterschreibt, sorry, dann finde ich das völlig hohl, aber er hat es absolut korrekt gelöst. Er hat sich halt jemanden gesucht, ja, vielleicht nicht das, was andere toll finden, aber er hat einen Weg gefunden, den ich zwar sehr, sehr seltsam finde, aber er hat doch gegen keine Regel verstoßen. Oder steht irgendwas, was ich da persönlich holen muss? Irgendwie in den Guidelines steht nur, man muss dann loggen. Ja, es steht sogar nur Sign, wo darüber gestritten wird, ob den Stempel auch okay ist. Ist ja sowieso Schwachfug. Ja. Guck dir doch mal diese ganzen Sudoku-Rätsel an. Ja. Wer setzt sich denn hin? Vom Owner ist das so geplant. Vom Owner ist ja so geplant, dass du das Ding hier machst und dann überlegst du, aha, 3, nee, an der Reihe könnte eine 2 machen. Wie läuft es denn tatsächlich? Dumm? In den Solver online rein, so mehr Ergebnis raus. Und hoffen, dass es nur ein Ergebnis gibt. Wenn mehrere, muss ja trotzdem dran. Ja, genau. Aber das stimmt doch nicht. Nein, ich mach das gern. Das macht mir echt Spaß. Ich gebe ganz ehrlich zu, seitdem wir in Bremerhaven so eine Sudoku-Serie hatten, 3 Stück oder so mit einem Bonus, also seitdem löse ich auch Sudoku. Ja, generell, ich habe auch Sudoku inzwischen auf dem Smartphone, dass ich dann so zwischendurch mal Sudoku. Ja. Vorher konntest du mich damit überhaupt nicht kriegen. Selbst wenn du bloß auf dem Klo sitzt oder so, ist nicht schön, so Doku zocken. Kann man immer mal. Schatz, ich muss noch mal los, ich hab den Final. Nee, noch nicht mal, ganz normal, also noch nicht mal Sudoku Caches, sondern ganz normal Sudoku, einfach in der App, die dir dann Sudoku ausschmeißt. Das sind auch wirklich, sind fast die einzigen, die ich tatsächlich löse noch. Ich hole die ja gar nicht mehr. Bei mir, wie gesagt, bei meinen Rätseln geht das um den Lösungsweg. Teilweise, dass man dann auch noch mal was lernt, was Neues kennenlernt, was vielleicht noch nicht so bekannt war. What's Three Words kennt jetzt mittlerweile jeder. Oh. Aber bevor es die App noch nicht gab. Ist doch gar nicht so weit weg von euch, gibt es doch diese Spezialserie. Was war's? D5, D5? So 10, 12 Stück. D5, D5? Meinst du die mit der Angel? Ja, genau. Die Bildthema-Serie. Die Bildthema-Serie, die eigentlich keine Bildthema sind. Finde ich aber großartig. Ja, ich gehöre ja, muss ich einfach mal sagen, zu denen, die dieses Bildthema-Ding mit erfunden haben. Wir waren irgendwann mitgebracht. Nicht erfunden. Ja, also mit nach Deutschland gebracht. Wir waren irgendwann mal in Schweden und haben da ein Event besucht. Ja. Und dann kamen da 10 neue Caches raus. Und dann auch ein T5 mit dabei. Ja. Wir machen jetzt noch ein T5. Und alle laufen los, wir da hinterher. Keiner hatte eine Warthose dabei, keiner hatte ein Boot dabei, keiner eine Leiter, keiner irgendwie Klettergeraffel. Einfach nur so ein komischer Stock. Haben wir gar nicht geschnallt, was das ist. Dann holt er raus, da so eine 10 Meter lange Stipprute raus und angelt die Dose oben aus dem Baum. Das war für die dann T5. Ich habe gelernt, das falsche ist D5. Ja, ich erkläre auch gleich warum. Pass auf. Und dann haben wir gesagt, goll, lustig, machen wir auch. Und dann haben wir noch nicht gekannt, können wir auch machen. Sondern haben wir die Schweden da gefragt, die sagten, ja, Bild Thema, nächster Baumarkt in Lund, fahrt ihr hin. Haben die dann mit ihrem schwedischen Handy da im Netz geguckt, ja, sind noch 3 Stück vorhanden. Kosten 10, was soll ich, 10, umgerechnet 10 Euro. Ja. Geht am nächsten Tag hin, bevor wir irgendwie irgendwas aus Schweden mitgebracht haben, was weiß ich, irgendwie Knäckebrot, was man sonst so als Tourist in Schweden da mitbringt, so ein Wagenrad Knäckebrot oder so. Wir haben uns eine Bild Thema vom Baumarkt, Bild Thema, jetzt eine 6 Meter Stipprute mitgebracht. Ja, und dann ging das los und die ersten Cache haben wir noch wirklich als T5 gelegt. Da war es zwar 3 Stück in Bremerhaven oder in der näheren Umgebung. Und dann haben wir gesagt, nee, eigentlich ist es ja T, ist eher so für die Kletterer oder die mit... Wenn du selber hoch musst. Wenn du selber hoch musst. Dann ist es genau. T, wenn du selber wegen musst, ist es ein genau, T-Wertung. Genau, und dann haben wir so gesagt, die nächsten legen wir als D, weil wenn du einen Paddling aus einem Rohr mit einem Magnet rausholst, dann erhöhst du auch nicht die T-Wertung, sondern die D-Wertung. Also ich fasse da übrigens immer mit dem Arm rein. Ja, also ich mache das nie so. Ja, und so kam das dann, dass es dann, wie wir gesagt haben, für Thema, original, so wie wir es... Ja. Ne, die 3 Leute, die gesagt haben, wie wir da in Schweden waren, haben... Wir machen das als Tee und dann machen wir den ganzen Wald davon. Gibt es nördlich von Bremerhaven einen Bild-Thema-Wald. Das waren so 10 Dosen und noch ein paar drumherum, so ein paar Peter Käse und so. Das waren so 10, 15 Dosen. Und auf einmal fing das dann an, dürfen wir euer Listing kopieren. Da war noch ein Bild-Thema-Wald hier in Richtung Soltau-Fallen-Bossel irgendwo da an der Autobahn. Und dann fing das an hier noch und da noch und dann bei Friseute und dann wurde das immer mehr. Und ja, wir finden das insgesamt lustig, aber mittlerweile sagen wir auch, es ist schon nicht mehr Tee. Weil mittlerweile jeder schon eine Angel mit hat. Die Dinger, da sind sowieso ein Witz. Hast du auch eine? Die sind mit diesen What's Three Words, das Rätsel. Also ist es kein, ist wer hat hier so ein, du hast eine, hast du auch eine? Auto, ja. Eine B-Thema, aber. Hast nee, du? Ich habe keine B-Thema, aber ich habe eine 8,50 Meter Route. Okay. Mit einem Auto. Also du hast keine original B-Thema, aber. Nö, das ist aber auch 8 Meter. Ja, und dann haben wir irgendwann gesagt, wir hören mit diesem Wettrüsten auf. Und wir haben gesagt, so maximal 7 Meter Höhe. Mhm. Das haben wir so intern bei uns, so Landkreis Cuxhaven und Bremerhaven gesagt, 7 Meter reicht völlig auf die Höhe. Weil dann in dem Bereich kannst du eine Angel noch kaufen, die kostet nicht die Welt. Mhm. Je länger, je größer. Ja. Du kostest uns so eine 8 Meter Stipprute, wenn du die bei eBay oder bei Amazon oder beim lokalen Angelhändler, dann kostet 20, 30 Euro maximal. Und das ist immer noch im erschwinglichen Rahmen. Und bei uns halten sich auch alle da dran. Es gibt natürlich auch welche, die haben eine 15 Meter Stipprute. Mhm. Die haben aber noch keinen gelegt, Gott sei Dank. Das wird auch viel zu wabbelig. Und dann, normalerweise kauft man sich eine 8 Meter Bildthema, lässt das obere den oberen Meter drinnen, dann ist man auf 7 Meter und dann ist es auch vernünftig, ein bisschen Panzertape, ein bisschen Draht oben ran, fertig aus. So. Und das hat mal irgendwann mit 3 Dosen angefangen und jetzt nimmt das hier so in Norddeutschland so wie immer, auf. Ja, es wird dann sofort gleich. Es kommt, muss eine neue Geocache-Art geben, das schätze ich mal jetzt so ein aus diesem Thema, weil das ist ja schon wieder langweilig. Es hat mit Cache noch überhaupt nichts zu tun. Man muss weder was suchen noch, also es ist einfach... Ja, es hat immer schon schwierig, die Dose im Baum zu finden. Ja, aber oder das hast du beim Klettern genauso. Ist genau, wie da wird mir keine Location gezeigt, ich muss nichts suchen, das ist für mich... Ja, ist alles Cachen, ich weiß, okay, Hund, bla bla bla. Ja, schön, ich mag's lieber im Grünen durch das Suchen. Cachen ist bunt. Ach, das Gesetz, Cachen ist bunt, ist doch mal ein ganz guter Titel. Ja, stimmt, muss ich mir aufschreiben, Cachen ist bunt. Cachen ist bunt. Sonst haben wir wieder keinen Titel für heute. Ja, das fällt uns wieder irgendwas. Jetzt brauchen wir noch zum Abschluss mal gekommen. Ich glaube, einer ist ja zweimal abgebügelt, wir dürfen heute die 4 Stunden da locker reisen. Nee, haben wir nicht, es ist erst 5:30, es ist okay, wir gehen zwischendurch aus. Ja, wir auf den Hinweg, aber auch eine halbe Stunde aufgenommen. Ja, das habt ihr schon aufgenommen. Ja, den normalen Tag. Da haben wir über euch schon mal abgelästert. Damit ihr hier nicht eine halbe Stunde zuhören müssen, wir müssen ja in unsere Stimme reinkommen, genau. Nee, warum müssen wir denn nun nach Bremerhaven kommen? Ich komme ja sowieso. Ich meine, es gibt so Smartwatches, die sind dezent. Und dann gibt's welche, die kannst du auch als Standuhr aufstellen zu Hause, oder was? Das ist geil, Was ist für eine? Weißt du? Ich habe halt eine große Uhr und dann fahre ich. Ja, halt, was ist denn das? Garmin? Das ist eine Garmin Fenix. Ja. Oh, dicke Hose hier wieder. Ja. Dafür fahre ich aber nur Skoda, um meinen großen Schwanz zu kompensieren. Skoda habe ich. Nur mal so am Rande. Allerdings nur noch bis Dienstag. Dann kommt der Porsche. Wir trotz der ganzen komischen Stopp, bei VW ist mein Golf-Variant rechtzeitig fertig geworden. Also wir haben uns getroffen am Tesla Supercharger. Ja. Da hat er erstmal seinen Tesla abgeparkt. Erstmal parkte ich da, weil er doch gar nicht da hinter einem Wohnwagen. Erstmal parkte er hinter Tesla. Tesla kam aus Polen, war leicht begleitet und hat den Wohnwagen beleuchtet. Der Wohnwagen war komisch, hat der vorne so eine rote Lampe. Ich wollte gerade sagen, vorne so ein rotes Herz drin, denke, schon hier, klar. Hier parkst du dann lieber doch nicht. Falls man mal gesehen hat. Ja. Falls mal jemand das, doch mein Auto das kennt. Das ist mir sogar scheißegal, aber da sie hat auch noch so die erste Stelle, wo er kaputt gemacht. Ich habe ihn ja abgeholt, ja. Sie hat so Leuchtunterwäsche an. Das ist, war das ist unglaublich. Nee, eine rote Unterwäsche an. Nein, so Neon. Aber da war nicht viel drin, habe ich gesehen. Das ist, also keine Zierkürbisse. Doch eher Zierkürbisse. Okay. Aber der größere war leider, wie sie hier liegen. Okay. Das hätten wir so gut aufpeilen können. Aber jetzt müssen wir erstmal, warum, wir müssen jetzt von dem beiden aufhören, warum wir müssen jetzt einen Abbinder haben müssen. Wir müssen jetzt einen Abbinder. Bremerhaven ist die einzige Großstadt Deutschlands, die an der Nordsee liegt. Die auch offiziell Großstadt ist, weil mehr als 100.000 Einwohner. Ja. Die Fische werden da weggezählt. Jetzt machst du schon wieder runter. Noch. Nein. Ja, warum soll man nach Koblenz fahren? Warum soll man nach Essen fahren? Ja, A ist die, wir haben einen Deich, wir haben Wasser, haben andere auch, aber natürlich Bremerhaven ist schön. Und ja, die haben die netteste Orga von diesem Mega-Event. Ich sag schon, ja, wollte sagen, weil Wasser wird schwierig, weil Koblenz war ich, also das war an der Mosel auch schon schick. Also das ist, ja. wir haben bei uns besonderes Wasser. Aber das wie, ist, mal da, nicht, mal nicht da. Genau, das ist das ja, Problem, das ist okay. Dass das Wasser bei uns ist ja, das ist ein ganz gescheites Wasser. Das ist aber rechtzeitig weg, ja. Nee, es guckt so, kommt dann so zwischendurch mal vorbei, guckt, ob die ganzen Touris noch da sind. Ja. Wenn die noch da sind, dann verschwindet es wieder. Und kommt nach 12 Stunden wieder, um zu gucken, ob sie immer noch da sind. Meistens kommt es ja genau so, dass wenn die, dass die Touris das Wasser nie sehen. Ja, es verschwindet ja dann wieder, weil ja, genau. Weil es ja von den Touris nicht gesehen und werden. Die gebe ich schon wieder. Und ihr habt die skurrilsten Zoo hier in der Umgebung. Mit den kleinsten in Deutschland. Ja, ich sage ja, die skurrilsten. Da kommst du hier drin vor, sehr seltsam. Wir haben Eisbären, wir haben Pinguine, Schneeleoparden. Ja, aber dem Eisbären denke ich mal, die arme Sau da mit seinen 10 Quadratmetern. Leute, das muss man auch anders aufziehen. Kommt ins, wie heißt das, Schaufensterfischereihafen. Ja. Megahafen. Da gibt es die leckersten Fischbrötchen von der ganzen Welt. Ja, das stimmt. Leckerste Krabbensuppe. Und eine Fischbratwurst. Und eine Krabbensuppe. Und wenn ihr genau reinguckt in diese Krabbensuppe, dann seht ihr da drinnen noch, wie die kleinen Krabben hin und her krabbeln. Weil für die ist es nämlich wie so ein kleiner Whirlpool. So wie du es schnackst, kommst du jetzt doch, ja. Ich mache hier mal unsere Hörer ein bisschen Lust darauf. Ja. Ihr könnt ja jetzt erzählen, dass Bremerhaven liegt an der Autobahn. Wenn man die andersrum fährt, kommt man nach Bremen. Aber das dockt ja keinen hier vor. Also ich gehe schon hin, allein wegen dem guten Kaffee. Naja. Das war wirklich gut. Dieses, wie hieß das? Wo wir unsere Treffen hatten? Ja, wie ist das? Das war, ach so, ja. In der Blattlaus war der, glaube ich. In der Blattlaus. Ist das Blattlaus? Ja, mit diesem großen, mit dem Wintergarten. Ja, genau. Ja, in der Blattlaus, ja. Das ist richtig klasse, das Ding. Da gibt es gute, leckeres Essen. Käsestangen sind da ganz lecker. Und die Baguettes. Ja, auch diese, ich wollte sagen, diese Baguettes habe ich gegessen. Aber die waren nicht gut. Oder auch die Tortellini. Ja, ja, wir hatten auch das Hörertreffen da gemacht. Das reichte gerade so. Oder diese. Vielleicht fahre ich mit meiner Yacht mal nach Bremerhaven. Komme ich so rum. Ist ja rechtzeitig Bescheid, dass ich Weser-Sperre. Oder er wird zum Sinn beziehungsweise die Kollegen vorwarnen kann. Ja. Da kommt so ein Halbgarer rum. Ja, flache da kommt so nichts rein. Also Ruder. Woran erkennen wir die Yacht? Das erkennt er schon. Hast du das mit Kiel? Da, in Kiel liegt doch die neue Mega-Yacht, wo sie nicht genau wissen, welcher Milliardär sich die gekauft hat. Die das würde er generell nicht verraten. Die hat nur ein Problem, der kriegt die auch nicht aus der Ostsee raus. Also, die kommt nicht unter der Brücke durch, weil irgendwie ist die Brücke ist 68 Meter Höhe und die hat 86. Die kommt nicht irgendwie woanders durch, weil der Tiefgang an der Stelle ist maximal 8 Meter und die hat einen Tiefgang von 8 Meter. Der kriegt die praktisch nicht aus der Ostsee raus. Das bleibt halt in der Ostsee. Clever, oder? Aber mit 8 Meter Tiefgang sieht dann der Ostsee eher halt aus. Warum dann muss er halt um den nochmal rumfahren? Schafft er nicht, der kommt nicht durch die Brücke. Der kommt nicht durch die Brücke durch. Es gibt keine Möglichkeiten. Über Land kommt er auch nicht. Muss er die Masten wohl wieder legen, wa? Die scharfe Kurve. Haben sie nicht drin? Also zur Seite kippt. Ja, ein bisschen trimmen, ja. Ist schon geil. Alle Mann nach Steuerbord und dann. Das ist übrigens meine Yacht und ich versuche dann. Na, außerdem möchte ich auch keine Yacht haben. Das ist das Wasser ist auch nicht so. Doch, also es hat beide seine Vorteile. Ich kenne es ja durch unsere Ausbildung. Wir haben in Neustadt ja die Schule, wo wir dann auch ab und zu Lehrgänge haben. Wenn wir da mit den Booten fahren, das ist für mich als Nordseefahrer mal schon ungewohnt, wenn wir da so Pelzerhaken rausfahren und kannst da den Grund sehen. Ne? Und siehst da unten so eine Klamotten, so eine große Steine da liegen. Denkst du, das macht aber auch böse Dellen ins Boot. Dann guckst du aufs Echolot und hast aber noch 7 Meter bis zum Boden. Ne? Also genug Wasser unterm Kiel. Mein Bruder ist Kapitän. Er sagt immer, Ostsee ist nicht schön, die Wellen sind kürzer. Das ist viel härter. Das ist hackiger, das ist richtig. Ja. Aber wie gesagt, andererseits hier und in der Weser hast du nach einem halben Meter Wassertiefe siehst du schon nicht mehr die Hand. Da kannst du durchlaufen. Und deswegen, weil die Ostsee nicht schön ist, liegt Bremerhaven auch an der Nordsee. Also? Ja. Ja, offiziell ja noch nicht. Nee. Ja, das weiß auch keiner. Und das ist halt das erste richtige Mega im Norden. An der Weser, ja. Dass wir hier oben mal haben, dicht an Hamburg. Mit der Hüpfburg. Mit ja, die wir haben original, die geniale Hüpfburg ist nur in Bremerhaven, die Piratenhüpfburg. Und dieses Jahr kein Fisch, das und ist die Fischbratwurst soll es auch nicht geben, habe ich doch gehört. Die gibt es, aber muss man nicht mehr essen. Aber wie gesagt, wir andere haben es versprochen, wir machen keinen Eintritt. Wollte sagen, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, es haben auch welche versprochen, dass es ein Event für 3000 Leute wird. Also, man beachte, dass, also Bremerhaven, das Mega ist nicht umsonst, sondern es ist kostenlos im Eintritt. Ja. Dazu, die Hotels dürfen schon bald ausgebucht sein. Hier gibt es nämlich nicht so viele. Wenn ihr nicht in Bremerhaven übernachten wolltet, dann übernachtet wir am Spacepark. Ne, wie heißt das Ding jetzt? Wo muss man denn überhaupt übernachten? In Bremen im Atlantik Hotel am Spacepark. Immer ist Bremen im Atlantik Hotel. Du kannst natürlich auch nach Kiel gehen, da gibt es auch viel Auszahlen. Da bist du in 15 Minuten in Bremerhaven. Also es ist ja noch nicht Hauptsaison, also Vorsaison. Ich hätte gerne noch mal eine kleine Cola. Kleine Cola, ja, gerne. Es ist ja noch Vorsaison, das heißt, da werden auch noch diverse Ferienwohnungen fehlen entlang der Nordseeküste zwischen Cuxhaven und Nordenham auf der anderen Weserseite. Man kann schon mit der Fähre rüberfahren. Auf der dunklen Seite? Genau, auf der dunklen Seite. Wir grüßen hiermit auch alle Geocacher von der dunklen Seite. Das ist so ein kleiner Running Gag zwischen Ost und Westufer und den Nordenhammern oder von Budjading, weil wenn man in Bremerhaven auf dem Deich steht, ist drüben Nordenham dunkel und Bremerhaven ist hell. Ah. Also wir mögen euch da drüben, wir kommen auch gerne zu dem einen Event, das ihr pro Jahr dort drüben veranstaltet. Gut, dass wir kein Videopodcast haben, wir sehen uns im Podcast. Nein, mit denen ist, kann man schon gut auskommen. Ich habe ja gesehen, hier gab es zwei Hotels, glaube ich, die ganz gut lagen. Sonst war es dünn irgendwie hier, dieses Angebot. Ja, es ist nun halt Beginn des Fischereihafens, wo das Eventgelände ist, da sind dann nicht mehr so viele Hotels. Ja, und wenn dann so beschissen... Ja. Kommen im Boden. Aber Boden. Es fahren alle größeren Buslinien fahren dort lang. Ausreichend kostenlose Parkplätze sind vorhanden. Das ist schon mal gut wert. Ja. Hm. Ich habe es nicht ganz so weit. Ich habe dieses Westfestern, glaube ich. Das ist ja einmal rauslaufen. Das ganz neue dann, ja. Ja, das wollte ich auch. Also wenn ich auf ein Event gehe, möchte ich immer, ich habe keine Lust, immer jeden Morgen dann 5 Kilometer zum Event zu rennen, weil meistens bleibe ich dann von Freitag bis Montag. Heike wollte ja nicht mit. Hm. Nicht alleine. Ja, also Bremerhaven ist schön, die Stadt ist schön, Fisch essen, Freunde treffen, geocachen, was will man mehr? Komm mal hin, dann können wir wieder einen Podcast von da machen. Ich weiß es nicht. Ich gehe so ungern auf zweimal. Zweimal aufs gleiche. Aber ist ja diesmal anders, ist ja ein anderes Location. Ja. Ich weiß es noch nicht. Gut, danke schön. Ach so, bei der Anna warst du ja auch schon. Das war ja das letzte Mal das Frühstücks. Nee, was war das? Nee, das Abschieds-Event. Fischbrötchen-Frühstück. Nee, war das nicht der Start-Event? Das Start-Event. Das war beides. Letztes Jahr war es beides beim Schaufenster Fischerei. Start und End war da. Genau. Und dieses Jahr werden wir das Start-Event woanders machen. Gab es nicht auch Leute, die sich beschwert haben? Hier waren wir schon vorgestern. Echt? Es gibt Leute, die beschweren sich immer. Ja, das stimmt. Ja, dafür war es aber auch nicht limitiert, wie bei anderen, dass so nur 300 Leute reingekommen sind. Geocaching ist ein Outdoor-Sport. Gibt es wieder 3 Events, oder? Ja. Reicht da nicht mal eins irgendwie? Das ist ja also immer die Community fordert ja sowas. Oh, fordert das. Scheiß auf was drauf. Ja, die Orga. Die fordert von uns auch immer eine Menge und wir scheißen drauf. Außerdem gibt es nicht 3. Es gibt mehrere, weil nämlich auf der Hinfahrt noch verschiedene Pinkel-Events veranstaltet werden. Oh ja, werden. Stimmt. Anpinkeln 1, Anpinkeln 0. Oh Mann, ja, diese 30 Minuten Kurz-Events, stimmt. Das werden mit Sicherheit auch immer. Da gibt es Kekse. Wieso habe ich einen eigentlich? Nee, der ist leer. Den musst du da einnehmen. Ach, da kommt der her. Mensch, Kekse. Das habe ich ja gesehen. Willst du was sonst noch was? Reicht, machen wir jetzt schon den Abbinder, ja, ne? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist sowieso so lang wie nie zuvor, glaube ich, befürchtet. Und das ist schon 1 Stunde jetzt, das geht noch. 1 Stunde. Ja, kommen wir jetzt langsam hin. Ich wüsste jetzt nicht mehr, oder habt ihr noch was Dringendes jetzt? Nein. Haben wir irgendwas vergessen? Wir sind ja völlig wirr da durchgegangen, aber ich glaube, wir haben trotzdem alles erschlagen. Die haben ja gesagt, wir stellen uns den Fragen, die ihr habt. Ich denke, wir haben hoffentlich alles beantwortet. Ja, ganz ehrlich. Auch das Vollfriedenheit. Den Rest macht bestimmt wieder irgendwer mit dem Interview, wo die 0815 Fragen gestellt werden, was alles für... Das ist dann dieser Shop. Ja, ich habe ganz ehrlich, ich habe ganz oft das Gefühl, dass die Leute das aber auch gar nicht interessiert, was auf dem Mega kommt. Das werden sie sehen, wenn sie da sind. Oder was die Leute, sehe ich auch an den Fragen, die wir geschickt bekommen haben, waren ja nicht viele, aber waren ja welche, wo es immer eher darum geht, wie ist sowas eigentlich organisatorisch wirklich aufgebaut. Natürlich interessiert die auch das Geld so ein bisschen, aber da dürfen wir jetzt eigentlich alles. Ich glaube, das war auch, ne? Das war auch das Wichtigste, das war auch mega interessant. Ja. Du hast es auch gut zusammengefasst, denke ich. Wir haben auch ein paar Probleme herausgekitzelt, Verbesserungsvorschläge wie immer. Das ist also nicht nur meckern, sondern wir zeigen dann auch auf, wo es hakt. Ja. Wenn jemand ein Mega-Event veranstalten möchte und Fragen hat, kann er uns gerne schreiben. Wie ich schon sagte, wir haben ja gesagt, wir haben von den Vorgängern quasi gelernt. Mhm. Und wenn einer jetzt Tipps haben möchte, natürlich wissen wir auch nicht alles bis ins kleinste Detail. Wir können auch nur von unseren Erfahrungen berichten, darf uns gerne schreiben. Mhm. Über mein Profil Graf Zahl oder über Carsten sein Profil Tudor 99 gerne. Wenn noch jemand für Mega-Event einen Eintrag im Logbuch brauchen sollte, kann er mich gerne eintragen. Ich würde dem, also es muss nicht leer bleiben. Nur mal so als Zimmer. Tracer mit Doppel-R. Jetzt macht ihr einfach noch ein Interview mit Schmelli, dann kriegt ihr wieder 200 Bilder und 3 Zeilen Text, wo alles gut ist. Und ist die Werbung gemacht. Wir haben, glaube ich, von ihm noch keine Interviewanfrage. Echt nicht? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Ach, ihr habt keine Wohnmobilstellplätze, ne? Ja, dann wird schwierig. Die gibt es aber auch im Fischereihafen. In Laufnähe 2 Wohnmobilstellplätze. Ja, also, ja. 2 Caches. Campen 1, Campen 2. Naja, eigentlich ist auch noch ein bisschen früh fast für jetzt hier die Vlogs. Also für Podcast ist das schon okay, weil es ist noch ein halbes Jahr hin und außerdem sind wir ja thematisch auch nicht nur über den 2017, sondern eher mal, wie es überhaupt aufgebaut wird. Ja. Aber ich glaube, für Vlogs ist es auch ein bisschen früh, um jetzt für ein 2017er Event zu berichten. Für das zu Ende, ich gehe mal aufs Tor. Ja, geh mal aufs Tor. Ich mach sowieso, wir machen jetzt auch aus hier, ne? Können wir jetzt noch schön über ihn herziehen, wenn er weg ist. Tschüssi. Das kennt er. Das kennt er. Ach so. Du hast gesagt, jetzt auch mal die Schuhe. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in Bremerhaven. Ich wollte sagen, nicht bis zum nächsten Mal, bis Bremerhaven. Genau. Wir sehen uns in Bremerhaven.